Und wenn sich halt alle, die sich bei den Weltraumaffen engagieren, wenn das alles so eklige weiße Bögis sind und die dann um 18 Uhr pünktlich anfangen in ihrer ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft, dann Wenn ist sich schon halt der alle, die sich bei den Sonntag wahrscheinlich. Weltraumaffen engagieren, wenn das alles so eklige weiße Jetzt Bögis habe sind ich und die einen dann um Hall 18 Uhr irgendwie. pünktlich Ja, anfangen. irgendwer hört sich gerade meine Einleitung nochmal an. Das ist ja technisch Wenn sehr sich gut halt gelaufen. alle, die Ich sich bei nicht, den ich nicht, ich nicht. Wer weiß, wer das Klingt ist. nach Opex, oder? Nein, hallo, nur weil ich hier gerade neu dazugekommen bin, heißt es And nicht. suddenly an Opex Muss appears. nicht sein, okay? Nur weil ich Vollkommen. Ausländer bin. Das ist hier Internet-Profiling. Was ist das? Surprise Dostoevsky. Profiling mit Profis. Nobody expects the surprise Dostoevsky. Not even the Spanish Inquisition. Nee. Ja. Ich habe gestern das Gut Stepan Tschikowo zu Ende gelesen von Dostoevsky. Das hat mich sehr amüsiert. Einmal mit Sehr, Profis, ne? Einmal mit sehr, Dostoevsky. sehr empfehlenswert. Geht um einen Typen, der sich auf so einem Hofgut einschleicht und da alle mit seiner moralischen Überlegenheit praktisch unter seine Knute zwingt. Ich habe schon überlegt, ob man da nicht irgendwie eine aktualisierte Version von braucht. Also diese Figur, dieser Foma Fomitsch, der da vorkommt, ist der perfekte Social Justice Warrior. Ständig offended, ständig Ecke. Wenn die Leute ohne ihn Tee trinken, sagen sie missachten ihn. Wenn sie ihn extra rufen, sagt er, ach nee, ihr wollt euch nur in meiner Anwesenheit sonnen und so. Das ist ein perfektes Buch zu dem Thema. Aber man müsste es natürlich den Zeiten entsprechend umgendern, dass es eine Frau ist. Könnte man, ja, das Warte, stimmt. was hast du da nochmal gelesen? Wie heißt das Ding? Das Gut Stepan Tschikowo und seine Bewohner heißt das. Stepan Tschikowo, ja. Sehr unterhaltsames Buch. Aber wir haben ja hier leider sonst nichts mit Büchern und so, wir haben es eher mit Kulturmarxismus, habe ich gelesen, gehört. Wieso? Wir haben doch, glaube ich, mehr Bücherempfehlungen als alle anderen, oder nicht? Ja, stimmt. Warte, haben wir jetzt Kulturmarxismus im Stream hier? Wer von euch hat den reingebracht, den Kulturmarxismus? Wer hat die Tür nicht zugemacht? Ich denke mal, den hat der Ebel hier stehen lassen letztes Mal. Also okay, ich bin als Letzter hierher gekommen. Es kann sein, dass ich euch alle jetzt mit Kulturmarxismus infiziert habe. So. Das ist eine Quarantäne. Das glaube ich kaum. Also ich bin Naja. genesen. Haben alle schon mal Impfung gemacht? Die 5G-Regeln für Kulturmarxismus, Hast du einen KM-Test gemacht oder was? ja. Der ist eigentlich ist das Ergebnis ja egal, was ist schon positiv, negativ, das ist nur gesellschaftliche Nee, Transaktion. Ich da, meine. du verwechselst es mit dem Pomo-Test. Ja, stimmt, Ich ja. dachte, das heißt POC. Aber ich weiß, dass ich ja den HIV-Test bestanden habe, also. Das ist schon mal eine Voraussetzung. Das ist ja wunderbar. Haben wir das Intro eigentlich schon gemacht, Mars? Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Pünktlich wie immer am Welthundetag unsere kleinen Kläffer. Who Ich hab let sie the alle lieb. dogs out? Woof, woof. Okay, also das ist transspeziistisch, ja, hier so zu tun, als seist du ein Hund. Okay, Hunde haben eine sehr komplexe Geschichte und einen harten Leidensweg hinter sich. Ist nicht Miau. lustig. Miau. Ja, also es ist auch Welttag der Obdachlosen, aber ne, die Hunde sind uns natürlich näher, ne? Weil Obdachlose natürlich oft Hunde haben, ne? Es gibt auch obdachlose Hunde, auch Wölfe genannt. Naja, im Oder weitesten Sinne. Streuner. Uma, der Streuner. Genau, die Streuner. Da werden hier wieder Menschen mit Tieren verglichen. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, das ist so anstrengend. So problematisch. Können wir uns nicht einfach mit was Leerem befassen? Genau. Gehen wir doch mal direkt auf die künstlerische Seite. Einfach nur leere Rahmen. Hier hat es eine Kunstaktion gegeben von einem Künstler. Manche bezeichnen es als Diebstahl. Im Endeffekt geht es um Folgendes. Wir haben ein Kunstmuseum in, ja, in Kopenhagen. Und das hat sich ein Künstler angeguckt, der gesellschaftskritische Kunst gemacht hat, beispielsweise ja, gesellschaftskritisch mit Nordkorea beispielsweise und deutschlandweit gesellschaftskritisch, was mit Kapitalismus angeht und Einkommensungleichheit. Ein Beispiel: in Wien klebten dafür in einem Gemälderahmen 51 frisch von der Bank geholte 500-Euro-Scheine, eine 200-Euro-Note und 2-Euro-Münzen. Und da ging es darum, das waren zwei Bilder, die das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Österreichers und eines Dänen vergleichen sollten. Und diese Arbeit wollte das Museum quasi repliziert haben und hat den Künstler dafür beauftragt, hat ihm 3.300 Euro Gage gezahlt und 74.000 Euro äquivalent überwiesen, 550.000 dänische Kronen, weil er das ja das Material ist, um das Kunstwerk herzustellen. Und vergangene Woche kamen zwei leere Bilderrahmen an mit einer Erklärung des Künstlers. Er habe sich entschlossen, eine völlig neue, wesentlich sinnstiftendere Arbeit zu schaffen. Und die trage nun den Titel Take the Money and Run. Und wie ihr ja auf dem Bild seht, so hängt es jetzt halt auch im Museum, in der Ausstellung, die bis Januar läuft. Das Museum sagte dazu, ich sehe in dem leeren Rahmen einen Kommentar dazu, wie wir alle arbeiten, einen Kommentar zum Wert dessen, was er schafft. Das Werk hat sehr viele interessante Schichten. Allerdings möchte er das Geld doch nach Ende der Ausstellung wieder zurückhaben. Der Künstler sagt natürlich nein. Er hat das ganze Werk uminterpretiert auf seine eigene Arbeitssituation, umgemünzt. 3.300 Euro für diese Auftragsarbeit würden nicht mal seine Kosten decken. Warum mache ich keine Arbeit über meine eigene Arbeitssituation? Das war sein Kommentar dazu. Und er will das Geld natürlich nicht zurückgeben. Ja, okay. Also wenn die Arbeit heißt Take the Money and Run, dann kann das Museum ja eigentlich sagen, okay, run and get sued. Das ist dann so das, was das Museum run macht. Run to the lawyer. So, play stupid games, win stupid prizes, Mann. Das ist das. Ja, ja. Also wie gesagt, das Bild sagt, glaube ich, alles. Da sollten normalerweise halt die Geldscheine hängen. Naja, das Ding ist doch, wenn ich Kulturmarxismus bestelle, dann kriege ich den auch. Und der sieht halt nicht immer gleich aus. Ja, aber ist doch selber schuld, wenn ich so eine beschissene Arbeit, einfach wo jemand einfach nur Geldscheine irgendwo hinklebt, nochmal replizieren will, dann gehöre ich verarscht. Also du willst damit Victim Blaming betreiben und das Museum daran bezichtigen, zu sagen, hier, ja, du Museum, ja, du hast dich so angezogen, du wolltest das doch. Na, hier der Biosch Theoretikos im Chat sagt, Eulenspiegel wird anscheinend in den Schulen nicht mehr gelesen. Da kann ich dann nur zustimmen. Ja, ich glaube, wir haben auch gar nichts zum Thema Twitch. Und da kommen ja direkt unsere reichen Sozialisten in den... Ja, die würden dieses Kunstwerk direkt kaufen. Wahrscheinlich mehr wert als die Geldscheine. Weil das ist ja, das Kunstwerk hat ja einen Wert. Und allein durch diese Aktion hat es auch einen Wert. Und auch wenn es dann zurückgegeben wird an den Künstler oder wo auch immer das dann, ich weiß jetzt nicht, ob das in Eigentum des Museums übergegangen ist, bin ich mir nicht so sicher, aber das hat ja an sich auch einen Wert und wer weiß, vielleicht wird es sogar für mehr als für diese 74.000 Euro versteigert werden irgendwann. Wir sind ja auch in der Kunstszene, um Kohle abzugreifen für unsere Bewegung und um Informationen an die richtigen Leute durchzustechen. Ja, das ist ja das Lustige am Kunstmarkt. Du kannst aus allem Geld machen, im Endeffekt. Ne? Die Aktion, die Story ist so gut, dass du vielleicht einen Kunstliebhaber findest, der bereit ist, sogar mehr dafür zu bezahlen. Aber es muss das Original sein, sonst bringt es kein Geld ein. Genau, das Original leere weiße. Ne? Aber ich sehe ja da, das ist ja schon... Das wird, ich gleich's mit dem Original ab, mit dem Foto. Das ist ja irgendwie schon strukturiert, das, wenn ich das Bild hier mir so angucke. Also da sind ja Blasen in der Tapete sozusagen, so wie es aussieht. Vielleicht ist es einfach nur schlecht aufgehängt. Ja. Nee, aber ja, es soll aber eigentlich eine leere Fläche darstellen. Vielleicht hat er sich einfach gedacht, ach komm, ich nehme einfach irgendwelches Benutztes. Also wenn ich jemanden werbe mit einem super tollen Produkt und dann die Leute mehr davon haben wollen und mir vertrauensbasismäßig das Geld schon überweisen und ich dann sage, ja, ich habe das jetzt, das Produkt umgemünzt zu einer leeren Menge. Warte, ich will lösen. Was ist Kickstarter? Das ist auch Take the Money and Run. Ja. Was ist Anita Sarkeesian? Ja. Oh Mann. Oh, einfach nur leere Rahmen. Nee, ja, früher haben die Leute wenigstens noch ein paar Stahlträger anrosten lassen, auf den Haufen geschmissen und haben es blitzstark mit Lichtschein auf Hirsch genannt. Aber das da ist ein bisschen wenig. Ist das auch Kunst hier, was wir bei Instagram haben? Instagram ist so. Leere Och man, könnt ihr die nicht mal den vorigen Künstler auch imitieren? Das hier ist eine Zuschauereinsendung. Ein kurzes Video von 1 Live. Dumm gefragt. Linke Wähler, Doppelpunkt innen. Warte, werden wir von 1 Live geschaut oder was? Hallo 1 Live. Die meisten Forderungen der Linken sind naiv und unrealistisch und wäre Sarah Wagenknecht nicht besser in der CDU aufgehoben. Wir haben die linke Wähler, Doppelpunkt innen. Dumm nachgefragt. Wollen wir mal hören? Ja, komm. Ich brauche unbedingt ein Gregor Gysi-T-Shirt, wo draufsteht, das kleinste Übel. Wow, das ist ein krasser Take auf jeden Fall. Selbst wenn, wo ist das Problem? Und du willst ein Linker sein, ey. Alles klar. Ist noch wo? Wenn es nach euch ginge, gäbe es keine soziale Ungerechtigkeit mehr. Ja. Stellt euch mal vor, jeder könnte unabhängig vom Elternhaus und unabhängig vom Einkommen und Vermögen der Eltern studieren. Stellt euch mal vor, es würde keine Armut mehr geben, dass jeder Wohlstand hätte. Was? Man würde eine Wohnung bekommen in angemessener Größe. Stellt euch mal vor, Atlantis hätte wirklich existiert. Stellt euch mal vor, es wären wirklich Aliens gewesen. Stellt euch mal vor, der Kulturrassismus ist gar nicht real. Alter, stell dich mal vor, jeder hätte Wohlstand, Alter. Ja, aber unterschiedliche Voraussetzungen jetzt oder gleiche Voraussetzungen wie gleiches Recht auf Schule und so weiter, was er einer ansprach, das ist ja gar nicht dasselbe wie soziale Ungleichheit oder soziale Ungleichheit. Weißt du, der Witz ist ja, dass wir ja genau wollen, dass jeder Wohlstand hat. Und dann kommen aber die Leute hin und sagen, ja, jetzt müssen wir halt den anderen Leuten da was wegnehmen, die haben zu viel. So, und... Ja, Nullsummspiel halt, ne? Die sind halt der Meinung, das ist alles Nullsummspiel und wenn die anderen das bekommen sollen, dann musst du es vorher den anderen halt eben wegnehmen, ja. Ja, weil, weißt du, so du kannst Sozialismus nicht irgendwie sinnvoll irgendwie vertreten als ein Ding, was irgendwie dem Kapitalismus gleichkommt, weil erstens in der Theorie ist es sogar so, dass Kapitalismus zuerst an sich selbst kaputt gehen wird und dann wird daraus Sozialismus werden aus den Arbeitern und so, ne? So, aber das geht ja an sich selbst kaputt wegen solchen Leuten da. Ja. Und das zweite Ding ist halt eben, dass sozialistische Programme, die umverteilen Sachen, die regeln sozusagen die Bürokratie dahinter, so zentralistisch vom Staat her, anstatt dass weißt du, irgendwie Mehrwert generiert wird durch Sozialismus. Da ist es einfach nur, ja, wir lassen einfach die Leute in 5-Jahresplänen arbeiten, die generieren Sachen und dann, weißt du, nehmen wir denen das weg. So. Junge. Ja, und gratis Universität irgendwie. Wage ich zu bezweifeln, dass der Mensch meint für Maschinenbaustudenten oder so. Sondern er meint wahrscheinlich für ja, Laberfach Kulturmarxismus-Studenten. Ja, du sollst halt einfach alles studieren können, was du willst. Und wenn es feministische Tanztheorie ist, dann ist das genauso gut wie Medizin. Also komm. Es ist ja nicht so, dass du unabhängig davon, ob die Eltern da jetzt irgendwen im Vorstand von irgendeinem Wohnungsunternehmen kennen oder ob die Eltern unfassbar reich sind oder nicht. Das ist doch was Gutes, oder? Ich frage mich, wer halt ein Problem damit hätte, wenn gesellschaftliche Ungleichheiten ausgemerzt werden. Leute, die ihr Privileg nicht verlieren wollen, die haben halt ein Problem damit. Ja, eine von den Linken ist sogar Porsche gefahren. Gesellschaft aus. Weißt du, ich verstehe auch nicht, warum wir nicht irgendwie Kulturmarxismus loswerden, weißt du, so außer halt, weißt du, die Leute, die ihre Privilegien nicht verlieren wollen im Kulturmarxismus. So, was ist das also, für eine Argumentation? Was ist das? Herr Klaus Ernst hat gesagt, dass ein Porsche link sein und reich sein ist kein Widerspruch. Ey, das kenne ich von Julia Schramm anders. Wie war das? Gut aussehen und ich meine, tolle Klamotten tragen. Nur weil ich eine Marxistin bin, muss ich doch nicht scheiße aussehen. Weil genau, das war das Originalzitat. Ja, also meine Welt fährt der VW-Stand halt 2 Porsche weniger und dafür kann die Krankenschwägerin oder Krankenschwester mit ihren Kindern regelmäßig in Urlaub fahren, Nachhilfe finanzieren, hat ein gutes Leben, kann genug zurücklegen für eine vernünftige Altersvorsorge, vielleicht auch irgendwann mal eine Wohnung oder ein Haus kaufen. Und ich denke, dass... Hast du das mal nachgerechnet, Bub, ob das auch so geht? Hast du mal alle Oberärzte zusammengerechnet und denen 2 Porsche weggenommen und geguckt, wie vielen Frauen und Familien du dann... Das könnte weniger sein, als du glaubst. Das ist, warum eure Forderungen naiv und unrealistisch sind. Ihr hinterfragt überhaupt nicht, ob das überhaupt so ist, ob das überhaupt so geht, ob da genug Kuchen da ist, dass jeder ein Stück abkriegt. kriege. Ja, ja, und vor allem, wie sind die Porsche denn überhaupt zustande gekommen? Der hatte ja die Befähigung im System, diesen Reichtum zu akkumulieren. Wenn ihm das genommen wird, wie soll der Reichtum dann zustande kommen, der umverteilt werden soll? Das ist ja sowieso ein Grundproblem. Das wollen sie ja wahrscheinlich dann nicht haben, aber was sie ja dann wieder denken, ist, dass die Leute halt aus reiner Herzensgüte oder keine Ahnung, weiß ich nicht, was sich dann dem Studium und das alles da geben irgendwie. Kamerad Oberarzt, arbeite schneller, der Kommissar ist schon ungeduldig. Ja. Man kann Wohlstand auch über Marktmechanismen verteilen und nicht unbedingt nur über staatliche Institutionen und so. Das heißt, den Verwaltungsoverhead von 20-30% vergessen die auch, ne? Und um diese zwei Porsche abzuschaffen, brauchst du auch Leute, die diese zwei Porsche kaufen, damit du das Geld an die Familien weitergeben kannst. Wer soll die denn kaufen, wenn keiner mehr das Geld für einen Porsche hat? Idealtypisch wäre es, die Situation zu erzeugen, dass die Leute so viel Geld verdienen können, um sich einen Porsche dann auch wirklich zu leisten. Da sind wir ja auf dem Weg hin mit der EZB und dem Gelddruck. Da wird eher ein Trabi zum Porsche umdeklariert. Ja, das ist ja naiv und unrealistisch. Wir geben den Leuten einfach jedem eine Druckmaschine für Geld. Das wurde noch nie versucht. Wir können das schaffen. Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Oder wir machen einfach eine Lotterie mit Social Credit System. Ist doch kein Problem. Porsche für die größten Arschkriecher. Jeder Mensch selber vor allem im eigenen Leben gucken muss, wo kann ich das selbst gerade abbauen? Genau darauf kommt es mehr an, dass wirklich ein gesellschaftlicher Wandel von unten kommt. Die meisten Forderungen der Linken klingen zwar schön, sind aber naiv und unrealistisch. Ja, nein, also... Kein Parteiprogramm auf Bundesebene ist 1:1 umsetzbar, weil wir eine Demokratie sind, da muss man Kompromisse machen, Abstriche machen. Man hätte sich vor sehr vielen Jahrzehnten auch nicht vorstellen können, dass wir zum Beispiel jetzt den aktuellen Mindestlohn haben. Genauso wie das Frauenwahlrecht. Komplett unrealistische Forderung. Frauen sollen wählen dürfen? Was? Ja, Digga, das ist einfach so ein dummes Framing, weil zuerst hatte keiner Wahlrecht, weder Mann noch Frau. Dann hatten es die Männer bekommen und dann haben es die Frauen bekommen. Nee, erstmal, wie irgendwer soll wählen, dann okay, Großgrundbesitzer dürfen wählen, dann okay, alle Männer dürfen wählen. Es dann, ist ja fast na, so. Obwohl nicht mal alle Männer durften wählen, bevor alle Frauen das Wahlrecht bekommen haben. Da gab es ja noch so Rassenunterschiede und so. Ständewahlrecht. Es ist ja vor allen Dingen auch das andere Beispiel, was sie macht mit Mindestlohn. Mindestlohn gibt es in etlichen Ländern schon ewig. Ne? Also. Ja. Es ist ja fast so, als würden diese Leute nur von Sachen reden, was so toll wäre von Freiheit her, aber nicht darüber reden, über halt Verantwortung dafür. So, die anderen müssen Verantwortung tragen, aber die müssen für ihre Ideen keine Verantwortung tragen. Die können einfach irgendwas behaupten, irgendwie Stimmen bekommen, ein tolles Leben haben, sich einen Porsche kaufen, ja. So, müssen ja nicht scheiße aussehen, nur weil sie Marxisten sind, ja. So, aber dann kommen die halt mit sowas an, Alter. Es ist doch einfach grundsätzliche Bildung. Warum erzählt sie und redet sie von einem Punkt als Argument, den sie noch nicht mal selbst so irgendwie durchdacht hat? Was ist der Sinn davon? Wieso? Und heutzutage ist es komplett selbstverständlich. Naiv zu glauben, das geht immer so weiter, wie es jetzt ist. Einfach und dass es ein flüssiger Prozess ist, dass Menschenrechte sich von alleine ergeben. Genau, also dass zufälligerweise auf einmal Rechte für bestimmte Gruppierungen und Minderheiten entstehen. Es wurde nicht von oben herauf geschenkt, sondern von unten heraus gefordert. Wäre Sarah Wagenknecht bei der CDU. Was ist denn das, Alter? Es war beides. Das eine schließt das andere nicht aus. Das Frauenwahlrecht wurde sehr wohl geschenkt, ne? Ja, und genauso wie die Beendigung der Sklaverei in westlichen Ländern. Das haben dann diese heterosexuellen weißen Männer haben dann gesagt, hey, weißt du was, nö, kein Bock darauf. Da haben andere heterosexuelle weißen Männer gesagt, doch Bock auf Sklaverei. Dann haben die sich gezofft und im Endeffekt hat man das zusätzlich mit dieser Bewegung aus der Bevölkerung gesagt, jo, wisst ihr was, ihr habt jetzt auch alle Menschenrechte so. Es gibt halt einfach Momente in der Geschichte, du kannst nicht einfach revisionistisch sein und das rausreißen aus dem geschichtlichen Kontext. Ja, die haben ja diese Historizität oder wie sich das nennt, wo sie ja denken, dass sie genau wissen, wo sich die Geschichte zwangsläufig hin entwickelt. Ah ja, genau. Aha. Na, Aha, okay. deswegen, Okay. also da steht dann am Ende und da musst du ja vorher nochmal Revolution machen und so. Ja, aber du hast schon recht, die wissen das ja auch. Und das endet halt damit, dass es nicht funktioniert. Aber irgendwie lernen die das nicht. Das ist wie, die fahren irgendwie an sämtlichen irgendwie Stoppschildern vorbei und denken so, nee, nee, da später, diesmal, wenn wir so weit weiterfahren, jetzt kommt bestimmt kein Stoppschild. Weißt du, jetzt wird es bestimmt sehr gut. Und es endet alles in der Klippe, es ist eine Einbahnstraße hin. So, wieso? Besser aufgehoben. Ganz, ganz steile These, oder? Oh, da. Also, setzt Kaffee auf, das dauert jetzt eine Weile. CDU, AfD, irgendwie Ja, irgendwie, sowas. FDP ja, vielleicht, auf jeden Fall nicht. nicht in der Linken, ja. Ja. Sarah Wagenknecht ist. Sarah Wagenknecht ist besser in der FDP aufgehoben als in der Linken. Ich glaube, ihr habt ihr Buch nicht gelesen, oder? Doch, das haben die gelesen und haben gedacht, oh mein Gott, die müssen wir wegmobben, die müssen wir canceln, die hat hier nichts zu suchen bei uns. Wir sind gute Menschen, wir sind moralisch überlegen, aber doch nicht Sarah Wagenknecht. Das Problem mit Sarah Wagenknechts Buch war, das war kein kleines rotes Büchlein, weißt du so, das Format davon war falsch. Keine Ahnung, Mann. Ich will eine Gameshow haben, wo ich so Kulturmarxisten und Linke nehme und denen einen Porsche schenke, jedem von denen. Und dann sage, hey, weißt du was, du kannst entweder vor laufender Kamera sagen, du willst das Auto behalten, oder du drückst den Hebel und dann wird das Auto vor deinen Augen kaputt gemacht. Rein ideologisch würdest du sagen, nö, das gebe ich entweder weg oder ich mache es kaputt, weißt du? So, aber ich will mal sehen, ob die Leute das wirklich machen, weil wenn sie so ideologisch überzeugt sind von sich, dann hätten sie ja überhaupt keine Entscheidung notwendig, weißt du? So, die würden sagen, ja, weg damit, ich schenke es weg oder ich lasse es Ein vernichten, echter ja. Linker würde gar nicht in deine kapitalistische Gameshow gehen. So. Würde ihnen aber Essensmagen geben, komm. Ich meine, wenn Sie sich mit Hunger identifizieren, dann sollen Sie doch hungern. Ja, muss es heute geben schon, denn dann geht das schon. Ja, aber ich meine, wenn man das Buch von der Dame gelesen hat, also das war ja auch mein Kritikpunkt daran, da haben wir damals ausdiskutiert schon, dass aus meiner Sicht halt eben, also sie regt sich halt drüber auf, über die identitätspolitische Linke, aber das, was sie dem im Endeffekt entgegensetzt, ist halt so eine Altlinke, die dann auch wieder glaubt, dass halt der Staat alles objektiv regeln kann und richtig regeln kann und das tun sollte. Und da ist man auf jeden Fall nicht in der FDP richtig. Hallo? Also, so ein Humbug. Oder in der CDU. Also. Ja, sieht man auch mal, wie diese Wenn sie jetzt Gruppenmentalität sagen würde, ausschaut, wenn sie ne? jetzt sagen würde, dann soll sie in die KPD gehen oder keine Ahnung, in die DKP oder wie sich das Ding heutzutage nennt oder so, dann würde ich es noch NRW. irgendwo verstehen, aber FDP, CDU. Ist eine herausragende Rhetorikerin, hat der Partei einen großen Dienst erwiesen und für die Partei viel Ich geleistet. weiß nicht, was Lifestyle-Linke sein sollen. Na, Und ich mach glaube, die wer doch mal mit solchen schlau, ey. Begriffen rumschmeißt, der ist ganz gut in der CDU aufgehoben. Und was da für Äußerungen kommen, die halt eindeutig nicht auf Parteilinie sind, die einfach nur dazu da sind, weiter Protestwähler, die paranoide Angst vor Flüchtlingen und Muslimen zu haben, sagen, dass man nicht mehr auf Linie mit LGBTQ-Leuten sich solidarisieren darf, weil das angeblich Identitätspolitik ist. Diese Spaltung halt auch so als Spaltung. Angeblich Identitätspolitik, ja. So ein Blödsinn, ne? Was ist es denn sonst? Es ist doch einfach dasselbe Ding wie hier Nationalismus und Arier sein, aber halt für Linke, weißt du, so dieses LGBT-Ding. Es ist Identitätspolitik. So, also das Private ist politisch, dem würden da alle zustimmen und so, weißt so. zu benennen, anstatt einfach das eigene diskriminierende Verhalten zu reflektieren Ja. und vielleicht daraufhin basiert eine Politik zu machen, die halt keine Leute Ich benachteiligt. sage einfach nur, dass sage keine Leute benachteiligt, ist auch eine schöne Formulierung. So. Das ist aber super. Was Ja, weißt du keine denn? benachteiligt und keine bevorteiligt. Alles benachteiligt oder bevorteiligt irgendwen. Ja. Vor Hm, allem vor allen seltsam. Dingen diese ganzen Lustiges Identitätsideen, die die Politikverständnis. haben und das, was er da vorhin gemeint hat, mit von wegen Privilegien hinterfragen. Weißt du, Also es ist auch der Vorredner. es ist auch extrem einfach, das gesamte irgendwie Weltbild von Linken zu zerstören, wenn du hingehst und sagst, so, okay, dir geht es ja darum, Minderheiten zu beschützen, ne? So, die sollen bessere irgendwie Bedingungen haben. So, ja, sollen sie, ja, genau. Und dann so, ja, okay, wir haben eine Minderheit von reichen Leuten. Und dann heißt es so, ja, aber das ist die falsche Minderheit. So, weil sie halt reich sind. Wow. Also die laufen da alle rum und haben wirklich einfach, weil sie nicht zu den Reichen gehören, so ein Bild von Reiche sind böse. Geld ist Schande, weißt du, Geld ist Sünde. Und wenn du viel davon hast, dann hast du es irgendjemandem weggenommen. Weißt du, nee, Digga, nein, leg einfach irgendwie Geld an, investierst so und lass Zinseszinseffekt für dich arbeiten. Dann bist du in irgendwie 30, 40 Jahren bist du reich, leb unter deinen Bedürfnissen. Passt perfekt mit all diesen ganzen linken Mindset zusammen, von irgendwie weniger verbrauchen. Ja, und dann bist du zum Ende hin auch reich und kannst damit auch irgendwie groß was verändern. Dann schüttest du da sitzt, sagst so, ja, nee, das Geld ist böse. Okay, Geld ist böse. Lagerwagen nicht sehr, sehr viel sagt und man muss nicht immer mit ihr komprende sein. Wir sprechen uns ganz klar gegen Sarah Wagenknecht in der Linken aus. Genau. Ihr seid total radikal und die, die auf Demos Stress machen. Es wird immer bei Linken Radikalität in den Fokus gestellt. Ich will hier nochmal auf die andere Seite verweisen. Ja, also es gibt auch Rechtsradikalismus, ja, und der ist. Whataboutism? Aha. Also allein dieses Ding, es wird immer bei Linken auf den Radikalismus gezeigt, ja. Deswegen geben wir auch 100 Millionen im Jahr für das Engagement gegen Rechtsradikalismus aus, weil wir nur bei Linken auf Ja, und vor allen Radikalismus Dingen stochastisch, ne? Und dann kommen 1000 Experten um die Ecke und sagen, hier, es gibt Computerspieler. Und schau mal da, es gibt ein Forum, dann nennt sich jemand Breivik. Irgendwas wird ja dran sein, bla bla bla. Führt alles in Faschismus. Reflexiv. Blablub. Also. aber halt einfach das so vehement einfach als unmöglich irgendwie darzustellen oder nicht mal auf die Aussage einzugehen, weil der hätte auch einfach sagen können, ja, es gibt Radikalisierung im linken Bereich, klar. Also gibt es überall, da. Ist auch vielleicht keine geile so Aussage so, aber trotzdem kann der das doch sagen, oder? Oder denkt er, dass alle seine Leute, die andere Menschen sind, die halt andere irgendwie Prioritäten und Werte haben, die auch links sind, sind alle gute Menschen? Das ist so, Ja, aber das ist halt bei der Antifa so, das ist halt keine Vereinigung. So ist das halt. Linksdenkende sind halt nicht irgendwie, ja, die denken nicht alle gleich, auch wenn sie alle links denken oder so. Ja, genau. ja, eben, das ist ja genau der Punkt. Und eben deswegen kann man da auch klar sagen, ja, es gibt auch Radikalisierung. Und Ja, wenn man ehrlich wäre, ne, oder wenn man auch wirklich mal drüber nachdenkt und nicht direkt so einen Schnappreflex hat. ja, Aber ich aber meine, hast du. es ist ja auch sehr so, dass für sehr viele Leute einfach quasi auch die Gegenreaktion zu dem, was sie als rechte Gefahr sehen, überhaupt ja der Hauptgrund ist, politisch engagiert zu sein auf der linken Seite. Ja. Aber sollte man dann, also wenn du sagst, irgendwie die Linke, die möchte nicht als monolithischer Block gesehen werden, Das ihre meinen größte, sie immer, ja. ja, aber ihre größte Schwäche ist ja dann, dass sie alles, was rechts von ihnen steht, als monolithischen Block sehen. Sieht man ja immer wieder AfDP und der ganze Unsinn darüber, dass Leute wie Tichy angeblich Nazis sind. Also, die sind nicht in der Lage zu differenzieren, aber wenn man auf sie guckt, dann fordern sie diese Differenzierung ja von den Leuten ein. Das finde ich ein bisschen schizophren. Denkfaul ist das. Denkfaul. Empathiefaul. Immer Flüchtlingsheime anzünden zum Beispiel. Das ist ein qualitativer Unterschied, Hausbesetzung und ein Flüchtlingsheim. Und diejenigen, die den Stress wirklich machen, sind Mo, eine mo, kleine mo, mo, mo, Minderheit mo. Leute und über Demos ran. Aber Meint er jetzt, Leute. die Rechten sollen jetzt anfangen, Flüchtlingsheime zu besetzen? Oder wie soll ich das verstehen? Nee, aber was hier völlig außer Acht gelassen wird, ist Lina E. und die Sachen, die da im Raum stehen. Bandenmäßiges Ausspähen von Leuten, Angriff mit Waffen auf Menschen, die Leute krankenhausreif und Todeslisten. teilweise ins, in, auf die Und Intensivstation prügeln, Listen von AfD-Politikern, lasst uns die Schweine und so weiter und so fort. Also, das wird ja alles schön ausgeklammert oder die reichsten 1% erschießen und diese ganzen Ausfälle, die ihr euch auch leistet, wo die Maske dann mal so ein Stück verrutscht, das wird ja alles schön ausgeklammert. Alle. Oh je, Mann. Randalieren, Sachen anzünden, das sind generell Pyromane, das sind Leute, die Sachbeschädigung machen wollen. Also sind, Pyromanen. nein, und das sind dann Leute, die so anpolitisiert sind. Ja. Schotten. Schotten sind keine echten Schotten. Sind die anpolitisiert? Anpolitisiert, Ja, die sind nur anpolitisiert, die wechseln kurz vor der Gewalttat wahrscheinlich auch noch auf die rechte Seite, nehme ich an. Verstehen die denn, Die laufen die nach dem ersten Straße Schuss machst runter du und einfach mehr. haben ihren Molotow-Cocktail da und denken sich so, verdammt nochmal, was mache ich denn jetzt damit? Und dann kommen die Linken um die Ecke und haben ein Demo und dann denken sie sich, ey, das wäre doch mal was. Also mit der Politik habe ich zwar überhaupt nichts am Hut, aber dann werde ich meinen Molotow-Cocktail wenigstens los. Aber ich sage nur, dumme Fragen. Die meisten Forderungen der Linken sind naiv und unrealistisch und so weiter und so fort, ja. Gibt es eigentlich alkoholfreie Molotow-Cocktails? Und Ist ja dieses auch Wort gut, ne? radikal, also mir wäre das jetzt nicht bewusst, also vielleicht bei der jungen Alternative oder so, da hört man ja nicht genug Leute, aber von AfD-Leuten wäre mir jetzt nicht bekannt, dass die irgendwo auftreten und sagen, ja, ich bin total radikal und ich werde immer radikaler und radikal ist doch nur die Wurzel, dieser Spruch, den die immer bringen da, ne? Ich ja schon von der verdammten Verfassungsrichterin gehört habe. Radikal ist nur die Wurzel. Das heißt einfach nur an die Wurzel gehen. Mehr heißt das doch gar nicht. Die Leute versuchen, Rückentrinken aufzuhören. Deswegen zünden sie die Drinks an und schmeißen sie weg. Ja. Alles Missverständnisse. Alles Missverständnisse. Genau. Und ja, auf jeden Fall radikal. Aber in diesem Ja. anderen Bereich höre ich das halt andauernd. Ja, ich radikalisiere mich weiter. Ja, hier und da müssen radikaler werden. Klima, 1,5 Grad, bla bla bla. Radikal, radikal, radikaler, am radikalsten. Radikal ist doch Aber. die Wurzel, das erinnert doch eher an Stumpf und Stiel und Auslöschen oder so, oder? Ja. Also rausziehen die Wurzel, damit was Weise. Neues entstehen kann. So. Weise. Ja, also mir wäre das jetzt aus dem rechten Bereich nicht so bekannt, dass die Leute sich einen drauf einbilden, wie radikal sie sind. Also, es mag sicherlich auch Naja, geben, schon, aber das wenn. gibt's. Guck mal, diese ganzen Leute, die geil drauf sind, irgendwie Hakenkreuz und Adler-Tattoos und irgendwo auf irgendwelche rechten Konzerte Ja, aber gehen und die die gehen aber sind nicht schon hinaus, auch, ja nur, ne? die werden sie Die da jetzt wissen ja, dass sie nicht. sich im Ausland schämen müssen dafür. Die werden sie da jetzt halt nicht hinsetzen und dann sagen die, ja, ich bin total radikal, ich bin immer radikaler und ich radikalisiere mich jetzt weiter. Und dann sagen sie so, ja, ist ja interessant. Schön. Ja. Aber daran So. siehst du eben, Und dann zum das ist nächsten Thema. hoffentlich Das ist ein hilft's, sehr genau. guter Punkt, ja, weil eben daran siehst du ja, wie das Obertonfenster gerade so liegt, weißt du? So, die können einfach schamlos, einfach wirklich so nicht mal wirkliche Witze drüber machen, dass sie wirklich halt radikal sind. Ja, und hier heißt es jetzt halt, ihr seid doch total radikal und die Stress machen. Und dann sind sie plötzlich nicht mehr radikal, dann sind die anderen nur radikal oder wie. Ja. Aber die Wagenknecht dürfen wir nicht haben, weil die sagt, wir müssen zur Wurzel zurück. Also ist die nicht radikal genug oder wie? Die ist dann eher so CDU-FDP-radikal oder was? Es kommt auch auf die Definition des Wortes radikal an, würde ich sagen. Also radikal ist ja erst per se nicht schlecht, so, weil man kann radikale Forderungen stellen, man kann radikale Sprache benutzen. Also man muss auch noch. Man kann eine radikale Sprache benutzen. Ja. Wie soll das aussehen? Ja, mit Sternchen und innen. Ja, genau. Wähler Doppelpunkt innen zum Ja, Beispiel. das ist radikale Sprache, glaube ich auch. So von der Naja, okay. Linksrock-Partei für die bessere Welt. Radikal. Aha, okay. Ja. Und warum darf nur eine Gruppe, also deren Gruppe, radikale Sprache verwenden und nicht andere? Ich dachte, Sprache generell radikalisiert dann Leute, besonders wenn sie radikal ist. Also müssten sie doch irgendwie ganz vorsichtig damit umgehen, dass ja bloß nicht irgendwie Leuten geschadet wird, wenn man jetzt radikale Sprache verwendet oder radikale Forderungen hat. So, wo bleibt bei denen das Konzept von Verantwortung für ihre eigenen Sachen? Weißt du, die suchen Verantwortung bei anderen für ihre Wortwahl, aber bei sich haben sie kein Problem damit. Es sind halt abgegrenzte Gruppen und das Problem ist halt die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ja. Nicht die allgemeine Menschenfeindlichkeit, sondern nur die gegen eine gewisse Gruppe und zwar nämlich sie selber in dem Fall. Ja, diese Gruppe wird aber auch ziemlich stark imaginiert, ne? Also so richtig was wissen tut man nicht übereinander, habe ich den Eindruck. Nochmal Radikalität ganz klar von Extremismus unterscheiden, das sind zwei Paar Schuhe und ich bin mir gegenüber radikal, so muss ich auch für meine Einstellungen, für meine Werte eintreten und das eben zivilgesellschaftlich auf der Straße gegen Polizeigewalt, gegen Ungerechtigkeit. Gegen Polizeigewalt, so kann man es natürlich auch ausdrücken. Ich gehe da mal radikal auf die Straße und wenn die Polizei da ist, dann mache ich was gegen Polizeigewalt. Weißt du, der Argumentationsfehler, den die Leute hier gerade machen, so einfach unabhängig voneinander, aber trotzdem immer wieder, ist halt Äquivokation. Weißt du, da verwendest du Mehrdeutigkeit von Sprache und von einem Begriff und tauschst einfach und weichst aus auf eine dir angenehmere Definition. Du hörst, okay, hier, ihr seid radikal, in dem Sinne von, okay, ihr seid gewaltbereit, ihr, weißt du so, lasst euch irgendwie nicht auf den irgendwie Staat irgendwie ein, ihr wollt hier alles umkrempeln und Leute loswerden und irgendwie, ja, halt einfach wirklich im Kerne die Gesellschaft umstrukturieren von oben herab, weißt du, und das ist halt einfach fundamental gegen das, wofür das Land hier einsteht, weißt du, so, und dann kommen die Leute hin und sagen, ja, radikal, ich kann auch radikale Worte sagen und ich bin mir gegenüber radikal. Das sind andere Bedeutungen von diesem Begriff und somit weichen die Leute halt einfach der Kritik aus. Ja, so, und das ist halt genau das, was die Leute auch meinen, wenn sie sagen, ihr seid radikal. Weil ein Zeichen von Radikalität ist, dass du dich nicht bereit bist, mit dir selbst auseinanderzusetzen. Weil wenn die hingehen würden und sagen würden, ja, wir sind radikal und das ist auch gut so, fickt euch alle, wäre das zumindest ehrlich. Die linke Wellen ist für euch. Beste Sozialpolitik ist, setzt sich konsequent gegen Krieg ein. Ja, ein Mittel, seine Stimme einzusetzen, um dem Rechtsruck entgegenzuwirken. Die einzig logische Wahlfolgerung, wenn ich endlich einen linken, sozialen Wandel in der Gesellschaft und einen effektiven Klimaschutz haben möchte. Machtverhältnisse wenigstens einigermaßen anzugehen in dem Rahmen, in dem es in unserem System gegenwärtig möglich ist. Für mich ist auch sozial gerechten Klimaschutz so schnell wie möglich zu fordern und gegen soziale Ungerechtigkeit zu sein, über den Tellerrand schauen und zu schauen, was möglich sein kann. Guck mal, die packen einfach sozial vor alles Mögliche. Unbedingt ein Gregor Gysi-T-Shirt. So, was ist irgendwie sozialer, irgendwie dieses sozial gerechter Klimawandel? So, oder Klimaschutz halt, hat die gesagt oder so, ne? So, und warum können wir nicht einfach sagen Klimaschutz? Warum muss der sozial gerecht sein? Das macht doch die Sache exponentiell schwieriger, wenn wir umso mehr die Sachen davor packen. Ja, weil sie den Leuten ja sonst sagen, dann kann doch die arme Familie nicht mehr in Urlaub fliegen, wenn das CO2 so teuer ist und so weiter und so fort. Und dann kommen die halt und sagen einfach, ja, dann wollen wir ja auch, dass das sozial gerecht ist. Das wollen wir ja. Also wir sind ja dagegen, dass sie dann nicht mehr in Urlaub fliegen können. Wir wollen, dass das sozial gerecht ist. Und deswegen machen wir noch gleich noch eine Vermögenssteuer obendrauf und dann ist es sozial gerecht und dann ist alles in Ordnung so. Ja, das Ding ist halt, dass radikale Leute, die halt hier, wie zum Beispiel diese Gruppe, ne, die Linke, ne, die wollen ja eine Utopie bauen, wie sie das ja sagen, mit ganz vielen tollen Dingen für die Zukunft. Aber der entscheidende Punkt ist halt, sie wollen nicht nur, weißt du, dabei sein, die wollen auch irgendwie da die Autorität drüber haben, weißt du, die wollen sich da eben, weißt du, einen Teil von diesem schönen Leben auch abschneiden. Ja, und insofern haben sie einen ganz klaren Bias Meine Güte, Alter. Ja, ich verstehe vor allen Dingen immer nicht bei diesen Leuten, wie sie auf die Idee kommen, dass diese ganzen Sachen, die sie sich da vorstellen, von oben herunter, wie sie darauf kommen, dass das in ihrem Interesse hinterher wird. Ja, das ist ja genau das Ding. Sie spielen im Endeffekt einer noch größeren, über ihnen stehenden, autoritäreren Elite in die Hände. Weißt du, so... Ja, vielleicht das auch, aber ich frage mich auch, wo jetzt bei 500 Abgeordneten in Nordrhein-Westfalen und 700 Abgeordneten im Bund da noch wo dann noch mehr Entscheidungsträger reinpassen sollen. Das ist doch schon schwierig genug, sich da zu einigen auf irgendwas. Naja. Naja, die brauchen wir ja nicht mehr. Stattdessen machen wir Zentralkomitee. Das bringt auch nichts, das hilft dann auch nicht, ne? Man hat dann hinterher nur noch die Mehrheitsmeinung da oder so. Aber wo bleiben denn die ganzen Linksradikalen, die irgendwie sagen, jo, weißt du was, ich will Milliardär, Trilliardär werden, ich will halt einfach Billionen machen, um dann halt eben meine Revolution umzusetzen. Warum muss das Geld von irgendwem anders kommen, der sich selbst abschafft? Weißt du, so wieso? So, bau doch erstmal dein eigenes Kapital auf, damit du damit machen kannst, was du willst. Anstatt dass du sagst, ja, hey, weißt du was, die anderen sollen dafür bezahlen. Der Hinweis, dass das Useful Idiots sind, ist natürlich auch nicht ganz verkehrt, ne? Mhm. So. Hey, aber das Video von Andy Ngo kenne ich doch. Ngo. No. You know that? Das kennst du? Das ist von heute. Ach so. Nee, aber. Yes, Andy Knowledge. Opex lebst nur im Hier und Jetzt. Ja, ich existiere eigentlich nicht vor den Streams, ja. So. Ja, Opex knows things. Ich spiele jetzt hier nichts von vor oder so. Das ist einfach nur eine Empfehlung. Wie wir hier auf dem Bild schon sehen, hat der Andy Ngo hier auch die Beispiele aus Deutschland drin, unter anderem auch von Leipziger Demonstrationen. Das ist auch ein Beispiel hier aus dem Vortrag. Das ist ein Vortrag, den der gehalten hat, jetzt erst vor kurzem in Warschau. Und in dem Publikum waren auch noch ein paar Deutsche, die Fragen gestellt haben dazu. Und aus meiner Sicht ist das jetzt eigentlich so die, also von den Sachen, die ich jetzt bisher gesehen habe, so der beste Zusammenfassung über Antifa-Kram und Antifa-Taktiken und ja, Antifa-Herkunft im Endeffekt. Und die Leute sind sich halt einig, dass es in Deutschland im Endeffekt am schlimmsten ist und dass es daher kommt. Der eine Fragesteller hatte auch die Theorie, die ich auch für sehr plausibel halte, dass halt eben die deutschen Linken dann irgendwann sich überlegt haben, so ja, ach ja, hier das ganze Ding mit Nazi-Kram und so. Das waren wir, ja, aber jetzt ist es quasi Amerika, das sind die Nazi-Leute und dass die damit dann halt diese Geschichten dann dahin haben rüberschwappen lassen. Und ich sehe das schon kommen, dass wir uns in Zukunft dann aber erzählen werden, dass es als Amerika irgendwie zu uns rüberschwappt oder so, weil die da ihren Journalismus und so sich nicht drum gekümmert hat, diese Sachen irgendwie auch nur halbwegs vernünftig zu beschreiben. Und da hat der Andy Ngo ja auch so einige Erfahrungen mitgemacht mit Journalismus und seinen Kollegen. Und wie die halt diese Sachen da verschweigen. Und wir hatten ja auch gerade schon das Thema mit der linken Gewalt. Und er hat hier halt auch mehrere Beispiele, wo dann halt irgendwie gesagt wird, halt auch nur so, ja, das war jetzt hier halt, hier hat halt einer eine Brandbombe irgendwie geworfen und hier hat jetzt einer irgendwie wen verprügelt oder so. Und wenn er dann sich halt anguckt, die Social-Media-Profile und so von den Leuten und dann halt eben feststellt, okay, da steckt halt diese Ideologie dahinter oder die sind halt Anhänger von Antifa, sind halt irgendwelche Linksextremen, das wird überhaupt nicht berichtet. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt irgendwen hast, der irgendwie verprügelt und der hat dann irgendwie ein Hakenkreuz-Tattoo oder so, dann wird das halt gemacht. Ne? Dann gucken sich die Leute das an und dann wird das halt auch so berichtet, das ist jetzt hier wieder ein rechter Extremer hier, der irgendwas gemacht hat und so. Und das ist ja auch in Ordnung, das so zu machen. Das sagt er auch in seinem Vortrag. Aber auf der anderen Seite wird das halt nicht gemacht. Auf der anderen Seite wird es überhaupt nicht gemacht. Und da heißt es dann immer nur so, ja, das ist ja alles auch, das gibt es ja eigentlich gar nicht, diese Geschichte. Und er sagt dann auch so, ja, das ist schon was dran. Es gibt halt die Antifa nicht, aber genauso gibt es halt auch nicht den Islamismus, halt zum Beispiel, was er halt auch bringt. Es gibt alle möglichen islamischen extremistischen Organisationen, die sich teilweise auch untereinander nicht mögen, aber die Ideologie, die dahinter steht, ist halt trotzdem wieder dieselbe. Und das ist genau, was du ansprichst, ist eben genau so, was ich vorhin meinte mit Äquivokation. Weißt du, einfach die Mehrdeutigkeit eines Begriffs nehmen und einfach ausweichen auf eine Definition, bei der man dann sagen kann, ja, das Thema ist gegessen. So, es gibt ja nicht die Antifa oder den Islamismus. So. Aber was die Leute meinen, ist halt, dass es trotzdem etwas gibt, was die Leute sich selbst mit so einem Banner und mit Medien und so verbreiten, als ein Ding, woran sie festhalten, um irgendwie unter anderem mit gewaltsamen Methoden ihre politischen Ziele zu erreichen. Und das ist die Antifa und das ist der Islam. So, und dann heißt es so, ja, aber es gibt nicht die Antifa. Fucking hör doch mal der Aussage zu. Ja, also auf jeden Fall, mein Rat ist, es gibt ja durchaus den einen oder anderen unter unseren Zuschauern, der in irgendwelchen politischen Parteien oder Jugendorganisationen beherbergt ist. Und da würde ich euch einfach mal bitten, dieses Video vielleicht mal in eure Kanäle da reinzupacken, WhatsApp oder wo auch immer ihr euch da mit den Leuten unterhaltet, dass sie sich das vielleicht mal anschauen und da kriegen sie auf jeden Fall einen guten Überblick darüber. Und das ist halt auch eben für Deutschland relevant, weil die verdammten Beispiele, die da drin sind, sind halt neben dem Portland- und Seattle-Beispiel natürlich eigentlich alle aus Deutschland. Und es wird halt überhaupt nicht, es findet überhaupt nicht statt so. Na, also zumindest nicht in diesem Zusammenhang, der wird da nicht hergestellt, dass das jetzt halt schon eine internationale Geschichte irgendwie ist und auch die Geschichte des Ganzen mit der Weimarer Republik und so und was unter diesem Antifaschismus überhaupt zu verstehen ist und wer das jetzt entscheidet, wer da die Faschisten sind und wie das in der Vergangenheit halt eben gewesen ist und so, das erfährt man alles in diesem Video. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und ja, geeignet, um mal wirklich ein paar Leute zu informieren. Und deswegen auf jeden Fall auch gute Arbeit von dem Andy Noh. Ich finde auch, der Andy Noh wäre besser bei der FDP aufgehoben. Ja, das stimmt. Das sehe ich sogar auch so in dem Fall. Und er sagt ja auch in diesem Video auch mehrfach, dass da geht es um Christentum und dass die Antifa sich über auch auf irgendwelche Kirchen irgendwelche Sachen macht. Weil da betont er halt mehrfach, dass er halt eben kein, nicht religiös ist, aber das trotzdem da so sieht und so. Und auch wenn es dann um das Thema geht mit rechtsradikal und dass sie ihm ja auch vorwerfen, er wäre ein rechter Provokateur und so, dann sagt er auch, dass er liberal wäre und nicht rechts und so. Und so kommt er mir eigentlich auch vor. Ja, das haben die Leute von Gamergate auch gesagt, ne? So. Ja. Ja, die hatten und die auch anderen sagen immer alles Lüge, ne? Das ist auch so ein Merkmal, wenn Leute immer alles als Lüge bezeichnen von den anderen. Naja. Und was aber keine Lüge ist, ist der meterlange Tunnel unter Riga 94, Alter. Ja, die haben da ein 3 Meter tiefes Loch oder sowas gegraben und dann zum Nachbarhaus und zum noch einem zweiten Nachbarhaus irgendwie angefangenen Tunnel hinterlassen. Wohl auch einen Durchbruch zu dem einen Haus schon, dass man da reinkam. Dann haben sie irgendwie Leute gefunden, die sie nicht erwartet haben, haufenweise. Also die nicht gemeldet sind und wollten irgendwie diese Meldesituation feststellen. Ja, und die werden da jetzt scheinbar öfter mal durchgreifen, ne? Öfter mal rein. Und ich denke mal, das ist die Sache mit dem Keller. Das könnte auch schwierig werden, dass es von der, oder die Stadt hat dann auch an die Bauaufsicht weitergegeben, dass sie sich das mal angucken müssen, ob die Gebäude denn überhaupt noch sicher sind. Sonst müssen die Leute da wirklich wieder evakuiert werden oder so. So, das geht jetzt so langsam in die heiße Phase, habe ich den Eindruck. Und die wehren sich damit Hand und Fuß, beziehungsweise eben mit kräftiger Arbeit sogar. Ne? Man könnte ja auch irgendwie arbeiten gehen und dann für seinen Lebensunterhalt irgendwie Sorgen und Miete bezahlen. Aber nein, man muss stattdessen irgendwie Steine kloppen im Keller, wie so ein Sträfling oder so. Ja, wenn sie ja, das so möchten, Arbeit, sollen sie es ja. eben machen. Ne? Ja, natürlich ist das auch Arbeit, ne? Aber wenn sie das so möchten, ne? Ja, dann müssen wir mit den Konsequenzen leben, sag ich mal. Man kommt die Polizei und holt die da alle raus, irgendwie alleine wegen Selbstgefährdung. Das ist auch ein bisschen kindisch. Und, und dann schaut hier Kim Jong-un hier oder Xi Jinping unseren Podcast gerade eben live, ne? So, und sagt so, warte, die Leute machen das freiwillig. Aber was macht der Ali Utlu da in der Polizeiuniform hinter dem Schild? Der trägt doch diese Tür gerade mit eigenen Händen raus. Aber was ich interessant fand, war, dass es überhaupt nicht so ein Bohai gegeben hat diesmal. Also letztes Mal wollte man noch ganz Berlin anzünden und hat einen riesen Aufstand gemacht und hat Steine von den Dächern geworfen. Ja, also rechnen trotzdem mit irgendwelchen Gegenanschlägen, Gegenaktionen oder so. Ja, aber hier war es komplett ruhig eigentlich. Also es gab keine Tumulte davor da drin, keine große Gegenwehr gegen diese Begehung. Also das ist ja eine Sache, die jetzt schon seit sehr langer Zeit anhält und wo es immer wieder Aktionen gibt und nicht über alle Aktionen wird berichtet. Ich meine, sie wollen auch das Haus irgendwie retten vor den Miethaien oder sowas und dann machen sie es total kaputt. Das ist auch widersinnig. Man muss sich da vor Augen führen, die haben da jetzt die Besichtigung gemacht und die haben nicht nur diesen Tunnel geführt, sondern sie haben halt auch noch gesehen, da wurden noch weitere Wohnungen unterteilt und es geht jetzt um 30 Wohnungen, die quasi besetzt sind in diesem Haus und von denen weiß man nur 14, die Identitäten von 14 Personen, die sich da aufhalten. So, ja, also da gibt es zumindest wahrscheinlich noch 16 Leute, die sich da nicht, also zumindest teilweise aufhalten. Die da waren, da wirklich wohnen oder so, das ist wahrscheinlich auch alles fraglich. Ja, der Besitzer hat das halt gerichtlich durchgedrückt, weil, ja gut, das ist halt der Besitzer und die Stadt sagt halt auch, okay, wenn da Leute wohnen, dann müssen die ja auch irgendwie Abwasser- und Abfallgebühren bezahlen und solche Sachen. Ja, und nur in solchen Fällen passiert da wirklich was, wenn irgendwelche Gebühren zu zahlen sind. Sage ich jetzt einfach mal zynisch. Ich verfolge das ja schon länger. Und Ja, so wird es noch auf immer mal wieder. schon gewartet, Ne? aber. Und das, wenn die wirklich androhen, dass es geräumt werden sollte, dann werden wir auch wieder große Protestaktionen erleben. Hatten wir schon öfters. Mal schau, Bücher, um dein Denken zu radikalisieren, ja. Ja, hier hat uns live im Stream noch hier der gute Homo Duplex was reingeschickt. Und zwar ist das hier, sagt er, aus dem Kulturkaufhaus Dussmann in Berlin. Books to radicalize your thinking. Und dort so ein Gender-Kram. Da ist so Bell Hooks. Transgender-Issue, Bell Hooks. Bell Hooks, All About Love. What white people can do next. Ich denke mal, da steht einfach nur auf jeder Seite fuck off. Ich dachte, Radikalisierung findet nur auf YouTube statt. Our women Ja, on the jetzt ja schon, ground. ne? Durch uns jetzt hier. Den Homo Duplex könnte man eigentlich mal einladen, finde ich. Ja, der Homo Duplex, der ist ganz cool, der folgt auch der Safe Space auf Twitter. Ich hab den lieb, Alter. Hat auch einen ganz Rausruf guten Blog, glaube ich, ne? Ja. und ja, haben wir auch schon ein paar Mal empfohlen. Und Ein gutes außerdem Blog wollte ich natürlich sagen, Entschuldigung. haben wir uns ja auch schon getroffen. Einmal bei der Premiere von Red Pill, die er damals organisiert hat in Berlin. Und dann waren Ebel und ich mit ihm zusammen bei der Kimberly Crenshaw. Ja, aber da ist gerade mir aufgefallen, da ist auch noch dieses Buch von Why I'm No Longer Talking About Race. Das ist auch noch ein Schinken, Alter. Zwar kein guter Schinken, aber schon ein Schinken. So. Meine Güte, ey. Kulturkaufhaus, Alter, dass die. Ich meine, ich finde es toll, dass die da so eine Sektion haben. So, das ist klasse. Aber komm, Alter. Haben die auch irgendwie eine Sektion zur Identitätsfindung mit, keine Ahnung, Büchern von gewissen Personen, deren Namen wir hier nicht mehr sagen sollen? Borden Dietersen? Meinst du Also den? ich meine Wollen jetzt wir den nicht nicht mehr Maybrit sagen? Illner, sondern ich meine einen Mann aus Österreich. Der Name reimt Martin sich auf Maybrit Kellner. Illner. Ah. Okay. Ja, kommen wir nun zur Zitruskoalition oder Ampel oder Jamaika oder was auch immer. Herr Was Buschmann, ist denn Zitrus? das ist grün Eher und grün ist gelb. das. Okay. Das, so nennen Sie das jetzt. Da gab es ja die ersten Gespräche erstmal zwischen Grün und Gelb direkt. Und das nannte sich dann die Zitrus-Koalition. Und auf jeden Fall hier der Buschmann, ist das eigentlich politisch korrekt? Ich glaube nicht, aber gut. Der sagt, FDP ist der neue Punk. In den 70ern protestierten junge Menschen unter dem Motto DIY, do it yourself, gegen Konsum und Arbeitsteilung im Markt. Heute heißt DIY Eigenverantwortung als Antwort auf Funktionsunfähigkeit und Übergriffigkeit im Staat. Ja, fand ich so ein bisschen, ja, komische. Hey, fellow kids, do you like punk music? I am punk too. I am Marco Bushman. Ja, also ich meine, Also do it Eigenverantwortung, ja, yourself. okay. Also selber was auf die Beine Konsum. stellen und so, aber tut mir leid, wenn der Staat funktionsunfähig ist und übergriffig, da hilft mir auch die beste Eigenverantwortung nichts. Also da muss der Staat aufhören, übergriffig zu sein. Da brauche ich Leute, die sich darum kümmern, dass er nicht so übergriffig ist und so funktionsunfähig. Also. Ja, ich verstehe das aber auch so ein bisschen so als Dilemmasituation, die er da beschreiben möchte. Dass man sich das hat verkaufen lassen und das funktioniert aber nicht oder so. Nee, ich sehe das als, wir machen jetzt unser eigenes Ding gegen Funktionsunfähigkeit und Übergriffigkeit, aber das reicht halt nicht. Also die Funktionsunfähigkeit muss dann funktionsfähig gemacht werden und die Übergriffigkeit muss weg. So. Ja. Ich verstehe aber auch nicht, wieso do-it-yourself jetzt gegen Konsum gewesen sein soll oder Ja, Arbeitsteilung vielleicht schon, auch. ne? Sich selber machen halt, anstatt was einzukaufen. Also. Okay, aber Arbeitsteilung im Markt ist auch eher was Positives, oder? Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, was Arbeitsteilung im Markt in diesem Fall zu tun hat, aber ich habe ja auch nicht studiert, von daher. Ja, aber so kann man doch irgendwie alles mit allem vergleichen. Flugzeuge sind wie Wasser. So, weil irgendwas Eigenschaften. Das ist so ein Non-Sequitur, Mann. Ja, und hier der Bundesverband der liberalen Frauen. Die liberalen Frauen sitzen ja in mehreren Landesverbänden zusammen mit der Linkspartei in diesen Frauenräten. Zum Beispiel hier bei mir in Niedersachsen und in Brandenburg auch. Und ich habe mir sagen lassen, das sei wohl umstritten, aber ich habe da auch bisher noch nicht. Ja, also man bewegt sich auch nicht. Ne? Man, es wird wie überall nicht offen diskutiert, sagen wir es doch so. Man sorgt A nicht dafür, dass die Linken da verschwinden und B geht man auch nicht selber. Ne? Also man sagt dann auch nicht selber, dann machen wir halt nicht mehr mit. Und dieses hier ist insofern halt interessant wegen den Replies natürlich, die dazu gekommen sind. Und hier schreiben sie halt, was sollte aus Ihrer, eurer Sicht im Rahmen der Sondierungsgespräche auf den Tisch? Fragezeichen. Welche Themen müssen angepackt werden? Was erwarten Sie, erwartet ihr von dem gelben Teil einer Ampel? Wir sind auf Ihre, eure Kommentare gespannt. Und dreimal dürft ihr raten, was die Leute darunter geschrieben haben. Ich will nicht raten, ich habe Angst. Boah, Gender Pay Gap. Nee. Viel, viel vernünftiger, aber halt eben auch nicht unbedingt in deren Interesse. Es sind alles hier Doppelresidenz, ja, Steuerreform, Digitalisierung, so. Hat damit nichts. Wechselmodell, Doppelresidenz. Na, also das hier haben sich die ganzen Leute halt eingefunden. Gut, hätte ich ja nicht gedacht. Die sagen hier Diskriminierung von Vätern und so. Und Männern und haben das quasi damit so ein bisschen gehijackt, also die Antworten, die sie da wahrscheinlich haben wollten, von wegen Abtreibung oder keine Ahnung wie was, haben sie auf jeden Fall nicht bekommen. Aber ja, ich wage es zu bezweifeln, dass mit dieser Ampelkoalition im Sinne vom Wechselmodell irgendwas passieren wird. Also mit der SPD und mit den, also SPD haben ja in ihrem Grundsatzprogramm schon stehen, dass wir jetzt die Männergesellschaft überwinden. Und die Grünen loben sich ja immer selber als feministische Partei. Mit anderen Worten, Feminismus heißt ja nicht mehr als alles rückwärts von den Frauen denken. Das wollen die Leute ja auch immer nicht so richtig hören, aber so ist es ja nun mal. Und ja, also. Was sicherlich gehen wird mit den Grünen, ist, alle möglichen Leute zu Frauen umdefinieren und das dann irgendwie als Fortschritt bezeichnen. Aber ja, da irgendwas für Väter zu machen, wird da sicherlich nicht gehen mit den Grünen. Da kommen, haben wir auch später noch was zu. Oder Chris, es wird gehen, aber diese Väter müssen dann so einen Kurs besuchen für Feminisierung von Männern. So. Müssen die hier aufhören, toxisch zu sein? Irgendwie sowas. Also wenn das überhaupt passieren kann. Mindestens ein Test bestehen oder so. Von den Ampelgesprächen erwarten wir nichts als schmutzige Deals. Ja, die Koalitionsverhandlungen werden sich ja wahrscheinlich noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ich glaube, es erwartet keiner, dass da es eine wirklich schnelle Einigung gibt. Vielleicht kann das sich auch nochmal alles in eine ganz andere Richtung drehen. Aber derzeit ist ja die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hoch im Kurs, allerdings nicht bei den Demonstrationsteilnehmern und Aktivisten, die sich jetzt unter einem Banner zusammenfinden, und zwar das Bündnis Gerechtigkeit Jetzt. Da haben wir verschiedene Umwelt-Klimabewegungen, verschiedene soziale Bewegungen, Deutsche Wohnen und Co., verschiedene antirassistische Initiativen, Flüchtlingsrettungsorganisationen, Ende Gelände, Fridays for Futures und Extinction Rebellion und verschiedene andere, ja, die jetzt quasi Blockadeaktionen, Demonstrationen machen wollen, um die Koalitionsverhandlungen zu einem Ziel zu führen, was sie selber nicht vor Augen sehen. Also sie denken nicht, dass die SPD und die FDP irgendwie irgendwas macht, was denen gefallen würde, obwohl ja beide Parteien sich sehr freundlich gegenüber diesen Protestbewegungen geben, muss man ja an sich sagen, aber unterm Strich wird gesagt, mit sozialen und ökologischen Versprechungen sind sie in den Wahlkampf gezogen, die schon unzureichend, als unzureichend kritisiert werden von diesem Bündnis Gerechtigkeit Jetzt. Von den Ampelgesprächen erwarten wir nichts als schmutzige Deals. Für den Anschein von Klimaschutz werden Menschenrechte im Mittelmeer weiter ausgesetzt und eine gerechte Umverteilung blockiert. Eine Koalition, die auf entfesseltes Wachstum setzt, ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Ja, also SPD und FDP und Grüne würden auf entfesseltes Wachstum setzen. Finde ich sehr lustig, dass die Kritik so krass ist aus dieser Richtung. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die eher konstruktiv an dieser Koalition teilnehmen und sich freuen, dass so viele Leute, die ihre Ideologie teilen, da jetzt Ton angeben werden. Ja, weil wir wissen, wenn wir eine Ampelkoalition haben, dann wird wahrscheinlich nicht der harte Kern der FDP, den man ja eh mit der Lupe suchen muss, da den Ton angeben, sondern eher die Leute, die eher schon SPD und Grünen nahe in ihren eigenen Überzeugungen und Leitlinien sind. Deswegen, ich verstehe gar nicht, warum die das Ganze so kritisch sehen. Ich würde sagen, so außer Rot-Grün hätten die keine bessere Regierung, die ihren Wünschen entsprechen würde, haben können. Und aber ich finde es lustig, dass die sich jetzt selber zerfleischen. Die Selbstzerfleischungseffekte im linken Lager sind halt phänomenal. Verstehst du es einfach nicht, Price? Diese Leute wollen absolute Macht. Und die haben die Grünen nur so lange gestützt, wie die hohe Umfragen hatten und ihnen das suggeriert haben, dass sie so wirklich weit vorne mitspielen können. Als klar war, dass die Grünen eben nicht die Kanzlerin stellen werden, ist auch dieses Backing nach und nach zurückgegangen. Und es wurde dann schon gesagt, ja, aber wenn die Grünen eine Koalition eingehen müssen und dann da nicht als stärkste Kraft und dann werden die unsere Sachen verraten und werden für die Macht und so. Also diese Leute brauchen, die wollen, die sind nur an absoluter Macht und Deutungshoheit und Richtlinienkompetenz interessiert. Die sind nicht an Demokratie oder Kompromisse suchen. Interessiert genauso wenig wie die junge Dame, um die es jetzt geht. Ne, die lassen uns keine Wahl, wir müssen selbst für Veränderungen und den notwendigen sozialökologischen Umbau sorgen. Mhm. Ja, wunderbar, wird super funktionieren. Selbst dafür sorgen, ja. Sehr schön. Kichern. Revolution, haha. Macht auch Spaß, oder? Genau, und die Grüne Jugend hat zwei neue Bundessprecher. Das ist natürlich eine Doppelspitze. Und eine davon ist diese Dame hier, auch bekannt als die, wie war es, eklige weiße Mehrheitsgesellschaft? Eklig weiße Mehrheitsgesellschaft. Eklig weiße Mehrheitsgesellschaft von damals Karakaya Talk. Von uns mal in eklig weiße Weihnachten Sonderstrieben behandelt. Man darf nicht vergessen zu erwähnen, dass der andere Hälfte dieser Doppelspitze der Genius ist, den wir letzte Woche oder wann mit seiner flammenden Rede zur Innenpolitik, also zu Seenotrettung, den Herrn Außengrenzen ich ja auch gesehen. Ah ja, da ist er schon als nächstes. Ah, okay. Genau, der Timon aus Hannover. Weil wir uns für Feminismus, Klimagerechtigkeit und gegen Nazis engagieren, geht die Bild auf Attacke gegen die Grüne Jugend. Ja, so ist es. Ne? Die Bild lieben halt die Nazis. Ja. Ne? Das ist halt klingt so. Schon sehr, als wenn sie sich auf die Argumente eingelassen hätten. Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen. Wir meinen, was wir sagen. Was sagt ihr denn? Nichts anderes behauptet doch die Bild, als dass ihr meint, was ihr sagt. Und was habt ihr hier getitelt? Grüne Hardliner entscheiden am Ende, wer Deutschland regiert. Ja, das ist doch wahr, oder nicht? Jetzt nimmt die Bild diesen Tweet und packt ihn wieder aufs Blatt mit dem Foto von der Bild. So. Und dann packen die das wieder auf die nächste Ausgabe und dann ist das so eine unendliche lange Spirale von den Typen, der da irgendwie was wildes Hardliner-Zeug redet. So. Und die Bild, die macht damit Geld. Ja, und vor allen Dingen, ja, also, das ist ja das Ding so. Ja, Hackfleisch im Angebot steht da unten noch. Ja. Ja, also, weil wir für Feminismus, Klimagerechtigkeit und gegen Nazis sind. Und deswegen ist es eine Attacke. Aber was ist denn die Attacke? Ihr werdet hier genannt als grüne Hardliner. Und was sagt ihr? Ja, wir sind grüne Hardliner. Lass uns nicht unterkriegen. Wir meinen, was wir sagen. Ich bin gerne radikal und so, ne? Ja, das ist derselbe Typ, der auch schon irgendwie geschrieben hat, so, ja, hier Alfonso, Brechtken und so, wegcanceln, was soll da dran schlimm sein? So, es klingt doch gut. Was ist ja, denn der Begriff, Der Begriff Hardliner ist halt einfach nur jemand, der so eine ganz klare, ja, Linie fährt, der sehr prinzipiell, der sehr hart auf seine irgendwie Werte und Prinzipien baut und sich nicht irgendwie auf Kompromisse einlässt. Ja, so. Man könnte auch sagen radikal, ne, was ihr auch mal gerne seid. Ja, und dann heißt es so, nee, sind wir nicht und was ist das Problem dran? Und dann, haha. Außerdem denken die doch nicht wirklich, dass sie die Einzigen sind, die irgendwie für irgendwie Feminismus und gute Dinge im Leben stehen oder was. Ja, das kann doch nicht sein. Du kannst ja, aber mir doch die nicht anderen sagen. Sind nicht, die anderen machen das ja nicht, die anderen gehen ja dann noch irgendwelche Kompromisse ein. Die sind ja noch und nicht die verwenden eine andere Sprache und die machen nicht das Doppelpunkt-Ding. Ja, und du kannst doch die Welt nur retten, wenn du hart genug bist. Du musst das okay. 100%, der Regler muss doch mindestens 100%, ansonsten leiden die Menschen. Wenn einfach gegen Nazis engagieren. Wer engagiert sich explizit für Nazis? Weil sonst macht der Spruch keinen Sinn. Und das ja, ist die einfach Bild nur. scheinbar, sieht man doch hier. Die haben doch Ja, was sicher. dagegen, auf jeden Fall, dass sich der Timon gegen Nazis engagiert. Ja, klar, offensichtlich, ne? Die können doch irgendwas damals irgendwie dagegen haben, dass er so ein Hardliner ist. Ich meine, ich weiß ja nicht. Ich finde immer noch, man sollte auf die Leute hören und darauf eingehen, was sie sagen und nicht irgendwie sich was zurechtbiegen und dann darauf eingehen. Das ist irgendwie so ein Strohmann, weißt Ja, und auf jeden Fall haben die Leute ja dann die Sachen, was wir gerade schon genannt haben, das eine Beispiel, das ist ja nicht das einzige von der Sarah Lee, also der neuen Bundessprecherin, die schon so einige Dinge von sich gegeben ja, das haben die Leute halt rausgebuddelt und hier schreibt die Ricarda Lang, also die ehemalige Bundessprecherin, jetzt Bundestagsabgeordnete, eine linke schwarze Frau, die Menschen für Politik und für die Vision einer gerechteren Zukunft begeistert. Klar macht das Leuten Angst, weil sie die Stärke von Sarah Lee sehen. Well, get used to it. Ein weißer, Wahnsinn. aufrechter Mann, der die Menschen für die Politik und die Vision einer deutschen Zukunft begeistert. Klar macht das manchen Leuten Angst, weil sie Angst vor der Stärke von Bernd Höcke haben, oder was? Wahrscheinlich, ja. Das ist so eine billige, so, das ist so, ihr habt Angst vor ihr deswegen. Ihr habt Angst vor Marie-Antoinette, deswegen hasst ihr sie. Ihr habt Angst vor Iwan dem Schrecklichen, deswegen hasst ihr ihn. Ihr habt Angst vor Caligula, deswegen mögt ihr ihn nicht. Ach Mann, ey, das ist so billig, Ricarda. Wir müssen Aber eine Gesellschaft schaffen, in der die Caligulas aus dieser Welt ja in Frieden sind, weißt du so. wir müssen uns das jetzt 4 Jahre lang, müssen wir uns jetzt dieses hohle Geschwätz mindestens anhören. Das Ding Und mal, wir was mich müssen am. es Noch 4 Jahre, bezahlen. unser. Noch 4 Jahre. Ja, nee, aber die zahlen wir ja jetzt erst seit dieser Legislaturperiode de facto. Ja, Caligislatur. okay. Ja, die Caligislaturperiode, Aber was genau. mich am meisten, nervt hier ist eigentlich, dass sie Ricarda Lang heißt, aber eigentlich ziemlich kurz ist. Also ich meine, Du meinst breit. kompakt, ja. Komprimiert. Oh Okay. Mann, oh Mann. Ja, also auf jeden Fall diese Userin hier, von der ich noch nie was gehört habe, genannt Judith Bassard, schreibt hier, es läuft in dieser Diskussion immer gleich ab. Eine Person äußert sich mit Hilfe von fragwürdigen Social Justice-Theorien, Ideologien, verächtlich über weiße Reaktionen. Jede Kritik wird als Rassismus abgetan, als Beweis dafür, wie rassistisch unsere Gesellschaft ist. Und so ist es ja auch, ne? Es ist ja super genauso wie mit Misogyny schon immer, ne? Also, Ich kenne kritisiere sogar einen eine Frau, Podcast. das, Ich kenne das. so einen Podcast, der spricht da schon seit fast 7 Jahren drüber. Ja, Immer kenne ich sonntags auch. um 18 Uhr. Schmeckt doch wie die Pommes von gestern immer. Ja, Die weil wir Judith das Fett Bastard nicht wechseln. soll mal der Safe Space auf Twitter entblocken, kommen. Mohammed! Und Herr Amjahid hat sich auch zu Wort gemeldet und sagt, für Deutschland hat eine eklige weiße Mehrheitsgesellschaft, ist glaube ich nicht das Zitat, aber er schreibt es so, muss sich meines Erachtens niemand entschuldigen und bringt dann gleich noch so dieses Bild hier von dem Mädchen vor dem brennenden Haus. So nach dem Motto, hihi, ich habe wieder alles hier, ich habe wieder Feuer gelegt, ich habe wieder die Leute hier Ja, aufgescheucht. naja, es ist eher ein Eingeständnis von dem, wie er den ersten Tweet meint, als Bait, Ja, als das meine reinen ich ja damit. Köder, um möglichst, vielleicht kriegt er ja wieder irgendeinen Hassanruf oder irgendjemand schreibt ihm was Böses oder so, das kann er dann wieder ausschlachten für seine Karriere. Es ist so. Das ist nicht das weiße Kind vor dem brennenden Asylantenheim, das schon schuld ist oder so? Nee, das ist ein echtes Foto sogar. Also das ist nicht montiert. Das Mädchen hat wirklich so geguckt an dem Tag. Ja, aber sie hat nur Sachschaden verursacht, okay? Nur Sachschaden, bitte. Ja, das Kind hat nur den Sachschaden. Ach so. Ja, und eine von den Sachen, die die Sarah Lee so von sich gegeben hat, ist, ich werde mir irgendwann einen Besen nehmen und alle weißen Menschen aus Afrika rauskehren. Eines Tages, wenn ihre Geduld zu Ende ist. Kommt die Eisenbesen. Ja, komm, die hat doch bestimmt nur den südafrikanischen Präsidenten zitiert. Das Ding ist, hat die Anführungszeichen vergessen. Mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn ihr diesen Tweet jetzt auf Twitter suchen würdet, ist er weg, weil die Frau seit heute Morgen ungefähr mindestens 1000 Tweets gelöscht hat aus ihrer Timeline. Ja, den was ein Ärger, erwischt, dass es Archive gibt, Sarah Lee. Ja, allerdings wissen das noch nicht genug Leute, deswegen möchte ich es nochmal betonen. Immer schön alles ins Archive packen, Screenshots sind ein Dreck wert. Ja. Screenshots kann ich ganz leicht faken. Und Twitter kann man ganz leicht löschen. Es wird natürlich auch schon argumentiert, sie sei sehr jung gewesen, als sie das alles geschrieben hat und so weiter und so fort und lalala. Wie die Nemi, ne? So, Selene Henry on being a black hobbit in The Lord of the Rings. Ja, in der Amazon Herr der Ringe Serie wird es jetzt auch schwarze Hobbits geben. Das bauen sie sogar auf der Lore auf. Also es gibt diese Haarfüße, Haarfuts, die laut Tolkien eine dunklere Haut haben als die anderen Hobbits und die schon als die ersten Hobbits irgendwie damals da in die Gegend gekommen sind. Ja, was ich halt lustig finde, ist, dass man hier wieder über das Ziel hinausschießt und dann aus diesen Haarfuts praktisch so eine selber multikulturelle Gruppe macht und dann da schwarze Asiaten und Maori praktisch die Gruppe bilden. So, oh, guck mal, wir haben hier eine Gruppe, da können wir all die Diversity-Leute reintun. Da müssen wir uns auch keine Gedanken machen. Wir hätten ja auch irgendwie mehrere Gruppen von denen machen können und irgendwie sagen können, es gibt halt Sonne und solche und so. Aber nein, man stopft halt alle Minderheiten, die man finden kann, in eine Gruppe und klebt ein Etikett drauf. Ich meine, grundsätzlich wegen mir, ich glaube nicht, dass Tolkien mit dunklerer Haut als die anderen Hobbits schwarz gemeint hat. Aber wer bin ich, das interpretieren zu können? Und ich weiß ja, wie das Klima momentan ist, aber dieses, da dann halt so eine Token-Gruppe draus zu machen, wo man dann alles reinsortiert, was halt irgendwie nicht weiß ist. Du meinst eine Token-Gruppe. Ja, Token. Ja, das war's auch schon. Ich glaube, das wird ein ziemlicher Dreck werden. So, also jetzt nicht, weil ganz da Schwarze mitspielen oder so, aber ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass das irgendwas mit Tolkien zu tun haben wird. Außer Namen. Nonsens. Afrika-Nonsens von Amazon. Amazon war das, ne? Ja, yes. Oh Gott. Sarah. Erkennt man die jetzt wieder an der Nase oder was? Oh. Gerade wenn die Tante, die kommt jetzt mit sensibler um die Ecke, Sarah Silverman, wirklich? Ja, ist ja schon seit ein paar Jahren irgendwie so, ne, dass sie irgendwie auf so einem Trip irgendwie ist, keine Ahnung, wer da was initiiert hat. Hat die ihre alten Programme wie Sarah Lee gelöscht oder was? Darf die jetzt keiner scheinbar mehr sehen? Ja. Ich weiß es auch nicht so richtig, was mit der passiert ist. Sensibel, ey Mädchen, du bist echt... Auf jeden Fall geht es hier konkret um darum, dass es jetzt so ein Biopic geben soll, also so eine Lebensgeschichte, Verfilmung von dieser einen, ich glaube, irgendwie Moderatorin oder so. Ich kenne die nur von, also sie hat auf jeden Fall immer so Red Carpet-Geschichten irgendwie gemacht, wo sie den Leuten irgendwie frechen Fragen gestellt hat. Und die war aber irgendwie wohl lange im Showgeschäft und hat alle möglichen Sachen da irgendwie gemacht und war irgendwie zigfach operiert und war auch bekannt dafür, überhaupt nicht politisch korrekt zu sein. Und ja, deren Leben soll jetzt halt verfilmt werden und die Schauspielerin, die sie dafür gefunden haben, Wahrscheinlich, weil die ihr irgendwie ähnlich sieht oder so, keine Ahnung. Ich habe mir noch nicht angeguckt, wie diese Schauspielerin, der Name hat mir auch nichts gesagt, aber die ist halt nicht jüdisch. Und diese Person, um die es da geht, diese, wie hieß sie, Rivers oder so? Ja, genau, Joan Joan Rivers. Rivers, ja. Ja, die war halt auch bekannt als jüdische Person und deswegen regt sich Sarah Silverman jetzt drüber auf, dass das doch eine jüdische Person hätte sein müssen, jetzt die dann spielt. Also so das übliche neue Geschwätz irgendwie. Es das heißt Schauspielen, Sarah Genau, man Silverman. spielt andere Leute. Ich meine, warum macht Sarah Silverman dann nicht direkt selber? Dann ist das Vielleicht würde sie Problem das direkt sogar doppelt gerne. gelöst. Vielleicht ist das sogar der Grund, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ja. Ja, Bundesvorstand droht Grünen an der Saar mit Entmachtung. Und das ist hier das Saarland, wo sie ja ihre Landesliste nicht haben aufstellen können. Und da ist jetzt immer noch so einiges irgendwie am Kochen, weil da ja diverse Leute hingeschmissen haben und so in diesem Landesverband. Und ja, der Bundesverband von den Grünen droht denen jetzt quasi damit, dass sie da auch das Geld aus der Parteienfinanzierung irgendwie nicht bekommen sollen oder es irgendwie zurückgehalten werden soll oder so. Wenn sie sich nicht drum kümmern, dass das da endlich besser wird. Und was ihn dabei halt, was sie dabei halt eben stört, ist aber ja nicht so unbedingt zur Begründung hieß es, der Verband sei politisch und administrativ nicht mehr handlungsfähig, das habe beträchtlichen Schaden für die gesamte Partei verursacht. Ja, zur Erinnerung, das war die Landesliste, die sie erst aufgestellt hatten, mit einem Mann auf Platz 1 und dann hieß es von wegen, es geht doch nicht, unser Frauenstatut, bla bla bla. Und dann haben sie es nochmal gemacht, aber beim zweiten Mal, ja, gab es halt so große Probleme. Also es war halt anfechtbar und da wurden irgendwelche Delegierten ausgeschlossen und so weiter und so fort. Und deswegen hat der Landeswahlleiter gesagt, irgendwie, nee, diese Liste lasse ich nicht zu. Und deswegen haben sie da ja ihre Liste dann nicht mehr gehabt. Und die meinen jetzt hier, das wäre die administrativ nicht handlungsfähig und so weiter, wär das Problem gewesen. Aber nee, das Problem ist, euer Sexismus ist das Problem. Mit den Reformen soll nicht nur die Handlungsfähigkeit wiederhergestellt, sondern auch Frauen gefördert und die finanziellen Strukturen angepasst werden. Genau, die Ja, ich Wahrheit war nämlich stehe dahinter, war überhaupt nichts. um Es ein gab keine Frau, die da Ausnutzen, war, die das hätte um machen ein können. Ausnutzen des Systems zu verhindern. Doch da waren Frauen da, aber die wurden abgewählt. Das war ja gerade der Witz. Ja, Also, das meine ich ja sozusagen, dass sie wählbar, dass sie für die Leute da wählbar waren, die haben auch das ja was. dreimal probiert und das war ja auch noch dieselbe Ja. Aufstellungsversammlung, die erste, wo diese mittlerweile berühmte Dame da aus der Ukraine irgendwie da stand und ja, was hältst du von Fahrradpolitik? Ja, ich bin dafür. Das meine ich ja, Positiv. fähige Frauen haben sie halt nicht dahinter, ne? Die sind nicht da. Und diese Oder ganzen nicht genug, wie Geschichten, auch ne? immer. Ja. Und also, es ist absolute Blamage und ich habe das ja auch schon damals gesagt, dass ich mich da noch an Piratenparteizeiten erinnere, wo man das auch nicht geschafft hat, irgendwelche Landeslisten aufzustellen und danach ist diese Partei so ziemlich in der Versenkung verschwunden. Und ja, diese Partei hier wiederum, die Grünen, schicken sich an, die nächste Bundesregierung mitzugestalten. Und die lernen es auch einfach nicht, weil das, was sie jetzt halt stört, ist auch nur wieder, dass es alles nicht komplett in ihrem Sinne gelaufen ist, so, ne? Weil einfach diese Landesliste, die vernünftig demokratisch gewählt war, mit dem Mann auf Platz 1 zu nehmen, das war nicht hinnehmbar. Stattdessen muss man das alles da kaputt machen und dann auch noch sagen, so, ja, ihr habt uns beträchtlichen Schaden zugefügt, weil ihr nicht gleich auf Teufel komm raus eine Frau genommen habt. Und also. In der Tagesschau stand dort, dass der Ausgang des Problems gewesen wäre, dass er sich hat wählen lassen. Das ist ja auch nur, ja, nee, der Ausgang des Problems war das Sexismus in der Partei, mit diesem Ja. komischen Frauenstatut, ne? Ja, ein Ausnutzen des Systems zu verhindern. Ha Schön. ha ha. Ha ha ha ha. Ha. Oh Mann, ey. Ja. Ja, aber die haben die nächste Landtagswahl wohl, ne? Ja, Die erste im nächste Wahl. März ist die kommenden Jahres nicht mehr lange hin. Ja, und in so einem desaströsen Zustand Ja, sollten sie sich da nicht befinden, sagen wir mal so. Okay, wieso ist da die Heute-Show auf meinem Bildschirm? Warum jetzt wird's richtig die, lustig, hahaha, ha, ha, ich lach schon mal, hahaha. Ha, ha, ha. Warum ist da die AA-Stiftung da? AA, oh oh, Tinky Bell. Ja, aber die Heute-Show jetzt nicht dafür wirbt, ne? Die, ja, apropos, lachen. Also ist das eigentlich jetzt mittlerweile so, dass die das ohne Publikum aufnehmen? Wegen Corona oder so? Weil ich habe da niemanden lachen gehört. Ja, das machen die, das, ja, das ist wirklich der Fall. Die, ja, entweder so noch. Auch im Studium, aber keiner ist da. Okay. Die einzigen, die dabei lachen, sind die Leute, die im Büro bei der Amadeo-Antonio-Stiftung sitzen und die Fördergelder beantragen. Ja, aber keiner lacht. Ja, bei anderen Sendungen haben sie aber schon ein paar Zuschauer dabei wieder mittlerweile. Also, ja, müsste also, eigentlich müssten ein paar Leute da sein, sagen wir so. Halb voll oder so das Studio, würde ich sagen, müsste schon sein. Könnte das, es sein. Das ist hier jedenfalls ein Ausschnitt, wo sie hier irgendwie Demokratie. Mangel in Ostdeutschland beklagen und dann haben sie den Herrn Wanderwitz da drin, das ist dieser Herr hier, das ist ja der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der ja dann eingesetzt wurde, weil der Ostbeauftragte der Bundesregierung vor dem Herrn Wanderwitz hat ja die Sünde begangen, Herrn Kemmerich zu seiner Wahl zu gratulieren und musste deswegen natürlich dann weichen. Und seitdem ist es der Herr Wanderwitz und der hatte hier in so einem Ausschnitt, den sie auch zeigen, irgendwie gesagt, dass manche Leute da im Osten angeblich mit der Demokratie so ihre Probleme haben und das wiederum sorgt dann dafür, dass die Heute-Show meint, diese ganzen Demokratieprojekte, wo dann hier dieses Logo von der Amadeo-Antonio-Stiftung dabei eingeblendet ist, die haben ja auch keine Förderung, weil wir kein Demokratiefördergesetz haben. Und das wird ja dann irgendwie da blockiert von der bösen CDU und da sollen sie sich mal beeilen, weil ja, die Sachen haben ja keine Förderung und weil so als ob die Amadeo-Antonio-Stiftung kommt um die Ecke und bringt den Leuten im Osten dann mal Demokratie bei, ne? So ist das in eurer Welt dann. Es hat auch 1A geklappt die letzten 5 Jahre oder so, 4, 5 Jahre. Ja, es hat auch 1A geklappt die 40 Jahre davor. Mhm, auch. Da war die Frau Kahane ja auch dabei. In der Demokratischen Republik. Ja, ich fand es schon ein bisschen, also bemerkenswert mindestens, sagen wir mal, dass die Heute-Show jetzt direkt für die Amadeo-Antonio-Stiftung wirbt. Klar, so über diesen Umweg mit dem Demokratieförderung. Der Staat wirbt für sich selbst. Naja, die Amadeo-Antonio-Stiftung ist ja eine NGO, mit allen möglichen Interessen da drin. Und ich glaube halt eben auch, dass die da Leute in ihrer Autorenstube da sitzen haben, die AA-Stiftung halt super geil finden, ne? Weil die ja auch bei allen möglichen Sachen da irgendwie rumhocken auch, ne, wahrscheinlich irgendwelche, ja, es ist doch alles ein Ding, so diese ganzen hier Republikas und Zeug, ne, also da hat man ja überall Berührungspunkte mit diesen ganzen Organisationen, die sie da alle irgendwie hochloben und die hören das die ganze Zeit, ne? Das ist so eine von diesen berühmten Echokammers, die euch sonst immer da so stören und wo ihr immer meint, irgendwie das wäre ja alles so schlimm und da müssen wir dringend was unternehmen. Aber solche Geschichten, die sind ja einfach nur für das Gute, so gegen diese ganze Menschenfeindlichkeit und so. Und ja, okay, klar, aber was ich mich frage ist, muss das eine Person leiten, die bei der Stasi war? Ja, gibt es da keinen besseren. Die bringt einfach die richtigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten mit. Ich meine, die Böll-Stiftung ist ja auch nicht viel besser. So. Da ist jetzt aber keine fragwürdige Person an einer Spitze, meinetwegen. Das macht aber die Arbeit der Stiftung ja nicht besser. Ja, ist auch so. Stimmt schon, ja. Und das andere, dann machen sie sich ja halt irgendwie lustig über irgendwie diese Corona-Partei hier, die Basis. Und ja, aber ich meine, das kann ich auch irgendwo verstehen, dass sie sich hier diesen Spot von denen angucken, aber dann haben sie hier noch, jetzt kommen sie irgendwas mit Sachsen und Zeug, ungespritzte Bio-Deutsche und Corona-Ausschuss und bla, und dann hauen sie hier noch so ein Ding hinterher, weil das ja alles noch nicht witzig genug war, gibt es dann hier noch irgendwie so ein, was in deren Gehirn irgendwie rumgeht, so wie die sich die Leute irgendwie vorstellen, wie die rumspinnen. Weil das reicht ja noch nicht, ne? Es reicht ja nicht, die Leute selber zu zeigen, du musst dann noch hier irgendwie so einen beschissenen Sketch machen, und dich über Leute lustig machen. Und also wenn das jetzt irgendwie, wenn das jetzt Amazon wäre, die sowas produzieren oder so, dann würde ich irgendwie sagen, naja, das ist halt eure Kunstfreiheit oder so, kann man gut finden oder nicht. Und so soll man sich halt nicht angucken. Aber ich verstehe wirklich beim besten Willen nicht, warum wir dafür bezahlen müssen, damit sich hier die Heute Show über Leute lustig macht. Und wenn man, also selbst wenn man das irgendwie alles doof findet, was diese Leute da irgendwie denken und so, was ich durchaus auch so sehen würde, ich verstehe es aber nicht, warum ist das hier, das ist jetzt hier die Demokratierettung oder wie durch die Demokratieabgabe, dass ich mich irgendwie lustig mache über Leute, die vielleicht irgendwelche Sachen, irgendwelche Zusammenhänge sehen, die es nicht gibt oder irgendwelche. Ja, aber auch völlig relevanzlos sind mit ihren 1,3% oder sowas. Und da muss ich dann noch mich drüber lustig machen. Also ich verstehe es nicht. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde es einfach nicht in Ordnung. Das hat im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nichts verloren. Vollkommen egal, was diese Leute für Ansichten haben oder so, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich brauche da kein Geld für bezahlen, damit man sich darüber lustig macht über die Leute. Das finde ich unmöglich. Man hätte das Geld für diesen Sketch nehmen können und ihn auch besser für die Show an einer anderen Stelle verwenden können, für eine tiefere Reportage zum Beispiel. So, weil ja, was hat das jetzt irgendwie signifikant noch hinzugefügt an Kommentaren zu dem Ding? Ich kenne ja das Segment nicht so, aber ich verstehe schon, was du meinst, weil dieses dafür zahlen, dass du dann vorgeführt wirst, so als Bevölkerung, ist halt irgendwo inhaltsleer. Die haben schon gezeigt, was diese Leute denken und haben sich. Ja, nur, sie behaupten damit auch, dass die Leute, die so vorher gezeigt haben, die dann tatsächlich diese Erklärungen gemacht haben, dass sie das, dass sie genauso blöd wären und das eben dementsprechend auch genauso ernst meinen würden, wie die hier gespielt das ernst meinen. Und ich glaube nicht, dass die Szene vorher von dem Filmischen so, dass das ganz ernst gemeint war, dass er sich zum Kanzlerkandidaten erklärt hat. Das war sicher nur eine Spaßszene, wo sie dann mal so gespielt haben, wer jetzt welchen Posten übernehmen könnte oder so. Ja, keine Ahnung, ganz gemeint. Aber also, so ein Schwachsinn. Ich meine, das haben sie ja jetzt auch gezeigt. Ne? Und dann haben sie es halt gezeigt, dann kann man sich darüber unterhalten, ob sie es richtig darstellen oder nicht. Das finde ich ja noch irgendwo in Ordnung. Aber dann da noch irgendwie so einen dämlichen Sketch noch drauf zu bauen, um das dann halt komplett zu strohmannen, weil das ist ja kein Argument, was jetzt hier gebracht wird. Das ist ja reines. Ja, das ist eigentlich Propaganda, ne? Irgendwie dann bei den Leuten, klar, man sagt so, ja, es ist halt eine Satire, ne? Wir machen eine Satire. Aber warum? Ihr habt doch gerade schon den Clip gezeigt von den Leuten. Wie viele Minuten ist denn dieser Sketch? Wie lang ist denn der? Der ist nicht lang, aber im Endeffekt ist es halt nur, die sitzen da halt und er sagt, ich bin jetzt hier der Bundeskanzler und du machst dies, das, jenes. Und dann kommt irgendwie seine Frau rein und beschwert sich irgendwie, dass er blöd ist oder so und geht wieder raus und ja, das ist wahrscheinlich auch so eine Großmachtsfantasie, ne, weil er steht bei seiner Frau da irgendwie unterm Scheffel oder so. Es ist hirnlos, es ist witzlos, es ist einfach nur sich lustig machen über Leute und wie doof die sind. Und da reicht es noch nicht mal die Leute selber, obwohl man die gerade Sekunden vorher noch die Leute selber gezeigt hat, das reicht aber nicht. Man muss da noch mehr mit Dreck schaufeln. Ja, damit die Leute zu Hause, die dummen Leute, auch alle wissen, dass man die jetzt bitte alle auch doof zu finden hat. Ich hätte da eine alternative, simplere Erklärung. Das, was du sagst, stimmt auch schon so. Aber ich denke mal, das wurde gemacht, weil jetzt die Heute-Show auf YouTube-Format umgesetzt hat und dann brauchen sie mehr Content, damit sie länger ich nicht unbedingt. Ich habe eher den Eindruck, dass es ein bisschen der Effekt ist, dass sie da mehr Frauen die Witze schreiben lassen, wenn ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch da sprechen darf. Ja, also sie hätten das Geld lieber zum Fenster rauswerfen sollen, hätte wenigstens unten auf der Straße jemand gelacht. Ja. Also eine Comedy-Sendung soll das sein. Und es soll halt irgendwie auch von der Tagespolitik ablenken, von dem, was stressig ist im Alltag, soll es so einen Raum der Erholung eigentlich geben. Aber naja. Mhm. Oldschool-Denken ist das wahrscheinlich. Ja, und ich finde auch, dieses Prinzip vom Nicht-nach-unten-treten wird da irgendwie verletzt, dadurch, dass das eben nur so eine Kleinstpartei ist, die ja sowieso kaum ernst genommen wird. Was soll das dann nochmal so genauso drauf zu hauen, auf dieselbe vorgefertigte Weise, ne? Auf dieselbe Klischee, dasselbe Klischee eingehend. Naja, next. Tja, ja, gut, ich meine, sonst hätten sie doch was über die AfD gemacht. Vielleicht haben sie gedacht, ach, komm, machen wir mal. Nehmen wir mal zur Abwechslung jemand anders zum Draufhauen. Ja, das haben sie auch gemacht. Sie haben auch bei diesem Ding über den Osten und so, haben sie auch AfD quasi ja mit rechts gleichgesetzt im Endeffekt. Also die Osten hatten ein Problem mit Rechten, weil guck mal, wie viel AfD die Absolut. wählen. Ja, Und ist mir auch aufgefallen, ja. also das hat sicherlich hier und da bestimmte Überschneidungen, aber da jetzt so ein generelles Ding draus zu machen, finde ich auch wieder ein bisschen schwierig. Also, und dafür haben sie jetzt auch das nicht begründet. Die haben das einfach nur gesagt und nehmen dann halt an, dass die Leute sich das dann angucken, das dann natürlich auch alle so sehen. Ja, kommen wir zu unserem Nachbarn nach Österreich. Da hat es einige aktuelle Entwicklungen gegeben. Und zwar hat der österreichische Bundeskanzler nicht seinen Rücktritt erklärt. Er meinte, er tritt quasi zur Seite. Und der Außenminister wird der neue Bundeskanzler werden. Er bleibt aber weiterhin in der Partei, im Parlament und bleibt der Fraktionschef und der Parteichef auch. Clubobmann heißt das, glaube ich, da in Österreich, was ich einen sehr lustigen Namen finde. Generell geht es um eine Affäre, die jemand aus dem Finanzministerium, glaube ich, hatte. Da ging es darum, dass Staatsgelder im Endeffekt verwendet wurden, um einen innerparteilichen Rivalen von Sebastian Kurz zu diffamieren, beziehungsweise den Kurz besser darstellen zu lassen als seinen innerparteilichen Rivalen. Und dafür wurden Staatsgelder zweckentfremdet. Ja, also Thomas Schmidt, der Generalsekretär im Finanzministerium, habe der Mediengruppe Österreich für die Publikationen der Umfragen Geld überwiesen. Finanzielle Mittel des Staates also zweckentfremdet. So, und Kurz selber hat sich da nicht strafbar gemacht. Er war nur der Profiteur davon. Und es sind einige Chat- und Textnachrichten jetzt noch veröffentlicht worden, die das Ganze halt auch in einem sehr negativen Licht für den Kurz haben aussehen lassen. Und daraufhin hat er eben seinen Rücktritt erklärt als Bundeskanzler. Es ist eine relativ kleine Affäre tatsächlich, muss ich an sich sagen, aber hat halt sehr hohe Wellen geschlagen. Aber Sebastian Kurz ist ja sowieso schon umstritten gewesen und vor allem auch im internationalen. Auf dem internationalen Parkett hatte er ja, was die europäische Politik angeht, auch immer eine etwas konträre Meinung. Deswegen hatte er sowieso einen schwierigen Stand und jetzt ist Das er ging nur so zurückgetreten. lang. Manche Leute meinen, er würde jetzt einen Putin machen und jetzt einfach von der Seite regieren und dann sich wieder zum Kanzler aufstellen bei nächster Gelegenheit. Ja, finde ich ziemlich übel, solche Vergleiche. Ja, wir reden ja hier immer über Österreich, nicht über Russland. Da gibt es schon noch einen Unterschied. ja, generell eine sehr seltsame Situation, dass es jetzt doch so schnell vor sich gegangen ist, dass er zurücktreten musste. Wer weiß, was da vielleicht noch nicht veröffentlicht wurde, von dem Sebastian Kurz weiß, dass es noch veröffentlicht wird, dass er deswegen dem jetzt so ein bisschen zuvorkommen wollte. Oder es ist einfach viel heiße Luft um nichts gewesen oder um sehr wenig gewesen. Und er ist ja noch jung Ja, das ist und sehr hat wenig. eine 300 etwas Millionen war, glaube ich, langfristige das Volumen, Perspektive, oder? was die Macht angeht. Das Bitte? 300 Millionen war, glaube ich, das Volumen, ne? Das ging, oder? Ist es auch nicht unbedingt ein Schuldbekenntnis, wenn man zurücktritt aus seinem Job? So, weil, ja, wenn der so ein Macht ja nur autoritärer einen Putin Seitenschritt. Er tritt ja nicht zurück, er tritt ja ja, nach eben, vorne. ja, ja, eben, ja. Und wenn der so ein autoritärer Putin wäre, dann würde er halt einfach immer noch irgendwie versuchen, erst recht Macht zu behalten und Ja, aber irgendwie. Moment mal, OPEX. Putin ist doch auch mal zur Seite getreten und dann wieder zur anderen Seite getreten, Ja, aber bevor da ging es er aber um, dass er halt nicht mehr gewählt werden konnte, weil die. er schon Ja, eine das war was anderes. Verschuldung Genau. hatte Und dann und hat solche Putin Sachen. nämlich aber, Ja. als er wieder Präsident werden konnte, sozusagen nach diesem einmal Medvedev-Ding, ne, so hat er dafür gesorgt, dass er jetzt im Endeffekt die ganze Zeit weiter verlängern kann, dass er weiter Präsident bleibt. So, das war dann das nächste Ding. Der hat sozusagen, der ist nur zur Seite gegangen, um im Endeffekt danach zurückzukommen und die Gesetze so zu ändern, dass er nicht nochmal zur Seite treten braucht. Ja. So, und ja, das ist halt ein ganz anderes Verhaltensmuster. So. Ja, Ja, manche treten nach unten, manche treten zur Seite. diverse Leute beschwören ja jetzt quasi die Krise des europäischen Konservativismus, seitdem der Herr Kurz nicht mehr da ist. Was meint ihr denn? Also Konserven werden wir immer noch weiter produzieren, glaube ich. Es ging ja doch mehr so um diese Medien, um so ein Medienpropagandasystem oder so, und das bleibt ja wohl erhalten. Das heißt, die öffentliche Meinung werden sie weiter versuchen zu beeinflussen, ne? Also es geht darum, dieses System Kurz, was jetzt angeklagt wird, da geht es hauptsächlich eher um die ganze Hintergrundkommunikation, diese Chats, die da veröffentlicht wurden unter Parteiangehörigen, wie mit gewissen Situationen umgegangen werden soll. Und da ist teilweise halt schon eine ziemlich stramme Sprache benutzt worden, sage ich einfach mal. Ja, da geht es halt darum, dass man irgendwelche Landesteile aufhetzen soll, um ein gewisses politisches Klima zu erzeugen und solche Sachen. Also schon eine ziemlich knackige Sprache auch. Und ich glaube, das hat diese große Reaktion und auch den Fokus auf den Kurz gelenkt. Weil der eigentliche Skandal hatte halt dieser Generalsekretär von der vom Finanzministerium. Ja, aber halt irgendwie Situation politisieren und das Land irgendwie in eine Richtung lenken, die man haben will, das macht jeder Politiker. Das heißt nicht, dass nur weil die darüber reden, dass sie da auch ganz klar schon sagen, wie sie es erreichen wollen. Da musst du ja der Einflussmöglichkeiten auch sehr sicher sein, sozusagen. Also. Ja, eben. Auch ja, die ganze Regierungskoalition stand ja kurz vorm Zerbrechen, aber jetzt auf einmal, da der Finanzminister, der neue Kanzler, sein soll, sagt der Koalitionspartner, die Grünen in Österreich, das ist okay, das akzeptieren wir, so können wir auf Basis unseres Koalitionsvertrages weiter regieren. Also es ging halt wirklich nur um die Person Kurz. Es hat wenig Sachgründe, der sollte einfach weg. Also was würde eigentlich passieren, wenn Ricarda Lang mit Sebastian Kurz unterhält? Wenn die über Kurz oder Lang auch keine Lösung finden. Ja, genau, ja. Wir müssen uns hier kurz halten, okay, also komm, mach mal weiter. Sonst dann, wird es hier zu lang. Tja, vielleicht haben wir ja auch bald solche Kanzlerquerelen hier. Ich finde, wir haben sehr skandalfreie Kanzlerschaften gehabt. Gut, wir hatten ja den Kohl und wir hatten den Schröder und die Merkel. Ja. Ich sag mal, das ist jetzt der Horizont, mit dem ich noch Erfahrung habe, so ein bisschen zumindest. Ja, dementsprechend, was die alles so an Skandale hatten, gut, da waren schon ein paar Klopper dabei, die aber nie so große Wellen hatten, ne, schwarze Koffer und solche Sachen. Bimbis? Ja, aber es ist ja... Ja, die Finanzaffäre von Kohl war natürlich... Wirklich de facto zurücktreten. Da war er ja schon fast weg auch, ne? Wir hatten keine Bill-Clinton-Affäre in Deutschland. So. Er hat seinen Ehrenvorsitz der Partei verloren, der arme Mann. Es kann auch sein, dass es in der deutschen Presse nicht so gehandelt wird, solche Sachen, dass er eben nicht sich so dazu hinreißen lassen, über irgendwelche Sexgeschichten zu schreiben. Also das müsste dann schon Relevanz haben. Ich weiß noch, wie der Schabing über das Foto in dem Swimmingpool gestolpert ist. Ja, also ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass irgendeine Person, die jetzt. Ich weiß nicht. Dass irgendeine Person, die jetzt auf dem Trapez ist, Kanzler zu werden, für die nächsten 10 oder 16 Jahre Kanzler sein bleibt. Ja, ich glaube, wir werden spätestens, wenn wir jetzt einen Kanzler haben, dann haben wir bei der nächsten Wahl wahrscheinlich eine andere Person, die Kanzler wird. Weil wer, ne? Das ist einfach mal so ein Gefühl. Also, das ist schon eine ziemliche Veränderung. Finde ich. Ja, also wir haben auch unter anderem jetzt so eine Kanzlerkultur halt hier auch, ne? So eine Kanzler-Culture. Kanzler-Cancel-Culture. Ja, mal gucken, wer wird der nächste Kanzler? Lars, das weiß man. Warum gibt es eigentlich so viele linke Lebenshilfe für Frauen, Instagram und rechte Lebenshilfe für Männer, Peterson Kollege, aber keine linke Lebenshilfe für Männer? Peterson Kollege klingt aber richtig, richtig gut, man. So gibt es ja nicht. Peterson Kollege. Nennt sich aber Täterberatung. Peterson ist Brudi, oder? Ich verstehe nicht so ganz, warum er Petersen unter rechte Lebenshilfe einordnet. Das ist alles, was irgendwie mit Disziplin und, das und Selbstoptimierung ja auch zu tun hat, automatisch rechts oder was? Genau, vielleicht weil links sowieso die Männer da irgendwie verteufelt werden. Oder es ist einfach, weil er Christ ist, vielleicht. Lebenshilfe für Frauen auf Instagram hört sich ehrlich gesagt beängstigend an. Ja, auch nicht irgendwie sinnvoll. Ja, vor allem, wo wir noch letztens von der Nena Schink, ja. Wir haben ja auch letztens diese Untersuchung gehabt, dass Frauen durch Instagram geschädigt werden, junge Frauen vor allem. Es ist eher so Sterbenshilfe für Frauen. Gott. Social Media ist doch zu gewaltfähig. Ja, also, ich meine, Wortwitze sind auch Schaden. Also. Aber geil, gleich zwei drunter kommt dann natürlich auch gleich die Antwort auf die Frage von Lars, von N. Geisterhagen. Weil sowieso schon privilegiert. Weißer Mann. Ne? Wie linke Männer sind privilegiert, heißt es dann ja, oder wie? Ohne Žižek würde ich nicht leben. Das freut mich, dass ich dir helfen konnte. And so on and so on, ja. Marx said in his book that Capitalism and so on and so on. Der Žižek, ich mag den. Der ist einer der guten weißen Männer. Der kann auch zwei Hotdogs gleichzeitig essen. Wir haben doch uns. Ja. Juhu! Gunda-Werner-Institut. Heinrich-Böll-Stiftung. Ein Paper. Antifeminismus auf dem Weg durch die Institutionen. Jetzt machen die Schweine genau das, was wir auch gemacht haben. Neues Fantasy-Book. Strategien und maskulistische Netzwerke. Das ganz gut aus. Oh, 76 Seiten, dafür mussten viele digitale Bäume gefällt werden. Für die Leute, die uns zuhören, da ist eine rote Pille drauf abgebildet. Mhm. Auf diesem Pamphlet. Und dreimal dürft ihr raten, ob das, was wir jetzt da drin finden, irgendwas mit rote Pille zu tun hat. Oder ob da wieder, wie üblich bei der Heinrich-Böll-Stiftung, irgendwelche Dinge in einen Topf geschmissen, umgerührt werden, um dann Sachen mit Dreck zu schmeißen. Das ist alles nur Schleichwerbung für Matrix 4. Ja, genau, das ist das Skript dafür. So komm. Ja, es geht hier vor allem. Chris, da ist Werbung drin für The Red Pill, für den Film, den alle bitte anschauen sollten. So, da, bestimmt, sag mir doch bitte, dass da die Werbung für The Red Pill ist, oder? Bitte. Oder? Nee, es ist vor allem ein Pamphlet gegen das sogenannte Forum für soziale Inklusion oder Forum soziale Inklusion, über das wir öfter schon gesprochen haben. Das also war dieser Verein, der fast gefördert worden wäre für Männerarbeit, wo dann aber Leute eingeschritten sind und gesagt haben, nee, das geht nicht, das führt direkt Standpede in den Faschismus. Und das hier ist praktisch das Manifest dieser Leute, die sagen, Männerrechte führen Standpede in den Faschismus. So wie Hitler als Kind ermorden, das ist das, ne? Was mich da jetzt von interessiert, so auf den ersten Blick, ist, sind Väterrechtler rechts? Nein, natürlich. Ich will kurz was aus der Einleitung vorlesen. Antifeministische Männer und Frauen melden sich bereits seit Mitte der 2000er Jahre lautstark in der Öffentlichkeit zu Wort, besonders im Internet und in den sozialen Medien. Sie halten die Gleichstellung von Frauen und Männern für längst erreicht und ignorieren andere Geschlechtsidentitäten und Lebensweisen völlig. Ihre heteronorme und binäre Sicht lässt das nicht zu. Männer seien heute benachteiligt, das ist ihre große Klage. Politische GegnerInnen sind für sie alle, die Gleichstellungspolitik organisieren und vorantreiben, alle FeministInnen sowieso und auch emanzipationsorientierte Männer werden angegriffen. Ja, aber halt, weißt du, aber wenn die hier schon so Gleichstellungsbeauftragte da irgendwie schönreden wollen und sagen das als Beispiel so, dann ist hier so ein ganz interessantes Ding von: Es wurde gesetzlich geklärt, dass nur Frauen Gleichstellungsbeauftragte sein dürfen, so gesetzlich. Und allein das ist halt im Endeffekt sexistisch und das hat einen Feministen verursacht. Also irgendwo gibt es da schon ein Problem, mindestens dieses. So, was ist denn das? Und außerdem gleich zu Anfang, so Antifeministen, allein da schaltet man schon ab, so. Weil warum Antifeministen? Was ist das für ein Framing? Ja, warum nicht sagen irgendwie egalitäre Leute oder irgendwie Feministen der zweiten Welle? Kritiker des Feminismus. Nein, das sind zweite Welle Feministen oder vierte Welle Feministen. Warum nicht irgendwie hingehen und sagen, ja, hier andere Feministen aus einer anderen irgendwie Denkschule, weißt du? So, ja, warum gleich Antifeministen? Ja, wir möchten das ist aber schon gar nicht mehr feministisch. Das ist doch schon völlig übertrieben, irgendwie teilweise. Ich weiß gar nicht, wo das dann herkommt. Ja, es ist halt ganz einfach im Endeffekt. Also dieses Forum Soziale Inklusion hat keinen exklusiven Blick auf Frauen. Mit anderen Worten ist es nicht feministisch, mit anderen Worten ist es antifeministisch. Das ist deren Denkweise da. Das ist eine falsche Dichotomie, Alter. Das ist, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich, Alter. Ja. So, was ist denn das? Wenn George Bush das sagt, dann lachen die Leute drüber und denken so, okay, wie autoritär ist denn der? Lol, der ist nicht ernst zu nehmen. Wenn die das sagen, heißt es, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ja, das ist schlau. Das ist sehr gut, ja. So werden zum Beispiel Geschlechterforschung und Gender Studies heute wie damals angegriffen und mit dem Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit und Ideologieorientierung überzogen. Heute wie damals lesen die Leute euren Dreck, den ihr produziert, und kommen zu dem einzig richtigen Schluss. Dem einzig Schluss, der jedem ins Gesicht springt, wenn man sich damit befasst, ja. Das hat von vornherein schon nichts mit der Realität zu tun. Es geht ganz alleine nur aus dem Kopf. Wenn die schon sagen, wie damals, dann ist es halt auch so ein Ding von, ja, was habt ihr denn daran geändert? Das wie damals bezieht sich auf eine Publikation aus dem Jahr 2012. Ja, da ist doch genug Zeit, um was zu ändern. Ich glaube, die hatten wir damals jetzt auch mal angeschaut. Die war nämlich auch schon unter aller Kanone. Das war dieses Ding, wo sie da in Arne Hoffmann und alle möglichen Leute irgendwie aufgezählt haben. Und dann irgendwelche obskuren Foren und dann irgendwie da auch wieder zu dem Schluss gekommen sind, dass das alles schon irgendwie miteinander zu tun hat. Ja, genau, so bestreute Theorien, die brauchen die widerlegt ja eben keiner eben. Das lohnt sich ja nicht. So. Da kamen sie auch mit ihrem Scheiß Breivik damals schon. Dann ist dementsprechend aber auch nichts passiert, logisch. Das ist nämlich auch schon geboren alles und seitdem wird das nur immer wieder gekäut von den ganzen Leuten, die sich diesen Krempel da damals durchgelesen haben. Ja. Sag mal, Chris, das ist ja Expertise, Expertenmeinung hier von den Leuten von der Böll-Stiftung. Kannst das du sind ganz ja auch die Nasen, die kennen wir ja auch alle hier. Jawohl. Frau Beck sagt mir nichts, aber Gerstenkamp habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Kemper kennen wir auf jeden Fall. Und die anderen beiden, Stiegler, von Bargen sagen wir jetzt nichts. Aber... ist doch von Bargen, sag mir auch was. Okay. Und ja, Gerstenkamp. Kemper sowieso. Kannst du mal Steuerung F machen und schauen, wie oft das Wort Antifeminismus vorkommt? Bestimmt ein paar Mal. Oh, kannst du schauen, wie oft Gamergate vorkommt? Es gilt daher, der zunehmenden Wissenschaftsfeindlichkeit zu begegnen und die Freiheit von Forschung und Lehre zu gewährleisten. Ihr macht genau das Gegenteil. Ihr sorgt für Wissenschaftsfeindlichkeit, indem ihr eure Esoterik Wissenschaft nennt. Und ihr engt die Freiheit der Forschung und Lehre ein, indem ihr euch wie ein Krebs über alle Fachbereiche ausbreitet. So einfach ist. Das ist ja buchstäblich kritische Theorie, ne? So von wegen überall in allem, so everything is racist, everything is sexist. So sich reinstecken in ist Bereiche. Ja, auch ein Stück Projektion, ne? Ja, und der Grund, warum Leute das machen, das klingt schon wie so eine Verschwörungstheorie, wenn wir das so sagen, aber der Grund, warum die das sagen, ist, damit sie eben durch dieses Reingehen und Aufbrechen von solchen traditionell irgendwie von denen beobachtet als isolierten Männerstrukturen, das sei was Böses, so, ne? Der Grund, warum die reingehen wollen, das Aufbrechen, ist, damit dann dadurch im Endeffekt so, keine Ahnung, ja, Kulturkampf betrieben werden kann. Deswegen sagen wir Kulturmarxismus, weil das ist Marxismus auf kultureller Ebene. Und ich lese jetzt nochmal ein Stück aus dem vierten Kapitel, das der OPEC sich gewünscht hatte vor, das hatte ich eh vor. Sind Väterrechtler rechts? Lobbyorganisationen und Lobbyisten der maskulistischen Trennungsväterszene, wie das Forum Soziale Inklusion, die IGJMV und Gerd Riedmeier, haben ein streng zweigeschlechtliches und hierarchisches Verständnis von Geschlecht. Familie besteht für sie stets aus Vater, Mutter und Kindern, die biologisch miteinander verwandt sind. Diese Ideologie teilen sie mit rechtsextremen und rechtspopulistischen Positionen. Unglaublich. Seid ihr doof? Unglaublich. Das ist geil. Ja, guck mal, die Männerrechtler essen Brot. Hier ist ein Bild von denen, der Brot isst. Ohne Parallele, sie hören Radio gemeinsam oder sie hören Radio, genau wie die anderen. Ja. Eigentlich ist es ja sogar noch schlimmer. Eigentlich ist es ja quasi so nach dem Motto, die Männerrechtler essen Brot und wir haben ja hier fünf schlaue Bücher stehen, in denen steht, dass Gerste irgendwie dafür sorgt, dass man über drei Schritte und viermal Bande und nach 50 Jahren über 30 Brücken im Faschismus landet. Mit anderen Worten, die wollen, dass wir alle im Faschismus landen. Hitler hat ja auch irgendwas mit Brot zu tun, oder? Weil Mussolini, der, ich kann mir schon vorstellen, dass er mal so ein Butterbrot mal gegessen hat, also ach, Mann, Fabian, was ist denn das? Ich meine, da steht buchstäblich einfach so zwischen den Zeilen Kulturmarxismus. Du kannst die Buchstaben aus dem Alphabet da zurechtlegen, Alter. Das ist die Art von Arbeit, die sie hier machen. Junge, es kann doch echt nicht sein, dass die das da drin stehen haben. Ist das vom Staat irgendwie finanziert oder so? Ja, indirekt. Das ist von einer Parteistiftung finanziert. Alter, die werden wiederum... Was ist denn das? Nach Fabian Virchow besteht die gemeinsame kategoriale Grundlage unterschiedlicher rechtsgerichteter Strömungen in einem Streben nach rassischer oder ethnischer Homogenität und der Rechtfertigung unterschiedlichster sozialer Ungleichheiten als naturhaft. Diese Naturhaftigkeit wird biologistisch begründet und mit einer sozialdarwinistischen Lebensphilosophie verknüpft. Daraus speist sich die rassistische, antisemitische, antifeministische, homophobe und elitäre Programmatik der extremen Rechten. Für den Rechtspopulismus ist darüber hinaus der Gegensatz zwischen einem einheitlichen Wir, also dem Volk, und einer korrupten und machtbesessenen politischen Elite und oder einer Bedrohung von außen wie die EU, der Islam oder die Migranten prägend. Boah, wir platzt ja, hier echt wieder. In dem Moment mein Pizza. Warte, euch der Kragen platzt. Ich möchte gerne noch einen Satz vorlesen, damit euch richtig der Kragen platzt. Auch sich selbst als links- oder liberal verordnende Maskulisten lassen sich aus unserer Sicht hier anschließen. Frechheit. Ja, werfen wir doch einfach alles in einen Topf. Absolute Frechheit. Das ist ja wohl der Gipfel. Also, ja, eine Analyse in meinen Augen. Es ist tatsächlich nichts. Vor allem maskulistische Väterrechtler nähren solche Ideologien, insbesondere den Biologismus. Menschen, die gerne mit ihren Kindern gerne Teil, ja, Menschen, die gerne einen Anteil am Leben ihrer Kinder haben wollen, sind Sozialdarwinisten. Ja, das sind Sozialdarwinisten, ja. Sozialdarwinisten, die Europa kind, ne? Irgendwas und bla bla bla. Ich habe zu viel Drogen genommen als kleines Kind und deswegen schreibe ich jetzt hier für die Böll-Stiftung oder was. Also wir fassen zusammen, männliche Hoden sind die Keimzelle des Faschismus, okay? Weil irgendwo muss der ja herkommen, der Faschismus. Und wenn es die Väter sind, ja, dann müssen es die Hoden sein, oder nicht? Oder ist das schon transfeindlich? Der Linke und der Sexisten. Die Beschränkung des Verständnisses von Familie auf die biologische oder genetische Abstammung ist per se zweigeschlechtlich, da sie Familie auf die Fortpflanzungsfunktion zurückführt. Ja, Digga, ich kann mich nicht mit mir selbst fortpflanzen, ich bin kein Wurm. Konsequenterweise lehnen Männerrechtler soziale und gleichgeschlechtliche Elternschaft ab. Das ist einfach Unsinn. Ich glaube nicht, dass alle Männerrechtler sagen, soziale und gleichgeschlechtliche Elternschaft geht nicht. Das ist einfach. Wenn wir schon mal dabei sind, alle über einen Kamm zu scheren. Ne? Ja, was die anscheinend wird Schweigen als Ablehnung gewertet. Was die vielleicht ablehnen, ist ihre eigenen Kinder. So nach dem Motto Samenspender, blablub oder so. In dem Zusammenhang vielleicht. Aber ansonsten überhaupt nicht. Und es gibt ja auch diese ganzen Geschichten aus dem. Ja, aus dieser ganzen Leihmutterschaft-Diskussion mit den Homosexuellen und so, wo sie ja dann auch nicht wollen, dass die Frauen das dann alleine bestimmen können oder so, was mit den Kindern dann ist, sondern die wollen die Kinder ja dann haben, so, ne? Und da haben sie auch diese Probleme. Da gibt es so viele Sachen, die dazu. Was zum Teufel hat das mit Sozialdarwinismus zu tun? Ihr vollkommenen. Sozialdarwinismus macht halt auch in diesem Kontext, in diesem Zeitpunkt, in diesem Land überhaupt keinen Sinn mehr. Der ist eindeutig einfach klar, einfach nicht wissenschaftlich. Und warum unterstellt man den Leuten, dass die daran festhalten, Alter? Fucking Sozialdarwinismus ist so irgendwie irgendwie Vorschreiter für Phrenologie. So von wegen, ich guck mir deine Schädelform an und sag dir dann schon, wie, weißt du, dein Charakter ist und wie irgendwie erfolgreich du im Leben bist. So von wegen, bist du schwarz, bist du nichts wert, so. Das ist einfach grober Unsinn. Null Sinn, halt einfach. Beweise für eine geschlossene rechte Gesinnung sind die aufgezählten Beispiele nicht. Jedoch zeigen sich zumindest rechte Mosaiksteine. Hashtag, irgendwas wird ja dran sein, ne? Da haben wir es wieder. Mosaiksteinchen sind aber auch ganz schön kleine Stückchen. Was ist denn das für eine fucking Cinemini-Argumentation, Alter? Siehst du, was die Cineminis so besonders macht? Ja, Alter, die fucking Puzzlestücke, Alter. Fucking Mosaikstücke, Mann. Halt doch die Fresse. Die maskulistisch-väterrechtliche Argumentation ist anschlussfähig an rechte Positionen. Ob einzelne Väterrechtler, einzelne Gruppierungen oder Organisationen als rechts einzustufen sind, kann man auf dieser Basis nicht beurteilen. Denn zu einem geschlossenen rechten Weltbild gehören weitere naturalisierte und biologistisch begründete Rechtfertigungen sozialer Ungleichheit wie Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus, Ableismus, Homo- und Transfeindlichkeit. Letzteres ist aufgrund des Familienbilds immerhin anzunehmen. Aha. Ich meine, der Grund, warum die hier Wissenschaft mit Faschismus ja dann da überhaupt verbinden, um das mit Männerrechtlern zu verbinden, ist, weil es ja auch dieses kulturmarxistische Ding ist von Adorno mit, ja, die Wissenschaft hat den Faschismus möglich gemacht. Die Wissenschaft ist die Grundlage für Faschismus, so dies, das, Alter. Die Aufklärung ist schuld. Die Familie ist ja die Keimzelle und dann kann die Wissenschaft vielleicht der Verursacher sein, ne? Der Samenspender. Ja, die Väter sind ja auch die Verursacher, genau, von den, und deswegen sind die halt schuld am Faschismus wahrscheinlich, ja. Und wenn sie dann mit ihren Kindern was zu tun haben wollen, dann ist das ja wahrscheinlich eine Abwertung von der Frau dann oder so, zu sagen, dass die das nicht alleine machen soll wahrscheinlich. Und da das ja die besseren Menschen sind und Männer ja scheiße und so, kann man ja als linker Mensch nur der Meinung sein, ja, dass die sich halt in die Ecke legen sollen und bitte ohne zu mucken einfach wegsterben sollen oder so. Weil ansonsten wäre das ja Sozialdarwinismus. Welche Positionen die in diesem Dossier untersuchten AkteurInnen zu diesen Themen vertreten, ist jedoch nicht bekannt. Denn insgesamt ist die Szene der Maskulisten und Väterrechtler keineswegs homogen. Denn wir haben, es hat uns nicht interessiert, wir haben sie nicht gefragt. Mhm. Und also es ist auch wieder so, ne? Also ja, also ich bin mir absolut sicher, dass die bei diesem Forum Soziale Inklusion nichts angefragt haben werden für diese Scheiße. Die schreiben da einfach nur drüber und machen, und das haben sie ja in diesem Ding von 2012 auch schon so gemacht, genau dieselbe Masche. Ich zähle einfach mal 5 Dinge auf und tue dann so, als würde das schon irgendwie miteinander zusammenhängen und sage dann natürlich auch, ne, um's halt eben für einen Rechtsanwalt aber nur, das ist nämlich diese Scheiße, die wir da eben gerade gehört haben, von wegen, wir sagen natürlich nicht, dass es dasselbe ist, aber ja, dann ist es irgendwo offen. Papier nutzlos und dann macht man das halt neu. Und dann rennen dann wieder 30 Journalisten los, haben sich diese Kacke durchgelesen, beziehen sich dann da drauf und sagen dann irgendwie, Forum Soziale Inklusion ist rechts, sagt hier auch die Böll-Stiftung. Und wenn du dich dann beschwerst, dann sagen die, ja, das sagen die ja. Die sagen ja im Endeffekt so, es ist offen, es ist ähnlich. Ja, also es kommt noch ein abschließender Absatz dazu, wo das, finde ich, meiner Meinung nach auch wieder relativiert wird, was da oben gesagt wurde. Gleichwohl ist zusammenfassend festzustellen, dass maskulistische VäterrechtlerInnen mit ihren Argumentationsmustern eine Diskursbrücke zu extremen und populistischen Rechten konstruieren. Sie spielen damit eine gefährliche Rolle, wenn es darum geht, extrem rechte Positionen zu popularisieren und damit zu verstärken. Also doch. Also wenn es diese Diskussionsbrücke gibt, dann ist sie entstanden dadurch, dass die Probleme so sind, wie sie sind und nicht dadurch, dass irgendwelche Kommunikation aufgebaut wird. Das ist halt der Punkt, ab dem der Feminismus in der Gesellschaft sich schon so lange hier etabliert hat und dann einfach in den Spiegel schauen muss und sagen muss, hey, weißt du was, wenn wir hier wirklich die Bewegung für Gleichbehandlung sind und Gleichstellung so in der Gesellschaft, dann haben wir hier irgendwie die Leute halt echt einfach nicht mitnehmen können von der Hälfte der Bevölkerung. Dann einfach Männer einfach komplett ausklammern. Das ist das, wie das zustande kommt. Und ja, aber scheiß drauf, weil wir sitzen ja jetzt in vielen Schaltstellen an Medien und so, da brauchen wir die auch gar nicht. Ja, aber stell dir mal vor, das ist 100% OPEX. Die wollen halt wieder 100%, die wollen keine Widerworte. Wenn es Widerworte sind, ist es rechts oder ist es eine Kommunikationsbrücke nach rechts? Ja, weil die würden das mit irgendeiner anderen Menschengruppe machen. Irgendwie die AfD würde rauskommen und sagen, ja, hier die Muslimen und so, ne, die sind halt einfach irgendwie voll nicht tragbar für unsere Gesellschaft, weil die sind alle Fascho, weißt du? So, dann würden halt einfach alle Leute rotieren. Aber wenn es einfach um Männer geht, ja, dann ist schon okay, da kann man das ja machen, ne? So, ich verstehe das halt nicht. Wenn die sagen, das Patriarchat ist so stark und die Männer sind so einfach, die haben so viel Macht, ja, So, wie kann das dann sein, dass das Patriarchat, was ja Männer ach so sehr liebt, ja, aber das siehst du doch hier schon. So Leute ja, behandelt, weil nee, das Patriarchat liebt die ja nicht auch. Das ist ja, wenn die zu weiblich sind oder so, dann liebt das Patriarchat die ja nicht. Das hören wir ja auch andauernd. Das tut ihnen ja auch so weh. Und deswegen müssen die ja selber auch mit daran arbeiten, das Patriarchat umzudingsen und so. Wenn ich mir diese Geschichten schon angucke. Umdeutung von Begriffen, Beispiel Gender Empathy Gap. Nee, der scheiß Gender Empathy Gap ist 30.000 Mal besser zu belegen als eure ganze Kacke. Und genauso bin ich auch der Meinung, dass irgendwelche Spinner, die irgendwo in irgendeinem Inselforum sitzen und sich da gegenseitig irgendwie Studien hin und her schieben, die haben mehr Ahnung, immer noch mehr Ahnung von Dynamiken im Geschlechterverhältnis, als ihr jemals haben werdet, weil die wenigstens Dinge zur Kenntnis nehmen, Empirie, und nicht nur da rumsitzen und sich denken, oh, wie kann ich das jetzt einbauen in mein geschlossenes Weltbild, wonach die Freiheit so böse ist und überall der Sozialdarwinismus auf mich lauert und Frauen einfach die besseren Menschen sind. Und der Camper, der hat doch gar keinen anderen Auftraggeber mehr. Was muss das so machen. Soll Antifeminismus überhaupt sein? So sind die Leute. Das ist wie wenn du sagst, irgendwie, keine Ahnung, Anti-Islam. Wenn irgendeine muslimische Gruppe daherkommt und sagt, ja, der Anti-Islam ja, in Deutschland. Ja, auch so. Ja. Ist ja auch genauso. Das sagen sie da ja auch. Du willst nicht, dass wir hier alles machen können, was wir wollen, dann ist es wohl Anti. Aber halt, weißt du, es ist halt sexistisch, einfach hinzugehen und zu sagen, dass weil jemand eine Frau ist, muss sie Feministin sein und wenn du gegen Feminismus als Ideologie bist, musst du gegen Frauen sein. So, das ist genau dieselbe Argumentation von Gamergate, von den Leuten da, wo die geheult haben, dass ja, du kritisierst mich nur, weil ich eine Frau bin und du bist voll sexistisch. So, keine Beweise bringen, einfach. Und beschweren nur, sich dann über Rollenzuschreibungen von außen, ne? Das kann doch nicht sein, dass die Leute wirklich denken, das sei Diskurs. Aber dann sich beschweren darüber, dass, keine Ahnung, fucking Facebook und Instagram, ja, die armen Mädchen da irgendwie da Selbstmordgedanken da gibt, Alter. Aber man kann auch nicht sagen, dass sie einem keine Alternativen geben. Also sie bieten den Männern an, sich der Emanzipation praktisch anzuschließen. Klappe. Frauen zu unterstützen. Also nach ihrem Dafürhalten würde eine echte Männerrechtsorganisation halt für Lebensmodelle außerhalb traditioneller Rollen kämpfen und Frauen unterstützen. Wieso sollte ich mich zu einer Gruppe bekehren lassen oder von einer Gruppe irgendwie so mit mich den anschließen, ja, die mich unter Generalverdacht und irgendwie fucking Erbsünde stellen? Ja, weil du privilegiert bist, OPEX. Du hast jetzt endlich mal zu büßen. Das ist unglaublich lustig hier. Das ist so lustig. In einer grundsätzlichen Positionsbestimmung heißt es beim Bundesforum Männer, ne, das sind nämlich die feministischen Teile davon denen, die sie gut finden. Dabei sind nicht Feministinnen unsere Gegner, sondern all jene gesellschaftlichen Kräfte, die einen Wandel zu mehr Geschlechtergerechtigkeit blockieren. Mit anderen Worten, Feministen sind unsere Gegner. In Wahrheit, aber wollen wir nicht wahrhaben. Diese Haltung unterscheidet uns von selbsternannten Männerrechtlern oder Maskulisten. Aber ja, ihr gut, seid aber nicht selbsternannt, ne? Ihr Bundesforum Männer seid nicht selbsternannt, ja? Du weißt doch, wie ein Fotostudio aussieht. Lauter durstige junge Männer mit Bart und Kaffeetasse in der Hand. Halt einfach irgendwo muss diese Gleichstellung und Gleichberechtigung und irgendwie alles das irgendwo einen klaren Endpunkt haben, wo die sagen, wir haben unsere Ziele erreicht. Sonst sind sie per Definition keine Bewegung. Wenn du eine Bewegung bist, ohne ein klares Endpunktziel, was du irgendwann realistisch erreicht hast und dann deine Bewegung auflöst, bist du keine Bewegung. OPEX, kennst du Antje Schrupp? Ja, also ich meine, und kurz darunter behaupten sie dann, Familienpolitik von Frauen für Frauen gemacht wird. Das sagt dieses Forum und das finden die dann verkehrt, oder wie? Und hier oben drüber sagen sie doch, ja, das Bundesforum, das ist total prima. So, die Arbeit mit dem Deutschen Frauenrat und der Bundesarbeitsgemeinschaft für kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten zusammen. Mit anderen Worten, die arbeiten zusammen mit den Frauen, die Frauenpolitik für Frauen machen, ja. Es wäre so einfach für die, sämtliche Kritiker auszuschalten, wenn sie sagen würden, weißt du was, Männer, die können gern was für sich selbst machen, aber da drüben, genauso wie irgendwie hier da irgendwie die Schwarzen und die, keine Ahnung, Trans-Leute da auch ihre Bewegungen haben. Das wäre so einfach für die. Dann brauchen sie nicht ständig darüber weiter zu argumentieren, so, nee, wir sind ja nicht gegen Männer. So, ja, doch, also, seid ihr. Ja, Und damit folgte einer männerrechtlichen Narrativ der Femokratie, ein Wort, was ich noch nie irgendwo gehört habe. Aber dabei wird behauptet, dass Frauen die eigentlichen Mächtigen in der Politik geworden sind und daher die Rechte der Männer vernachlässigt werden. Ja, tut mir leid. Ihr habt jetzt gerade wieder das Beispiel von dieser Sarah Lee und dem ganzen Quatsch, den die verzapft seit Jahren. Und alle Welt entschuldigt sie. Alle Welt entschuldigt sie. Und auf der anderen Seite versucht man, alle möglichen Leute direkt irgendwie so schnell wie möglich abzukapseln und als irgendwie Dusse von vorgestern immer hinzustellen, die rechtsoffen sind und was weiß ich nicht, was, so wie ihr hier in eurem tollen Pamphlet. Und ihr habt diese Frauenorganisation, ich habe es gerade erst wieder gesagt, da sitzen sämtliche Parteien zusammen und dann reden die alle denselben Stuss. Ich erinnere euch da nur an die Reform des Sexualstrafrechts 2016, die eigentlich begraben war und dann plötzlich überall vorangetrieben wurde, in sämtlichen Parteien, hier FDP und CDU mit einbegriffen. Und diese ganzen Verlautbarungen von denen lesen sich identisch, sind dieselben beschissenen Talking Points drin. Und da erzählt man doch nicht, dass die keine Macht hätten oder so. Dass die nicht komplett alleine mit den Leuten in den Medien, wo sie ja ihren Journalistinnenbund haben, was auch wieder so ein Ding ist, wo nur Frauen Zutritt haben und wo die ihre Scheiße, ne, dieses wunderbare Narrativ, was ihr mal allen Online-Leuten unterstellt, aber in Wahrheit diese Kacke ist, die ihr macht. Ihr überlegt euch vorher, wie man das alles hindingsen muss und dann wird das pow, pow, pow, pow, pow, pow, aus allen Rohren, dann mit Presslufthammer den Leuten in den Schädel gestampft. Nein, heißt nein, nein, heißt nein, nein, heißt nein, nein, heißt nein, Istanbul-Konvention, Istanbul-Konvention, Istanbul-Konvention, Istanbul-Konvention, Istanbul-Konvention auf sämtlichen Kanälen. Und diesen Dreck. Und also unglaublich, es ist unglaublich. Übrigens ist es so, dass sie hier auch so inkompetent sind, die verwenden nicht mal das korrekte Wort dafür. Denn eine Regierungsform, in der die Frauen die Macht übernommen haben, aufgrund dessen, dass sie Frauen sind, so, ist nicht eine Femokratie, sondern eine Gynokratie. So, also ich meine, so ein bisschen irgendwie Arbeit müsste man noch reinstecken, ja, können, oder? Das ist aber Makulatur. Also ich meine, gut, da kommt der Linguist durch und beschwert sich über ein falsches Wort. Ja. Fucking. FSI sucht keine Kooperation mit dem Bundesforum Männer, sondern bekämpft es, unterstützt die Gegengründung Interessengemeinschaft Jungväter. Ja, tut mir leid. Vielleicht, weil sie sich damit auseinandergesetzt haben und gemerkt haben, dass ihre Ziele da drin nicht verwirklicht werden. Und dass sie dann eventuell auch möchten, dass ihre Ziele auch verwirklicht werden und nicht nur ein Kaffeekränzchen machen und sagen, ja, Feminismus ist natürlich das einzig Wahre und unser aller Gutes. Und was meint ihr, liebe Frauenorganisation, was wir machen sollen? Ach ja, alles so lassen, wie es ist. Ja, super Idee, aber ihr habt auf jeden Fall nicht die Macht, ihr habt gar keine Macht, wir haben die ganze Macht und also macht ihr mal. Das macht doch gar keinen fucking Sinn, Alter. Ja, es ist zum Kotzen. Ey. Ich kriege ich Kopfschmerzen jetzt. Ich mach das jetzt zu. Das ist einfach nur Framing innerhalb von Framing innerhalb von Framing. Also ich meine, das ist wie so eine Matryoshka halt, weißt du, so, aber halt mit Framing und fucking Antifeminismus. So, den Begriff verwenden nicht einmal Männerrechtler. Die gehen nicht hin und sagen so, ich bin Antifeminist. Die sagen, ich bin gegen das, was der Feminismus hier im Land angerichtet hat, weil ich den Schaden sehe am eigenen Leib und an dem, was halt die Leute mir berichten. Ja, so, also und wenn das gegen, für dich Antifeminismus ist, dann ist es was anderes als... Gegen diese Zentriertheit auf Frauen bin ich auf jeden Fall. Also... Ja. Es ist wirklich leeres Framing. So wie unsere Kunstaktion am Anfang. Ja, Kohle abgreifen. Haha. So zum Kotzen, Alter. Ja, jetzt haben wir was. Hier geht es um Journalismus und die AfD. Das fand ich ganz interessant. Das war eigentlich schon von letzter Woche, aber da hatte ich es vergessen. Aber ich dachte, wir gucken uns das trotzdem nochmal an. Das ist hier ein Interview vor der ersten Fraktionssitzung von der AfD mit dem Bernd Baumann. Und das spiele ich jetzt mal ab. Wir schauen jetzt nochmal in den Bundestag. Heute um 14 Uhr kommt da die AfD-Fraktion zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Immer noch für uns dabei ist Erhard Schärfer. Was steht denn da auf der Tagesordnung? Das fragen wir gleich direkt mal weiter. Und es kommt nämlich bei der AfD-Fraktion wie bei vielen anderen auch sowohl die alten als auch die neuen Abgeordneten heute zusammen. Die Konstituierung einer Bundestagsfraktion wird ja unterschiedlich gehandhabt von den verschiedenen Fraktionen, ist auch zu unterschiedlichen Zeiten gehandhabt worden in dieser Woche. Dass die AfD erst heute zusammenkommt, hat auch damit zu tun, dass diese konstituierenden Fraktionssitzungen im Plenarsaal stattfinden. Also auch wird die AfD im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zusammenkommen. Und da waren verschiedene Zeiten geblockt. Aber heute ist sie endlich dran, 14 Uhr. Und bei uns ist Bernd Baumann, der bisherige erste parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion. Und ich frage es mal direkt, mutmaßlich auch der Neue und Nächste? Möglich ist alles, darf dem nicht vorgreifen. Aber Sie stellen sich zur Wahl, das ist ja erstmal der entscheidende Punkt. Und da nehme ich mal an, dass Sie dann auch die nötigen Stimmen kriegen von Ihren Abgeordneten. Was steht sonst noch auf dem Programm? Ich habe es gerade schon gesagt, die Fraktionen handhaben das unterschiedlich. Also manche haben beispielsweise nur ihre Vorsitzenden gewählt. Bei Ihnen, haben Sie mir eben schon angedeutet, steht das ganze Programm an. Wir wollen den Vorstand neu wählen, haben dazu auch 2 Tage angesetzt, heute und morgen. Wählen das durch und dann wird die Arbeitsordnung beschlossen, wie die anderen Fraktionen das auch machen und dann sind wir geschäftsfähig. Es gab Diskussionen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, über die Wahlen zum Fraktionsvorsitz. Alice Weidel und Tino Chrupalla wollten quasi im Doppelpack antreten. Ist das inzwischen geregelt? Weil es gab ja da auch, glaube ich, Widerstand dagegen. In welchen Parteien gibt es nicht gegen irgendwas irgendwie Widerstände? Gucken Sie mal die CDU, was sie gerade macht. Da wird hoch und runter diskutiert und die Leute demontiert. Das machen wir nicht. Aber es ist trotzdem eine freie Wahl. Tino Chrupalla und Alice Weidel haben erklärt, sie wollen zusammen antreten. Und da werden wir gleich sehen, wie die Fraktion sich dazu verhält. Da wird es Diskussionen geben, da wird abgestimmt. Und da geht das einen ganz normalen demokratischen Gang, wie wir das ja seit 4 Jahren vernünftigerweise machen. Auch in der letzten Legislatur war unser Vorstand ja stabil. Das wollte ich ja nur wissen, ob es mittlerweile da eine Einigung im Vorfeld gegeben hat. Die Unionsfraktion hat ja im Grunde vor der ihrer gestrigen Sitzung dann schon mal den Kompromiss erarbeitet, der dann in der Fraktion abgestimmt worden ist. Aber da haben Sie noch Diskussionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Da gibt es jetzt keine Vorabsprachen, soweit ich das weiß. Wir gehen gleich in die Sitzung rein und dann werden die Kandidaten sich präsentieren und dann wird gewählt. Was ist Ihr Votum? Sollen Sie zusammen antreten oder lieber einzeln? Ach, das ist eine geheime Abstimmung. Das waren 2 Spitzenleute, die können zusammen antreten, die können getrennt antreten. Das sind 2 starke Leute, das soll die Fraktion entscheiden. Würde dann aber zulasten von Alexander Gauland gehen, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Weil mehr als 2 Fraktionsvorsitzende können ja auch Sie nicht gebrauchen. Der tritt ja nicht mehr an. Ach so. Sozusagen. Der hat ja seine Pflicht sozusagen erfüllt, hat das 4 Jahre lang gemacht, hat das sehr gut gemacht, die Fraktion zusammengehalten und jetzt wird neu gewählt. Jetzt werden die Vorsitzenden neu bestimmt und auch die ganze Fraktion wird, der Vorstand wird neu gewählt. Wissen Sie oder können Sie uns berichten von anderen Kandidaten, die den Fraktionsvorsitz übernehmen wollen? Da die sich ja selber melden im Vorfeld so einer Wahl und sich das überlegen oder nicht überlegen, kann ich dazu gar nichts sagen. Was die Vorsitzenden angeht, schon mal gar nicht. Für den Vorstand gibt es mehrere Kandidaten auf verschiedensten Positionen. Mhm. Ist ja auch gut so, dass man dann sieht, wer das meiste Vertrauen unter den Abgeordneten hat, dass wir wieder eine starke, stabile Fraktionsvorstand kriegen, der wieder 4 Jahre durchhält. Mhm. Sie haben 4 Abgeordnete weniger als zu Beginn der vergangenen. Kommt da jetzt irgendwann mal was Substanzielles? Ja, da kommt auf jeden Fall noch was, ja. Ich hab's mir. Weil bisher halt weicht er ja eigentlich nur Fragen aus. Vor über einer Woche halt das letzte Mal angesehen. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass es nach hinten hin noch ein bisschen interessant wurde, ja. Das sind 17 Minuten gesehen, ja, ich weiß nicht mehr genau. Soll ich mal die Geschwindigkeit erhöhen, oder? Ja, wenn es jetzt nicht bald kommt, ja, vielleicht. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Farb, ein bisschen hören wir noch. Es ging da auf jeden Fall noch um seinen Wahlkampf und ja, springen wir ein bisschen. Das auch gut, also. Er möchte eine Aufnahme machen von einem Wahlplakat der AfD, was da draufsteht. Er hat kein Unzerstörtes gefunden in Hamburg. Ob wir noch wissen, wo ein Unzerstörtes steht. Und wie die Plakate angegriffen werden, werden natürlich auch die Plakateaufsteller angegriffen. Da sind Leute im Krankenhaus, das ist wirklich ein harter Job. Die Antifa in Hamburg bringt Abertausende auf die Straße. Das ist ein brutaler Job. Es ist in weiten Teilen der Medien überhaupt nicht angekommen, was hier los ist in der Republik. Wir konnten nicht eine einzige Wahlkampfveranstaltung machen. Das war jetzt unter anderem die Antwort auf die Frage, warum so wenig Frauen in der AfD mitmachen. Da hat er nämlich gesagt, dass sie sich, ja, sie sich möglicherweise auch dafür fürchten, angegriffen zu werden. Genau. Denn AfD-Leute würden so stark angegriffen. Halt. Mhm, genau. Weil die Wirte alle bedroht wurden sofort, sodass sie gesagt haben, würden wir gerne machen, können wir nicht. Nicht eine einzige Wahlveranstaltung im ganzen Bundesland Hamburg war möglich. Das ist Ihre Perspektive. Ich habe Realität. Das ist ich sag mal so, ich bin ja die letzten Wochen sehr aufmerksam auch durch dieses Berlin hier gegangen und immer wieder geguckt, auch in dem Bezirk und in dem Kiez, in dem ich wohne, und habe da ehrlich gesagt wenig zerstörte AfD-Plakate gesehen. Aber in Berlin darf man sie ganz nach oben hängen, in Hamburg müssen sie auf den Boden stellen und da werden sie zerstört. Gut. Wir können das wahrscheinlich ewig weiter diskutieren, weil ich bin nach wie vor nicht. Ja, aber das ist doch auch überhaupt nicht sein Job, da jetzt seine anekdotische Evidenz, um mal Frau Brodnik zu zitieren. Weißt du, und dann kommt der halt mit, ja, das ist halt Ihre Wahrnehmung so, ne? Das, so sehen Sie das halt. Was ist denn das, Alter? Das ist doch. Ja, das ist einfach nur, ich finde, er hat ja gesagt, irgendwie, wir konnten keine Veranstaltungen machen, sozusagen, weil die Wirte bedroht werden. Genau. Und zwar gar keine, weil alle Wirte bedroht werden. Und dann hat der Freisteller ja gesagt, so gar keine. Als wenn das jetzt irgendwie dann das schon entschuldigen würde. Im Prinzip ist doch schon ein einzelner Vorfall in der Art skandalös. Das finde ich doch also, ziemlich ein unfaires Maß, was da angelegt wird, ne? An den Baumann. Bitte, also eine Frage der Perspektive auch. Der Daten, der Fakten. Er will immer mit mir streiten, das ist immer wieder spannend mit Ihnen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das tatsächlich der ausschlaggebende Grund dafür ist. Das findet ja nur alle 4 Jahre für eine Bundestagswahl statt, irgendwie das, was Sie jetzt beschrieben haben. Landtagswahlen sind für alle 4 bis 5 Jahre. Ob das tatsächlich der Grund ist, warum so wenig Frauen irgendwie sich als Parlamentarierin bewerben, weil die da sind, haben ja offensichtlich auch keine Angst. Sie müssen ja, das sind die wenigen, die sozusagen keine Angst haben, die da irgendwie durchkommen. Sie müssen sich, bevor sie ins Parlament, in den Bundestag kommen, ja vorher positionieren. Da müssen sie in einem Ortsteil mal Bezirksvorstand werden und sich sozusagen in der Partei dann hochdienen, bekannt machen. Sie müssen sozusagen diese Ochsentour auch bei uns mittlerweile machen und da müssen sie auch raus auf die Stände und diese ganzen Dinge machen, und das ist wirklich für Frauen nicht schön. Aber der innerparteiliche Bewerbungsprozess, wenn ich irgendwo hin will, der findet ja innerparteilich statt und nicht auf Wahlkampfständen. Aber auf die Frauen, die sich zur Verfügung stellen, die bereit sind sozusagen in diesen Kreis zu treten, der ist begrenzt. Das ist wirklich ein großes Problem für uns. Gut. Nehmen wir so zur Kenntnis, Sie sind eine kleinere Fraktion, nach Fraktionsgröße jetzt Platz 5 statt 3, haben damit auch die Oppositionsführerschaft verloren in dieser Legislaturperiode, also eine deutlich andere Ausgangslage als 2017. Ja, ich glaube, das war es soweit. Also da kommt noch so einiges, aber ich weiß nicht mehr genau, ob da noch was Interessantes dabei war. Aber das ist auf jeden Fall diese kleine Auseinandersetzung da. Und ich meine, das wäre auch noch irgendwie gewesen über... wie das irgendwie dargestellt wird oder so. Ja, die Prozente der Partei, genau, darum ging es auch noch, genau, der Prozent der Partei, und dann hat er angeführt, dass er eben auch die Darstellung in den Medien unterprozentual wäre oder so. Also eben zum Beispiel in den Talkshows, das stimmt ja auch. Wie auch der Interviewer, dessen Job das ist, professionell journalistisch zu arbeiten, sich nicht dafür entschuldigt hat, dass er den Typen falsch irgendwie repräsentiert hat. Weißt du, so einfach nur gesagt, gut, und weiter geht's. Einfach gut. Klasse, ja, auf jeden Fall hat dann der Moderator auch gesagt, so, ja, wir zeigen das ja immer, was hier im Plenum ist und so. Es ging auch noch um Hochladen von irgendwelchen Reden und so, dass ja jeder, nee, dass die AfD ja nur ihre Reden hochlädt, und der Baumann hat dann gesagt, so, ja, es lädt ja jeder nur seine Reden hoch, was ja auch wieder stimmt, ne, also. Ja, vor allen Dingen hat der Baumann dann auch noch gesagt, dass die Reden der anderen Politiker mit 4.000, 5.000 Klicks irgendwie dann daher dümpeln, während die Reden der AfD-Politiker 100.000, 150.000 teilweise ziehen. Und das würde daran liegen, dass sie eben in der sonstigen Presse nicht genügend repräsentiert wären. Weil, weißt du, so, das Lustige ist halt auch, das ist ja eben genau dieses Ding von Frauen haben Angst, sich politisch so aktiv zu werden, ja, so wegen des Klimas und so, und weil sie halt bedroht werden, so wirklich ernsthafte Dinge halt, weißt du, so zu Gewaltzeug kommt, so. Na, und das kann man schon nachvollziehen, aber wo ist denn dann vom Feminismus her so eine Welle, die sagt, ja, hier, Frauen bedrohen überall und immer ist schlecht, selbst wenn es auf der AfD-Seite so zu denen gemacht wird. Ja, das sind ja alles Nazi-Schlampen und so. Ne? Ja, weißt du so, und das ist genau, was ich meine. Jetzt ist im Endeffekt nach diesem Papier, was wir gesehen haben, im Endeffekt ja der Feminismus antifeministisch. Weil die setzen Frauen mit Feminismus gleich, was halt allein schon der Fehler ist. Aber dann halt, ja, stehen sie nicht für alle Frauen ein, egal welche politische Ansicht sie haben. Also was ist denn jetzt wichtiger? Die politische Gesinnung oder das Geschlecht? Auf jeden Fall hast du da unten die Einblendung, Mohammed Ali und Bartsch werden Linksfraktion vorerst weiterführen. Steht Mohammed da. Mohammed Ali, Alter. Ja. Der kommt vorbei und dann kloppt er die alle weg hier. Ja, das ist diese Dame aus Niedersachsen, die heißt mit Nachnamen so, Mohammed Ali. Also, das ist eine Frau? Ja, ist eine Frau, ja. Nice. Ja, aber ja, also zu Herrn Baumann muss ich noch sagen, er hat eigentlich diese eine Rede mal gebracht, die ich am allerschlechtesten fand von der AfD. Nur falls mir jemand vorwerfen will, dass ich ihn irgendwie gut aussehen lassen will oder so. Und das war diese Geschichte, wo er der Merkel vorgeworfen hat, sie hätte das quasi gewollt, dass irgendwelche Flüchtlinge oder so einen Breitscheidplatz oder irgendwelche Anschläge machen oder so. Und das fand ich schon ganz schön heftig. Also, es ist Ja, eine Sache, ja. den Leuten vorzuwerfen, dass sie das nicht wahrhaben wollen, dass irgendwelche schlechten Konsequenzen kommen oder so. Ja. Aber den Leuten vorzuwerfen, dass sie das explizit quasi gewollt haben, fand ich doch Ja. schon eine andere Nummer. Also, Ja, das zumal nochmal sie zu sich dem auch Thema. dagegen immer wehren, dass sie in Mithaftung genommen werden für irgendwelche rechten Anschläge und Ja, so. das Ist auch in stimmt auch, Ordnung, ja. ne? Aber halt, weißt du, so. Was ist das für Journalismus, Mann? Ich will einfach ethische Standards im Journalismus haben. Ist das zu viel verlangt? Ja, das hat sich auch der Ole Scambrax gedacht. Mit den journalistischen Standards? Aha, okay. Seit 12 Jahren redaktioneller Mitarbeiter und Redakteur beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Ich habe mal geschaut, beim SWR wohl, also dem Haufen, der Funk produziert. Ja, der Mann, ja, hat sozusagen einfach mal alle seine Sorgen bezüglich der Viruspolitik in Deutschland zusammengefasst und wie die in den Medien halt wiedergegeben wird. Anstelle eines offenen Meinungsaustauschs wurde ein wissenschaftlicher Konsens proklamiert, den es zu verteidigen gilt. Wer diesen anzweifelt und eine multidimensionale Perspektive auf die Pandemie einfordert, erntet Empörung und Häme. Dieses Muster funktioniert auch innerhalb der Redaktionen. Seit 1,5 Jahren arbeite ich nicht mehr im tagesaktuellen Newsgeschehen, worüber ich sehr froh bin. An Entscheidungen, welche Themen wie umgesetzt werden, bin ich in meiner aktuellen Position nicht beteiligt. Ich beschreibe hier meine Wahrnehmung aus Redaktionskonferenzen und einer Analyse der Berichterstattung. Lange Zeit habe ich mich nicht aus der Rolle des Beobachters getraut. Zu absolut und unisono wirkte der vermeintliche Konsens. Seit einigen Monaten wage ich mich aufs Glatteis und bringe hier und da eine kritische Anmerkung in Konferenzen. Oft folgt darauf betroffenes Schweigen, manchmal ein Dankeschön für den Hinweis und manchmal eine Belehrung, warum das so nicht stimme. Berichterstattung ist daraus noch nie entstanden. Das Ergebnis von 1,5 Jahren Corona ist eine Spaltung der Gesellschaft, die ihresgleichen sucht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat großen Anteil. Seine Verantwortung, Brücken zwischen den Lagern zu bauen und Austausch zu fördern, kommt ja immer seltener nach. Oft wird das Argument angeführt, dass die KritikerInnen eine kleine, nicht beachtenswerte Minderheit darstellen, denen man aus Proporzgründen nicht zu viel Platz einräumen dürfe. Ja, kann ich mir vorstellen, dass man da auf Dauer relativ alleine ist und relativ entmutigt ist. Er hat eine Liste mit offenen Fragen, zum Beispiel die Frage, warum überhaupt an Viren geforscht wird, mit dem Ziel, sie auf Menschen besser übertragen zu können, also diese Function of Research-Forschung. Warum das überhaupt stattfindet, wem das was nutzt und warum wir als Gesellschaft. Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wenn du das besser verstehst, dann kannst du dich dafür auch besser beschützen lassen. Weißt du, so halt Mechanismen sozusagen proaktiv ausarbeiten. Das ist wie wenn du sagst, du untersuchst, wie, keine Ahnung, wie ein Haus abbrennt, ja, damit du besser vorbeugen kannst, damit es nicht passiert. Oder wenn es passiert, dass du dann schon Mittel ausgearbeitet hast, proaktiv. Das macht schon Sinn. Aber der Punkt, den er hier bringt, ist eigentlich trotzdem ein guter, davon, dass halt keine Berichterstattung draus wurde. Weißt du, das ist irgendwo das Problem daran, denn wenn die Realität ist ja ganz klar, ist scheißegal, wie die Berichterstattung ist. Aber eben deswegen sollte man ja eigentlich wollen, dass die Leute Meinungsverschiedenheiten haben und sie auch berichten, ja, damit man Meinungsbildung machen kann, damit sich die Leute Sachen anschauen können von allen Seiten. So, und wenn das halt nicht stattfinden kann, dann ist das ein Problem. Und er be bemängelt halt auch, dass Menschen, die halt Standpunkte äußern, die halt nicht genehm sind, inzwischen halt auch mit Repressalien überzogen werden. Ein aktuelles Beispiel ist das sachlich und wissenschaftlich transparente Video des Informatikers Marcel Barz. Bei einer Rohdatenanalyse stellt Barz erstaunt fest, dass weder die Zahlen zur Übersterblichkeit noch zur Bettenbelegung oder zum Infektionsgeschehen dementsprechend, was wir seit anderthalb Jahren von den Medien und Politik zu lesen oder zu hören bekommen. Er zeigt auch, wie man mit diesen Daten durchaus eine Pandemie darstellen kann und erklärt, warum dies für ihn unredlich ist. Das Video wurde bei YouTube mit 145.000 Klicks nach 3 Tagen gelöscht und ist erst nach Einspruch wieder zugänglich gemacht worden. Der angegebene grundmedizinische Fehlinformation, auch hier die Frage, wer hat auf welcher Grundlage so entschieden. Die Faktenchecker vom Volksverpetzer diskreditieren Marcel Barz als Fake. Das Urteil von Korrektiv ist ein bisschen milder. Das für das Bundesgesundheitsministerium erstellte Gutachten, dem zu entnehmen ist, dass die Auslastung der Krankenhäuser im Jahr 2020 durch C19-Patienten nur 2% betragen hat, gibt ihm recht. Barz hat mit seiner Analyse die Presse kontaktiert, doch keine Aufmerksamkeit bekommen. In einem funktionierenden Diskurs würden unsere Medien ihn zu einem Streitgespräch einladen. Also, aber genau da ist ja eben das Problem. Das Problem ist ja nicht, dass der Typ irgendwie mit Daten da ankommt, die er zu irgendetwas zusammensteckt. Das ist vollkommen okay, so bis dahin, selbst wenn es richtig oder falsch ist. Ja. Aber dass die Leute dann nicht mal dem eine Plattform geben, damit man daraus Meinungsbildung machen kann, sondern wirklich denken, es wäre besser für die Gesellschaft, so die halt zu bevormunden und zu sagen, nee, das brauchst du nicht sehen, das löschen wir mal. Oder wir gehen da nicht drauf ein. So komm, Alter. Ja, das sind gefährliche Meinungen. Ja, der Punkt ist halt, die sind nicht gefährlich. Das kommt drauf an. Ja, gefährlich ist, wenn die Leute die Fähigkeit verlieren, sich selbst eine Meinung zu bilden. Das sehe ich natürlich. Ja, eben, ja. Und es ist halt im Endeffekt so ein Ding von einer dezentralen Form von Zensur. So, mir geht es ja mit meinem Projekt at Safe Space nicht darum, dass ich irgendwie hier so ein Zentrist bin und ich habe keine Meinung zu nichts und ich will einfach, dass alles repräsentiert wird. So, mir geht es darum, dass Leute sich selbst aussprechen können. Das ist allein schon gesund, weißt du? So, und dass dann halt einfach gesagt wird, die Info, die du hast, die ist fehlerhaft. Okay, ja, aber darf ich sie trotzdem verbreiten? Darf ich Berichterstattung machen? Der ist ja nicht irgendwie ein Typ, der seinen eigenen Blog da betreibt. Das ist ein ARD-Mitarbeiter. Der ist im Bildungsauftrag. So, das ist eine ganz andere irgendwie fucking Gesetzmäßigkeit so. Meine Güte, ey. Wenigstens irgendeinen Archiv-Link haben, auf den man verlinken kann, damit die Leute sich da von der Gegenposition mal halt was anschauen können. Während wir streiten, merken wir nicht, dass sich die Welt um uns herum in rasender Geschwindigkeit ändert. So gut wie alle Bereiche unseres Lebens befinden sich in einer Transformation. Wie diese verläuft, liegt maßgeblich an unserer Fähigkeit der Kooperation, des Mitgefühls und des Bewusstseins von uns selbst und unseren Worten und Taten. Für unsere geistige Gesundheit täten wir gut daran, den Debattenraum zu öffnen. In Achtsamkeit, Respekt und Verständnis für unterschiedliche Perspektiven. Ah ja. Ja, ich hoffe, dass der Herr Skambrax keine Konsequenzen zu befürchten hat für das, was er hier getan hat. Und auch wenn ich halt nicht mit allem, was er hier wie immer, nicht mit allem jetzt 100% d'accord gehe, was er hier zur Krankheit sagt, seine Analyse des medialen Kartells und des Schweigens und des Ausgrenzens bestätigt das, was ich seit 2 Jahren irgendwie vermute. Ja, halt, weißt du, so der Punkt ist halt wirklich, halt einfach nicht, dass wir den jetzt verteidigen oder so, ja, so, sondern einfach, weil Digga, diese Situation zeigt einfach, dass es keine trainierte, ausgebaute Struktur gibt für Leute, die etwas denken, was halt einfach nicht in den Meinungsrahmen passt. Ja? Und dadurch ist der Meinungsrahmen ja definiert, dass es Dinge gibt, die man dann einfach, ja, mit denen muss man sich nicht beschäftigen, weißt du? Guck mal, die Leute machen sich von vor 60 Jahren lustig und da ist eine Ulrike Meinhof noch in der Talkshow gewesen und hat mit Leuten ernsthaft über ihren radikalen Unsinn diskutiert. Ja, und dann in einer besseren Gesellschaft, heute, in der wir ja, ich meine, da geht es ja genau darum, es geht ja darum, dass wir die ganze Zeit Leute sehen, die irgendwie Weltverbesserer sind. So, die haben irgendwie Ideen, die wollen da die Welt so und so besser machen, das dem wegnehmen, das da neu einführen, so. Aber dass die Grundlage für unsere Gesellschaft Zusammenhalt ist und dass wir diesen nicht irgendwie jemanden wegnehmen sollten, dass es so Leute gibt, die sagen, ja, es heißt Meinungsfreiheit, nicht Deinungsfreiheit, so. Ja, dass es solche Leute gibt, ist doch genau der Punkt, warum wir überhaupt das Problem haben damit, dass wir eine Spaltung in der Gesellschaft haben. Gib dem Typen einfach irgendwie, macht das ARD soll doch einfach irgendwie so ein Meinungsarchiv machen und dann da eben journalistische Arbeiten reinpacken, damit sich Leute diese Dinge anschauen können. Sprache ist nicht die Gefahr, die irgendwie die Leute da denken. Das, meine Güte, Alter. Und selbst wenn Sprache diese irgendwie Gefahr ist und irgendwie so schädlich, ja, dann wirst du es nicht los oder nicht besser machen, indem du weniger irgendwie Meinungen hast. Also, das ist nicht der Weg. In dem Fall geht es aber auch richtig um Informationen praktisch oder ja, Diskussionen mindestens, die da nicht geführt werden, ne? Ja, eben, ja. Und genauso wie, keine Ahnung, man ich von ARD irgendwie Videos dazu sehen kann, dass die Erde keine Scheibe ist, ja, so ist es doch vollkommen okay, wenn Leute hinkommen und sagen, ja, ich habe hier so Sachen umgerechnet und ich bin der Ansicht, ja, die Erde ist doch eine Scheibe. Ja, so, da gehen die Leute nicht so weit und sagen, nee, das darf nicht irgendwie, mach die Reportage weg, so. So. Das ist halt einfach so nervig, Mann. So. Was ist mit Flat Earther Radikalismus? Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja, weil, keine Ahnung, keiner schreit da so rum, keiner stirbt davon oder so. Keine Ahnung. Man. Ja, das ist eh keine Gruppe, die so groß werden könnte, dass man da irgendwie Sorge drum haben müsste. Das stimmt schon. Dann kann man die aufklären. Aber halt, weißt du, besonders wenn du eine Sorge hast, dass eine Gruppe sich radikalisiert, musst du ihnen einen Platz geben, damit sie sich nicht radikalisiert. Das ist die Grundlage für Antiradikalisierung. Für Deradikalisierung. Du musst ein Debriefing machen, anstatt zu sagen, nee, du geh mal weg. Geh irgendwo anders hin, aber nicht hier. So nicht. Naja, wir haben Saudi-Arabien vor wie vielen 100 Jahren, naja, vor wie viel zig Jahren sind die in die Unabhängigkeit entlassen worden und wie weit haben sie sich inzwischen deradikalisiert, OPEX? Ich würde die Theorie Nein, Deradikalisierung heißt nicht, dass du den Leuten da, dass du die zurücksteckst zu dem, dass sie dann sich selbst gerne noch in ihrem Ort da aufhalten. Das sage ich ja nicht. Was ich eher sage, ist, dass du die Leute eben nicht in ihr Umfeld zurückgehen lässt, aber ihnen ein besseres Umfeld gibst. Was hier passiert ist, dem wird kein besseres Umfeld gegeben, um sich zu deradikalisieren. Das ist halt genau das Ding. So, und das ist eben der Punkt. Außerdem, Saudi-Arabien ist dann auch so ein Ding von so Kollektivismus und so, und wenn du dich versuchst, da rauszulösen, dann wirst du umgebracht oder weggesperrt. So. Also, das ist auch kein legitimes Beispiel. So. Der Staat bezahlt ihren Familienurlaub, so beantragen sie die Corona-Auszeit. Aha, okay, was ist das? Corona-Auszeit. Das war von Price. Ist er noch da? Das glaube ich auch. Ich habe auch eingereicht, meine ich. Ich bin da, ich hatte den nicht eingereicht. Nee, okay, aber da habe ich es verwechselt. Interessant. So was wie in der DDR, da gab es auch so ein Urlaubsprogramm für verdiente Familien, Helden der Arbeit und so. Cool. Der Staat hat ein 50-Millionen-Programm aufgelegt, um Leute in Urlaub zu schicken, beziehungsweise um ihnen Hotelkosten, Unterkunftskosten zu erstatten. An- und Abreise müssen selbst bezahlt werden, das ist wie bei so einem schlechten Gutschein. Die man irgendwie eine Lotterie gewinnt oder so. Ja, aber das haben sie tatsächlich gesagt, das wollen sie jetzt machen, zuzüglich zu den Lastenfahrräderförderungen. An- und Abreise muss man eben selber leisten. Kann man beantragen, wenn man Familie ist. Ich weiß nicht genau, ob es auch für Hartz-Empfänger gilt, das habe ich jetzt nicht rausgekriegt, aber eine Familie, die sich am Rande wähnt, dass sie da überhaupt Urlaub machen kann, die kann da eine Unterstützung beantragen. Was ist denn da alles drin? Geben sie dir da einfach dann Geld so und als Unterstützung so ein bisschen Taschengeld so? Oder was hat er ja gerade gesagt. 80% der Unterkunftskosten, meine ich. Ah ja, okay. Ja, ein bisschen was muss man auch selbst bezahlen. Ja, und Anreise, Abreise muss man selbst bezahlen, ja. Auch, ja. Naja. Ja, du fragst dich nur so, in welches Land kann man denn bitte reisen, Alter? Na, Holland, in Centerparks wahrscheinlich. Außerdem hat man ja, ich habe da so zu Statistiken zugesehen, dass die Leute, die diesen Urlaub zwar machen, also generell so Urlaub machen, ne, zu Corona-Zeit, dass sie dann sich weniger prozentual erholen bei diesem Urlaub, weil sie dann sich eher Stress machen und Sorgen machen davon, ja, was ist, wenn ich dann wieder zurückkomme und so, dies, das. Also da ist auch fraglich, inwiefern das was nützt. So. Aber das ist, keine Ahnung, kein schlechtes Ding, dass der Staat sowas macht. Wenn du jetzt Urlaub Geld sorgen hast wegen Urlaub machen, dann ist es nicht erholsam, wenn ich mir vorstellen. Wenn der Staat nur 80% bezahlt und dann musst du es vor Ort abarbeiten, dann ist es nicht mehr so ein richtiger Urlaub. Oder so. Ja, das ist so dieser linke Lifestyle, ne? Timesharing. Ne? Eine Woche Gulag, eine Woche. Also so Teilzeiturlaub, das ist ein echt cooles, modernes Konzept, was voll in die Zeit passt. Nicht Teilzeitarbeit, sondern Teilzeiturlaub. Homeoffice-Urlaub. In der Riga-Straße Tunnel bauen hier. Klar, im Urlaub 20% der Arbeitszeit arbeiten, per Homeoffice. Perfekt. Das Konzept steht. Ich merke schon. Wir sollten die strategische Unternehmensberatung wechseln. Ja, zu Chinas PCR-Tests. Ne? So. Ja, hier haben wir eine Geschichte aus Tokio von Nikkei Asia. Die sagen hier laut einer australischen Firma namens Internet 2.0, die eine Datenanalyse durchgeführt haben an den Verkaufsdaten von PCR-Tests. Die sagen halt 67,4 Millionen Yuan, also 10,5 Millionen Dollar, wurden 2019 für diese PCR-Tests ausgegeben, was ungefähr das Doppelte von dem ist, was 2018 dafür ausgegeben wurde. Die Orders für diese, also die Bestellungen sind gestiegen teilweise ums Fünffache, was die Bestellungen des Chinese Center for Disease Control and Prevention angeht. Und zehnfach ist die Menge der bestellten PCR-Tests von Tierlaboren, also von Laboren, die Tests an Tieren vornehmen, gestiegen. Die monatlichen Zahlen zeigen einen rapiden Anstieg der Bestellungen im Mai, vor allem was die Einkäufe für das Center of Disease Control angeht. Ja, warum haben die Chinesen im Mai verdächtig viele PCR-Tests gekauft, wenn der erste Fall halt erst im Dezember rauskam? Das muss man halt vorher schon davon wussten. So. Ist das vielleicht jeden Mai so oder so? Also, ich glaube, das hätten sie hier geschrieben. Und ja, die sagen also, ja auch, dass es mindestens die doppelten Zahlen vom 2018 sind. Es ist ja aber schon so, dass es diese Coronaviren ja auch vorher schon gegeben hat. Ne? Das ist jetzt nur eine Variante gewesen, die dann rausgekommen ist. Vielleicht haben sie da ja was erwartet, dass es einen neuen SARS-Ausbruch gibt, was man bei uns in Deutschland ja auch schon irgendwie. Wann war denn dieses Papier da von der Bundesregierung? Von der Bundesregierung war es, glaube ich. Ne? Das hat man sich ja auch mal angeguckt. Das ist, glaube ich, von 2013 gewesen oder so, wo sie das ja als Szenario oder explizit aufgeführt haben. Also so ganz aus dem Nichts ist es ja eh nicht gekommen. Und hier der Taleb hat ja auch gesagt, dass es eigentlich kein schwarzer Schwan ist, weil ja alle Welt da halt nur drauf gewartet hat, dass sowas passiert. Ja, deswegen hatten sie ja auch das Handbuch, was sie aus der Schublade holen konnten, um zu sagen, okay, jetzt machen wir erst das, dann das, dann das. Und das haben sie ja alles gemacht. Deswegen sind die Sachen ja auch weltweit relativ ähnlich hier durchgeführt worden. Ich finde es trotzdem interessant. Mit den Chinesen, Alter. Aber vielleicht haben sie da einen alternativen irgendwie Nutzen für gefunden, so für PCR. Meint ihr, das Zeichen für Center for Disease Control ist das gleiche wie für Möglichkeit, oder? Ente süß sauer. So, was ist das? Dann Hubertus Knabe. Tweet. Das ist Hubertus Knabe, der hier Einspruch gegen die Bundestagswahl erhoben hat. Das kann man wohl tun als normaler Mensch. Ich sehe jetzt hier gerade auf dem Screenshot nicht, wo er das hingeschickt hat, aber er hat auch sein Dokument, sein DocX da angehängt, wo man sich das auch runterziehen kann und quasi auch selber verwenden kann, um da auch Beschwerde einzulegen. Und es geht halt um die Unregelmäßigkeiten in Berlin, aber halt um die Bundestagswahl und er hat hier verschiedene Dinge halt aufgelistet, die vielleicht mal jemand anders vorlesen müsste, weil bei mir ist es ganz schön klein. Zu klein, bei mir ist es auch zu klein. Ich meine, wie soll ich das lesen? Also Minderjährige laut Paragraph 12. Kannst du das Bild in einem neuen Tab öffnen? Ja, ich weiß nicht, ob das dann so viel größer wird. Das kann man manchmal rein. Die Wahlunterlagen, die man dann irgendwie doppelt kriegen konnte. Ja, genau, auf jeden Fall haben die halt europäische Ausländer oder so irgendwelche Dinge bekommen, genauso wie EU-Ausländer, ja. Und dann Wahlbenachrichtigungen. Seit längerem Verstorbene, die eine Wahlbenachrichtigung kriegen, die den Angehörigen eine doppelte Stimmanlage ermöglichte, falsche Stimmzettel. ausgegeben und ausreichend Stimmzettel nicht vorhanden. Das klingt irgendwie wie das, was in Amerika war. Ich glaube, das ist generell bei Wahlen so, dass die halt richtig messy sind. Keine Ahnung. Ja, also dass nicht ausreichend Stimmzettel da sind, wenn die Organisation ordentlich läuft, kann nur daran liegen, dass besonders viele Leute zur Wahl gegangen sind. Dann gibt es mehr Organisationen, die nicht ordentlich, glaube ich. Aber so, das war ja nicht der Fall. Also es war einfach organisatorisch ja, fehlerhaft. Ja, okay. Ja, es gab bei mir, haben sie noch gezeigt, es gab in der Wahlordnung für Berlin noch so einen Passus, dass sie da irgendwie was ändern, entgegen dem normalen Wahlgesetz oder so. Ja, genau. Was ja auch ein bisschen komisch ist, ne? Das war das Zählen von ungültigen Stimmen, hat das betroffen. Das hatte ich auch gehört von diesem einen Wahlleiter. Genau, was die Umschläge angeht oder so, ja. Von dem Briefwahlbezirk, den sie da auch irgendwie absetzen wollten. Der war bei Tichys Einblick zu Gast, ja. Genau, und ja, also auf jeden Fall, also das bezog sich aber, glaube ich, auf die Berlin-Wahl, wenn ich mich da nicht ganz täusche, aber ja, es ist auf jeden Fall, also er hat da von der Bundestagswahl aber auch geredet und es gab da auf jeden Fall, also dass es halt eben diese Unregelmäßigkeiten gibt, diese ganzen Dinge hier, das sind alles Quellen von Mainstream-Medien, ne? Also Tagesspiegel haben wir hier, RBB, BZ, na, also das sind keine Blogs oder so, ne, Welt. Und also das ist alles unbestritten, dass diese Geschichten, die er aufzählt, dass es die gegeben hat. Im Endeffekt, ich weiß, ob das einzelne Banden sind, ne? Im Endeffekt geht es halt nur um das Ausmaß des Ganzen. Und der Knabe sagt halt eben, weil er halt davon ausgeht, dass es schon relevant ist, weil die haben jetzt erstmal, also der offizielle offiziell haben sie jetzt halt gesagt, wir machen das nicht rückgängig, wir lassen das alles so, weil es ist nicht mandatsrelevant, wie sich das dann immer nennt. Aber der Herr Knabe geht halt davon aus, dass es vielleicht doch mandatsrelevant ist und deswegen sagt er hier halt eben, naja, den Wahlprüfungsausschuss, genau, da muss das hingeschickt werden. Und da kann man halt eben diesen Einspruch dann einlegen und das kann man halt tun, irgendwie innerhalb von 3 Wochen oder so nach der Wahl. Und das kann jeder halt eben tun. Jeder, der da wahlberechtigt war, kann da gegen Einspruch erheben. Und das hat der Knabe jetzt getan. Ich glaube, ich werde ihm das noch gleich tun, weil ich das im Endeffekt auch so sehe, wie er das hier darlegt. Und könnt ihr ja selber gucken. Ja, zumindest in Berlin war ja einem der linken Kandidaten, die da gewählt wurden, die das direkte Mandat geholt haben, könnte das ja wohl eine Rolle gespielt haben. Und dann spielt es für den ganzen Bundestag natürlich eine Rolle, ne? Weil genau, wegen den Mandaten für die Linkspartei, so ist es, ja. Arndt Dieringer schon wieder. Ich mag den. Das auch ändern, ja. Ja, genau. Er schreibt jetzt mal Facebook wie Berlin, nichts klappt außer Gendern, weil Facebook Deutschland war ja down. So wie die anderen Dienste von denen, Instagram und so. Und wie heißt dieses Chat-Ding, wo alle sind, nur ich nicht? WhatsApp, genau. WhatsApp. Und die hat mir geschrieben, Facebook Deutschland, einige Nutzer, Sternchen innen, haben momentan Probleme, auf unsere Dienste zuzugreifen. Wir arbeiten daran, dieses Problem schnellstmöglich zu beheben und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. We're sorry. NutzerInnen. Und was jetzt genau passiert war, ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Also zumindest ich habe nichts gehört. Es gab verschiedene Leute haben verschiedene Theorien irgendwie gehabt, was da irgendwie los sein könnte. Außerdem gab es ja parallel noch irgendwie so eine Whistleblowerin, die da ausgesagt haben soll, dass ja alles irgendwie radikal ist und nur die schlimmen Sachen dürfen irgendwie dahin, weil die ja so viel Traction bringen und so, was ich für absoluten Bullshit halte, aber ich habe das mit der Whistleblowerin habe ich gesehen, die hat im Kongress in Amerika, hat sie da so mit den Leuten halt geredet da, das habe ich live gesehen, ja, und die haben da Facebook und Instagram Posts, wie die sich auf Mädchen explizit, so nur auf Mädchen bezogen, dass die Mädels zum Beispiel dann sagen, ja, die haben so ein Gefühl, dass sie ausgelassen werden könnten, wenn sie da nicht mitmachen, so, und haben ein schlechtes Bild von sich selbst, und dann wurde Facebook und Instagram verglichen eben mit fucking Zigarettenlobby, ja, so, dass das irgendwie auch so ein Ding ist, was halt schädlich ist und es ist unreguliert und wie kann man nur aber Facebook hatte ja mehrere Blackouts gehabt. Die hatten jetzt einen gehabt für 7 Stunden lang und die hatten einen zweiten noch gehabt, aber einen kürzeren, glaube ich, der ist auch schon behoben. Genau, ja, aber der Grund eigentlich war so DNS-Verbindungsmäßige Sachen. Das war eigentlich so die Story dahinter, dass irgendwas da ist schiefgelaufen. Die haben es behoben. Aber ja, dieses Interview da mit der Whistleblowerin, das ist sehr interessant, könnte ich das mal anschauen. Nicht alles daran ist übrigens irgendwo schlecht, ja, aber ihr geht es halt darum, dass wirklich so Facebook Metriken verfolgt, die eigentlich einfach nur maximiert werden, weißt du, so anstatt, dass sie wirklich auf ein bisschen feinere Metriken verwenden. Und das ist so deren Punkt in dem ganzen Gespräch. Ja, klingt für mich alles so ein bisschen nach, wir tun nicht genug, wir müssten eigentlich viel mehr zensieren, weil die Menschen leiden. Ja, das dachte ich im Grunde auch, aber eigentlich ist es nicht das, worum es da geht. Es geht so eher in die Richtung, dass zum Beispiel Firmen früher bei Müsli zum Beispiel an Kinder werben durften. Ja? Und was sie halt vorschlägt, ist, dass es ein Facebook und Instagram gibt für Kinder, für Minderjährige. Ja? So, und das wäre auch etwas, was Facebook vorhat zu machen, aber die haben den Service ein bisschen zurückgestellt. So. Da kann die Sarah Lee dann ihre Tweets reinschreiben, dass sie irgendwelche Leute aufknüpfen will. So. Ehemalige Mitarbeiter reden schlecht über den Konzern. Wie überraschend. Aber da denke ich mir halt so. Amerikanische Firmen wollen Geld verdienen, auch wie überraschend. Ne? Das Ding ist halt, ich bin ja auch der Ansicht, dass die Eltern verantwortlich sein sollen, nicht so Facebook als Konzern da Verantwortung zu tragen hat für, ja. Aber sie hat dann gesagt, das ist wirklich eine Position, die sie da vertreten hat, dass im Grunde Eltern überhaupt keine Möglichkeit haben, da irgendwie reinzugreifen, weil sie selbst nicht verstehen, wie sowas sich entwickelt, weil das halt irgendwo komplexer ist, keine Ahnung. Aber dann sollen die Eltern sich trotzdem mal weiterentwickeln oder dem Kind sagen, ja, du kriegst nur so und so viel Uhrzeit oder red mit mir darüber, was du im Internet gesehen hast, ja. Also man kann das intern machen, man braucht nicht irgendwie von oben herab vom Staat, dass Facebook reguliert wird. Sie hat sich auch dagegen ausgesprochen, dass Facebook nicht irgendwie auseinandergebrochen werden soll mit den Diensten, die sie haben. Also so kaputt ist es schon nicht, ja, aber trotzdem in die Richtung von Sprache ist böse und so und man muss aufpassen und Algorithmen und so. Naja. Frauenministerin rät Bundesbehörden von Genderzeichen ab. Das ist interessant. Was ist denn das? Ja, Christine Lambrecht empfiehlt Ministerien und Bundesgerichten auf Gendersonderzeichen zu verzichten. Eine positive Meldung, würde man sagen. So. Warum geht ja die Stimme so hoch wie bei so einer Frage? Es geht aber, ganz am Ende sage ich noch was dazu, dass das Ganze noch in einem etwas anderen Licht erscheinen lässt. Aber erstmal, worum geht es? Es geht darum, dass es ein Empfehlungspapier, ein Schreiben gegeben hat von der Frau, also von der Ministerin. Und die hat im Endeffekt den Bundesbehörden empfohlen, Sonderzeichen Sonderzeichen als Wortbestandteile in der offiziellen Kommunikation nicht zu verwenden. Ja, also während Sonderzeichen abgelehnt werden, empfiehlt das Frauenministerium ausdrücklich, das generische Maskulinum zu vermeiden, wenn auch eine weibliche Form existiere, wie bei Kunde und Kundin, ausgenommen würden nur juristische oder abstrakte Personen wie Arbeitgeber beispielsweise. Das ist an sich eine positive Sache. Ich meine, generell ist der Trend ja an sich in die andere Richtung und es gibt einen gewissen Wildwuchs, was das Ganze angeht, da komme ich gleich auch noch zu. Aber das ist eine reine politische Aktion von der Dame, ja, weil vor einem Jahr hatte das von Lambrecht geführte Justizministerium einen Gesetzesentwurf in generischem Femininum vorgelegt. Statt der männlichen Form hieß es in dem Text zum Insolvenzrecht. Durchweg Geschäftsführerin, Verbraucherin und Schuldnerin. Der Entwurf wurde vom Kabinett beschlossen, in Klammern, nachdem er ins generische Maskulinum umformuliert worden war, um gesetzeskonform zu sein. Das Ministerium ging im Nachhinein nicht auf die Änderung ein. Sah das Ganze allerdings als Protestaktion. Ja, also wie gesagt, das ist ein reines politisches Postulieren in die eine und in die andere Richtung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. An sich denkt man... Was bedeutet denn eigentlich? Das Ministerium macht eine Protestaktion. Also ja. An sich, weil... Genau, damit die da oben auch mal merken. Wo denn da, ne? Aber echt... Wo immer möglich sollte ein neutrales Wort verwendet werden. Was muss man denn darunter verstehen? Also meinst du dann dieses komische, wie heißt das, Partizip? Ja, statt Student und Studentin Studierende. Ja, das ist ja immer noch schlimm genug, oder nicht? Ens Frauenministenz rät Bundesbehörd Ens. Ja. Und es gibt ja im Endeffekt den altehrwürdigen Rat der deutschen Rechtschreibung. Oh. Ja, und es ist schon eine etwas ältere Sache, aber das hat Bezug zu dieser ganzen Sache, weil die Dame sich auch darauf bezogen hat, die Frau Lambrecht. Die Entwicklung und Bewertung des Themas geschlechtergerechte Schreibung in der Beobachtung des Schreibgebrauchs von 2018 bis 2020 vom Rat für deutsche Rechtschreibung, der Altehrwürdige. Im Endeffekt geht es hier um drei Sachen. Einmal, was empfiehlt der Rat, was korrekte Sprache ist oder sein sollte? Dann, wie ist der allgemeine Sprachgebrauch? Da könnte man beispielsweise erwähnen. Moment, wo Ich fange kann ich dir an an, der das jetzt Stelle alles da sagen, was anzulesen? korrekter Hier Sprach. der Asterisk, also das Gender-Sternchen, wie es korrekt heißt. Der Asterisk erreicht im Jahr 2019 im Ratskernkorpus einen Wert von knapp 29% aller beobachteten Strategien geschlechtergerechter Schreibung außerhalb des generischen Maskulinums und liegt damit gleichauf mit der Doppelform Bürger und Bürgerin. So, einfach nur so als ein Beispiel zu nehmen, wie weit sich dieses Asterisk, verzeihung, Asterix. schon Okay. durchgesetzt hat im amtlichen Schreibgebrauch. Asterix bei den Schildbürgern. Genau, Asterix Genderex, bei Alter. den Bürokraten. Der dritte Teil ist, was sie selber noch machen wollen. Die wollen die Situation weiter beobachten und weitere Analysen liefern. Aber wenn du kurz auf Seite 2 nach unten gehst, da haben wir ganz kurz knapp erklärt, was quasi die allgemeinen Kriterien geschlechtergerechter Schreibung definiert sind. Ne? So. Geschlechtergerechte Texte sollen sachlich korrekt sein. Da wird es manchmal schon kritisch, aber okay. Verständlich und lesbar sein. Aber die Ideologie sagt ja, das Gender-Sternchen bzw. die Doppelnennung soll ein Stolperstein im Text sein, um auf die Ungleichheit in der Gesellschaft hinzuweisen. Das ist ja ideologisch gewollt. Das widerspricht dem verständlich und lesbar. Ja, vorlesbar sein, genau das Gleiche. Wie spricht man den Asterisk denn jetzt aus? Ich mache ja immer das, ne? Als ob man betrunken ist, weil es einfach so ein Blödsinn ist. Also es soll vorlesbar sein. Mit Blick auf die Altersentwicklung der Bevölkerung und die Tendenz in den Medien, Texte in vorlesbarer Form zur Verfügung zu stellen, natürlich. Rechtssicherheit und Eindeutigkeit sollen gewährleistet sein. Ja, da gibt es ja den Witz, keine Ahnung. Ja, ich bin Bäckerin, aber im Gesetzestext steht Bäcker und deswegen kann ich jetzt nicht vor Gericht verurteilt werden oder sowas. Da hat schon einen Kern der Wahrheit drin, der Witz. Ja, Rechtssicherheit ist halt wichtig. Übertragbar soll er sein im Hinblick auf deutschsprachige Länder mit mehreren Amts- und Minderheitensprachen. Ja, es geht ja nicht nur um Deutschland, sondern auch Österreich und da gibt es ja halt auch andere Minderheitssprachen. Es muss halt einfach irgendwie eindeutig sein. Und für die Lesenden bzw. Hörenden die Möglichkeit zur Konzentration auf die wesentlichen Sachverhalte und Kerninformationen sollen sichergestellt werden. Das in ganz insbesondere auch auf im Hinblick auf ja, Leute, die deutsche Sprache lernen oder junge Kinder, Schüler, ja, ne, das ist halt schon so eine Sache. Ja, und die Wechsel- und Folgewirkungen, vor allem im Hinblick auf die Vermittlung und den Erwerb von Orthographie im schulischen und außerschulischen Bereich, werden jetzt als nächstes Kernthema quasi vom deutschen altehrwürdigen Rat der Rechtschreibung untersucht. Also quasi, was da schon für Schaden angerichtet wurde in den Schulen. Ich bleib da dran. Oder wir bleiben dran, Ich kann ne? dir sagen, wie korrekte Sprache auszusehen hat. Das ist ganz einfach. Solange man dich versteht, ist alles gut. So wenig wie möglich Text, damit man so einfach schnell wie möglich durchgeht. Das steht aber Wobei auch direkt im jetzt, das sind Widerspruch aber zu auch diesem. schlechte Nachrichten für mich. Mich versteht Wie ich niemand. ja Das steht sagte, soll genau eben. absichtlich ein Stolperstein Ja, sein. eben, Das ja, das wollte ich ja widerspricht gerade der sagen. Das steht direkt effizienten im Widerspruch. Kommunikation. Ja, das steht direkt im Widerspruch dazu. Aber ich hatte mal ein Seminar gehabt zu leichter Sprache für Leute, die zum Beispiel gerade so die Sprache, wie du auch angesprochen hast, lernen, ja, so, damit man denen die Sprache und Konzepte auch so einfach wie möglich darstellt, ja, so, und da war dann auch so von jemandem gefragt, ja, aber wie ist es denn dann mit dem Gender-Dings? Und dann so, ja, Digga, das kannst du halt dann nicht bringen da. Und dann ignoriere das einfach. Ignoriere der, die das sagt, einfach der. Einfach die Gesichter von den Leuten, die dann die ganze Zeit im Kopf rumlaufen mit, ja, gendergerechte Sprache ist das beste Ding überhaupt, so beste Erfindung des 21. Jahrhunderts. Dann ist es so, ja, Digga, das können wir Leuten nicht beibringen. Ja, gendergerechte Sprache ist nun mal nur für ganz besonders schlaue Menschen. Ne? Ja, und von daher ist es im Endeffekt eine Parallelgesellschaft aufmachen, anstatt dass es irgendwie jemandem hilft. Weil, was ist denn das, Mann? Ja, wir kommen im Hier und Heute, Parallelgesellschaften aufmachen. Und das ist halt der Punkt, ja. Die wollen halt einem diese Sprachregelungen wie Nadeln in den Kopf stecken, um uns zu verändern. Ja, Nadeln in den Kopf stecken. Guck mal da, die Jamie Clayton, ne, mit Make-up, ja, mit blonden Haaren und ohne Make-up mit den Nadeln, ja. Niemand will die Spiele verändern. Ja, also Pinhead, die Figur aus den Hellraiser-Filmen, wird jetzt eine Frau. Wird jetzt progressiv. Ich denke, es gibt doch schon bei den Xenobites, gibt es doch schon eine Frau. Das gibt es doch schon. Ja, das reicht wahrscheinlich nicht. Die ist immer noch marginalisiert dann bestimmt. Digga, aber wer stellt sich vor, ja, Mann, weißt du was, wir müssen mehr Frauen in die Rolle von einem sadistischen fucking Teufelsdämon da haben. Das ist jetzt wichtig. Ja, das ist, wo der Feminismus lebt. Ist die Hölle geschlechtergerecht, frage ich mich. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, damit Leute wie wir da richtig leiden. Weißt du, das ist schon so ein Streaming-Titel, weißt du, in der geschlechtergerechte Hölle einfach. Oh, die Hölle, das sind die anderen Geschlechter. Ja, ne? Ja, das ist einfach nur so ein kleines Fundstück hier von der Rose of Dawn. Hier hat jemand diese Gadsden Flag, die ja normalerweise von den Libertären mit Don't Tread on Me ist. Ja, ja. Und hier ist die Anarchosynchronalismus oder wie das Ding heißt, also diese Syndikalismus, ja. Danke, Herr Linguist. Ja, gerne. Hauptsache, man versteht mich, OPEX. Ja, eben, ganz genau. Ja. Die Schlange für die Zuschauer, die gerade nur zuschauen, ne, die hat die Farben von Trans, also dieses Hellblaue mit Pink und Weiß. Genau, mit Trans. So, ja. Und darunter steht We are only safe together. Also es ist eigentlich dieses Prinzip von der Flagge so ziemlich auf den Kopf gestellt, indem man statt tritt nicht auf mich jetzt irgendwie sagt, so ja, wir müssen uns ja alle irgendwie zusammenraufen, aber unter meiner Ideologie bitte. Ja, die eigentliche Gadsden Flag ist ja dieses radikale, individualistische Ding gegen Staat, gegen alle irgendwie autoritäre Leute, so von wegen, ich regiere mich selbst, fick dich. Da ist es hier so, ja, wir sind nur sicher, wenn wir zusammen sind, bitte. Bitte tritt auf mich, Alter. Ja, und diese Twitter-Userin übrigens, die das hier verteilt, ist selber auch eine Transperson, das auch nochmal dazu. Ist auch eine sehr vernünftige, die auch häufiger mal im Fernsehen und sowas ist, dann Großbritannien kommt die, glaube ich, her. Und der folge ich schon eine ganze Weile, ist auf jeden Fall eine vernünftige Person. Gibt ja nicht nur Verrückte da. Apropos Verrückte. Ja, und auch apropos Sachen für die eigene Propaganda umgestalten, die ganz anders gewesen sind. Das bitte, okay, ich bin ja gegen so Content Warnings und Trigger Warnings, weil die nichts bringen, so, aber kannst du bitte ankündigen, wenn Brianna Wu das nächste Mal auf meinem Bildschirm ist? Bitte. Ah, das Achtung, Foto ist auch. Brianna Wu ist jetzt auf dem Bildschirm. Okay, das Foto ist aber auch sowas von, ich weiß nicht, ist das diabolisch oder leer, einfach leer oder wie das irgendwie macht es mir Angst auf jeden Fall. Und die Idee, dass diese Frau jetzt die Co-Autorin von einer Serie zum Thema Gamergate wird, von so einer schlechten, das ist so eine Company, diese Mind Riot Entertainment, die machen so diese Abklatsche von irgendwelchen Filmen für kleines Geld, die man dann für 2 Euro auf dem DVD-Wühltisch findet. Ja, das ist Kong King und Also ich bin, der vorletzte Samurai und solche Titel. Also ich bin absolut dafür, ich würde mir sogar so ein Ding dann kaufen, wenn in dieser Serie drin vorkommt, dass Brianna Wu wirklich irgendwie denkt, man könnte den Mond verwenden, Steine auf die Erde da werfen und das wäre hier Kriegsführung 4.0. Nee, so, wenn das drin vorkommt, hat sich's gelohnt. Worauf ich mich seit dieser Nachricht wie ein kleines Kind freue, ist den Level von Self-Insertion, also sich selber in die Story schreiben, weißt du, so, das wird dann irgendwie, Brianna war eine junge, schwarze, translesbische Frau mit nur einem Bein, die innerhalb von 3 Jahren sich Programmieren beigebracht hat und dann alleine ihr erstes AAA-Spiel programmiert hat, während sie... Guck mal, ein Bein klingt jetzt aber nicht so powerful, okay? Brianna Wu ist eigentlich ein so ein eldritches Monster, weißt du, ja, so ein Horror, den man sich nicht vorstellen kann. Und das, deswegen. Ja, Leute, das ist so alles Quatsch, was ihr hier redet. Also da steht Fictional Gamergate Series, mit anderen Worten, die werden das genauso runterrattern, wie sie es bisher auch behauptet haben. Also, ja, genau. Da wird, glaube ich, nichts Neues dazu gedichtet. Da müssen sich ja noch Sachen überlegen. Ja, ich wette, Brianna wird um einiges erfolgreicher in ihrer Fernseh. Da noch hat sie dann nicht nur ein schlecht angenommenes Actionspiel, was keiner mehr spielt, sondern sie wird halt gleichzeitig auch Friedensnobelpreisträgerin sein und hat Bambis Mutter gerettet. Was war eigentlich aus ihrer, was war das für ein Kongress, wollte sie kandidieren, ne? Ja, hat sie auch. Sie hat da keine. Ja. Aber ist sie dann in den Vorwahlen gescheitert oder was ist daraus geworden? Weil ich habe nie wieder was davon gehört. Also sie ist in den Kongresswahlen gewesen, soweit ich das weiß. Aber halt nicht gewählt worden. Okay. Fucking Gamergate einfach dann so. Working with Brianna is a huge score for us. Based in Seattle, one of the country's meccas for gaming, we've been wanting to shed light on Gamergate meta for a while and are honored that Brianna will be co-writing the series. Ja, vielen Dank. Das hier habe ich auf Kotaku in Action aufgegabelt. Scheint das Transkript einer Art eines Vortrags zu sein von Shen Zhen Yu, Founder und Co-Owner of China's earliest PC Gaming Magazine. Und da geht es um die Standpunkte der chinesischen Regierung zum Thema Videospiele. Also man wird eine Behörde aufbauen, sagen sie hier im zweiten Bild, die Spiele überprüfen soll, die sich mit den Themen Geschichte, Religion, Wirtschaft, Militär, Politik, Popkultur, Animes, E-Sport, Cosplay, Fanart, Fanservice, Music, TV und Show beschäftigen. Die sollen dann auch die Hardware zur Verfügung gestellt bekommen und so. Also ein bisschen wie die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Was ich auch sehe. Don't be silly and think we don't know about games. Many experts here know more in games than you. Don't you think you can escape our review? Be respectful to our review experts. Das klingt schon sehr chinesisch. Wow. Und dann haben wir auf der nächsten Folie haben wir das Content Review, was dann folgt. Don't trust review experts. Review experts is asshole. Gesichtspunkt 1 ist Value. Game is not only about entertainment, it bears the responsibility of the society. Habe ich schon mal irgendwo gehört. Spielejournalisten geschrieben aus Deutschland oder so. Oder aus ist das ein Gastbeitrag von Dennis Kogel oder von, wie heißen die anderen? Vor allem, dann kommt unten drunter der Spruch. Games that has too many developers' personal agenda is forbidden and it's our first rule. Here are the list. Also, okay. Es muss irgendwie politisch sein, aber darf nicht die personal agenda widerspiegeln. Mhm. Sondern unsere Agenda wahrscheinlich die. Money is number one. You can force players to spend. Be clear about lootbox changes. Yeah? Be clear about lootbox changes. Oh mein, und zweitens, Wasteland Outlaws. Be clear about the world background about your game happens at where? In China or some sensitive area? Hong Kong, Taiwan. Can you explain it by yourself? Be vague about morality. Player should not be able to choose the story progression that goes toward evil or anarchy. Okay. Okay. Okay. Also ja. Einige klassische Rollenspiele sind da schon im Arsch. Die Zulassungsraten in China sind auch massiv gesunken für Spiele. Momentan passiert da gar nichts, so wie es aussieht. Nächste Folie. Anime Games are a misuse of Japanese culture and it is hard for us to review. We think many anime games are negative and dangerous in narrative. Erstens, misuse of Japanese culture. Zweitens, culture of IRL weapon turning into anime girl. Okay. Es gibt sowas mit Mädels, die in Wirklichkeit Panzer sind, glaube ich. Ich glaube, darauf also, es gibt ein Anime. IRL für in real life. Also, wenn ich mir jetzt eine Waffe hole, dann verwandeln sie sich in ein Anime-Girl. Ja, wenn das funktionieren würde, Mann. Change or modify history. For example, some player think Kaga is my wife. What? I don't get it. Anti-society, anti-human. Plague Inc. is to aim at killing all humans with virus. It has no moral standard. Das sagt ja der Richtige. The okay. War of mine is to teach player how to survive without caring or against moral standard. Game should not let player do choice when either choice is bad in some way. Oh je, da fallen noch ein paar. Das klingt sehr stark nach hier Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Fünftens, gay love. BL, Boys Love, Good Looking Male Story. Boys okay. Bravo. In terms of gay content, we will focus on Big IPs, Boy Love, Alternative Storyline. The love story of same-sex character, we will limit the word use in such story. You can only say they are best friends. Misleading advertisements, baiting gay people. Also schon das, krass. Das gibt Retourkutsche, glaube ich. Das alle Punkt Nummer 6. Femboy. Female Makeup, Gesture, Talking and Using Female Voice Actors. Gender Neutral Cross-Dressing Sissy Boys. Characters that you don't know that he is a male unless you look at his lore. For example, Genshin Impact's Venti. Ja. Please show me your lore. I have to see that you're a male, richtig, please. Richtig. Tiefes Lore einfach. Changing historical figures into female. Ja, ne? Female Version of Three Kingdom of Journey to the West. Aha. Die wollen jede Androgynität irgendwie rauskriegen oder so, ne? Mhm. Schon, cool. Also. Und das Witzige ist, das ist das Land, wo die ganzen Social Justice Warriors immer sagen, das ist doch gar nicht schlecht, wie die das da machen, ne? Nur nochmal der Hinweis an das linke Publikum. Ja, es ist auch warum, ne? Weil. Culture appropriate. Forbidden example becoming God. Ich sag, das mit gay ist das ja alles richtig, natürlich. Das verstehe ich irgendwie aber auch alles nicht. Using light-toned, relaxed gameplay to design a serious event. Do not copy from Wikipedia. Allein das würde dann so viele Stunden. Developers person agenda, religious inquisition. Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. The gamer inquisition. Naming. The Chinese Inquisition, aber kriege ich wohl. Ni hao, Alter. Copy or reference others game logo and name. Do not have a meaningful name. Okay. Storytelling. Be careful when add real-life culture elements to game. Need to point out to how a culture is advanced than others. Wuxia-style game is boring because they are becoming similar. Many companies put too much money into art design and ignore storytelling. Forbidden example. Becoming a god or deity. Just Yun. Character turning into deity is not a Chinese culture. We do not recommend giving us such game to review. Und was ich auch sehr lustig finde, Glorified Japanese Samurai and their spirit. Das ist verboten. Ja. Darf nicht sein. Ist verboten. Da steckt der Stachel noch tief von damals. Das ist doch in jedem zweiten Aufbauspiel vorhanden, sozusagen. Ist doch dann da. wenn man was aufbaut. Music and art. The game looks too Japanese than real Japanese game. When has Japanese voice acting but no Chinese subs. Japanese voice acting is not the same as the sub. Placing Japanese samurai era style of body armor in Chinese Three Kingdoms style game misleading younglings. The younglings. Fucking Skywalker Flashbacks, Alter. Der hatte auch die ganzen Younglings. Also die Japaner mögen sie irgendwie wirklich nicht. Und das ist auch ja ein Kick gegen dieses Genshin Impact, das so super erfolgreich ist. Das sieht ja genau aus wie ein Anime-Spiel. History. Forbid modifying history or changing his hidden historic figure. Oh, schon wieder ein Haufen Spiele, die wir nicht mehr spielen dürfen. Do not intentionally design a character weaker or stronger than to show bias towards certain history era. Do not glorify World War II evil side. Don't show too much of Japan, Germany, weapon and uniforms. War criminals becoming playable character. Ja, das klingt ja eigentlich auch schon wieder nach diesem Ding von, war es auch Innuendo Studios oder einer von diesen Spinnern, die da dieses Ding gemacht haben mit, ja, du bist ein Nazi, so, du spielst ein Spiel und zack. Du bist ein Nazi. Ja, als ja. Diesen Schachmaten-Dingern da. Dieses Video da, ne? Ja. Das Spiel zu veröffentlichen in China ist ja jetzt ein Wabonk-Spiel, ne? Ja, absolut. In Gottes Hand, so ungefähr. Dann glorify other countries' history. For example, Nobunaga's ambition is just barbaric and imperialism. Makes players interested in Japanese history more than in Chinese history. Assigning characters into incorrect historical story. Wonder Woman has nothing to do with the Amazon Forest. Finde ich sehr lustig. Anscheinend weiß der chinesische Experte nicht, was Amazonen sind und dachte, das hat irgendwas mit dem Amazonas zu tun, außer dass da wiederum natürlich die Quelle für den Namen des Flusses liegt. Aber gut. Changing History. Civilization 6. Zack. Wenn man da die Barbaren-Camps zerstört, ist das Kolonisierung und hat keinen moralischen Standard. Dann Paradox Interactive's Game Blur the History. It shows the dark side of history and lets player participate into it, misleading players. Dann kommt Religion, ein ganzer Haufen. Dann kommen ein paar technische Sachen, Anti-Addiction-Regeln, also gegen süchtig machende Geschichten. What? Warte. Religion. Cthulhu. Ethnic steht da, also ethnic. No developer's personal agenda. Erstens, misdesign the religious fraction. Shin Megami Tensei 4 Final Boss Fraction. Zweitens, misuse religious symbol. Christian Cross, Buddha Symbol, Nazi Symbol. Okay, ja, aber dann drittes. Nazi Symbol? Aber der dritte Punkt, das ist das Ding, was mich jetzt gerade so festgehalten hat. Ne? Cthulhu-Mythos. Humans can't win over the God. So, Mensch kann nicht gegen Gott gewinnen. Kann nicht gegen Gott gewinnen. Cthulhu-Mythos. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, wo sie da aus irgendwie Cthulhu-Mythos rausgefunden haben, dass Menschen da gegen Götter gewinnen, weil das ist in jeder Story so, dass es unbegreiflich ist und die Leute verrückt werden, aber okay. Wird Cthulhu besiegt? Nee. Nicht wirklich, oder? Nein, das meine ich ja. Die haben halt dann so, es gibt so Sekten und Religionen so, aber die werden da einfach alle, keine Ahnung, geschlachtet von denen, weil die bemerken gar nicht, dass das Menschen sind, so diese Götter. Ja, Sensitive World Filtering. This part is very lol, in Rot, so in Klammern geschrieben, als Annotation von dem Typen, der es übersetzt hat. Be up to date. We use our censorship department's head's name to test your filtering system. If our head is changed, you need to be up to date about it. And zweitens, tell the player that this word is not allowed, but not illegal. How could you tell a player that our president's name is illegal? Drittens, monitoring in-game voice chat and picture uploading system. Some people are using Xi Jinping's picture as profile pictures. Die brauchen ein in-game reporting system, Alter. Oh mein Gott, Xi Jinping, Alter. Anti-addiction, ja. Regular on-word usage. Violence. Das können wir schon sagen, ne? So. Blood and red color hit effect. Exposure. Exposure. Player should not be able to see underwears, even if character is moving. Using words as kill, shoot, dead. Hallo, das ist Anita Sarkeesian. Also. Ja. Designing game content go against moral standards such as bounty hunting, stealing, haste, arson. PvP is allowed, but player can't raid other players. Da würde ich auch lieber Juwelen sammeln oder sowas. Ja, warte, dieser letzte Satz. PvP, also Spieler gegen Spieler, ist erlaubt, aber Spieler können nicht andere Spieler ausrauben, ja, und deren so Eigentum nehmen, ja, weil das halt ihnen gehört, so. Das darf ist so ich, die Flagge, darf ich die Flagge denn noch mitnehmen, oder ist das auch schon das Eigentum des Gegners? Nein, es ist halt saulustig, dass China schreibt, ja, es ist halt Eigentum von den Leuten, das darfst du nicht nehmen. Character class that is violent, like Assassin, Hitman, Pirate. Sex workers, Casino, Bad Words, Assassin, Gameplay that lets players hate each other. Die haben das alles von Anita abgeschrieben. Ich sehe das schon. Using impolite language, smoking, drinking, tavern, tattoos. A female character holding a smoking pipe. Ascending into the deity, marriage and giving birth, playing with female streamer, having multiple wife fives. Und dann kommt halt nochmal Gambling, klar, Selling Lootbox, Very Forbidden, Gacha, Treasure Hunting, Recruit, Weapon Upgrades based on RNG, Characters with Randomized Starting die Attributes. Die Lootboxen werden alle fair verteilt. Ich bin immer noch für das System mit Lootbox in einer Lootbox. Also das kann mir keiner absprechen. Das ist kein Gambling, ja. Also, wie will man sich auch daran halten? Das ist viel zu umfangreich. Complete percentage, underdeveloped or unfinished content. Ja, das ist auf jeden Fall nicht Anita Sarkeesian mehr, okay? So, also wenn du wenn man sich überlegt, dass das sowas doch auch über kurz oder lang auf andere Medien dann angewandt werden wird, ja, dann erfasst es sich auf Filme und so weiter, dann muss man sich schon fragen, ob man sich von den Chinesen wirklich so die Kultur umdrehen lassen will. Aber die haben schon was über unter Complete Percentage steht, schon ganz gute Punkte, so. Ja, da ist halt verboten, dass du unfertige Spiele rausbringst. Das ist eigentlich sagen, das, anders, das, was das da schweifen sie dann ab von dem Sarkeesian-Ding, weil das ist auf jeden Fall nichts, was das ist ja Gamer Entitlement hier. Fake Advertising and Fake Hype. Do not use coming soon to be continued. If you did not finish, go back and finish. We don't want to see unfinished games. Aber das sind zwei verschiedene Dinge dann wahrscheinlich. Also das generell nicht sagen, coming soon, to be continued. Die müssen, das ist eigentlich nicht so, an einigen Stellen nicht so ein schlechtes Ding. Ja. Huh. Also wenn es um die Lootboxen geht, okay, aber der Rest, okay. Und was du gesagt hast, keine unfertigen Spiele, das ist in China ja ein riesiges Problem, dass halt einfach Leute Spiele kopieren und als ihre eigenen verkaufen oder nur irgendwas ganz Kleines ändern. Da, okay, darüber reden wir ja nicht. Es geht ja um den kulturmarxistischen Aspekt, nicht wahr? Mhm. Nicht um den kapitalistischen. Aber hier, das werde ich mir jetzt da rausgreifen und das verwenden als Argument, das ist sehr gut formuliert. Gamebugs, Punkt 8, wir sind Reviewer, keine Quality Assurance. Also das ist ein sehr gutes Ding. Wir sind Reviewer und Quality Assurance sind Leute, die halt eben Bugs testen und deswegen soll das auch bitte getrennt sein. So, weil wenn so ein Spiel halt unfertig ist, dann kommt es halt raus und dann ist es die Aufgabe von Reviewern, dann die Bugs zu berichten. So, und das ist eigentlich Quality Assurance deren Aufgabe, ja. Game Map Review, please refer to historical Chinese map and Chinese history. In-game payment review, review about the background of the company, developers who made this game, celebrity, IP, author and publishers that have insulted China in the past. Okay, das ist nicht erlaubt. Make Chinese ugly, such as showing the dirty part of Shanghai and Chinese cooking dogs and cats. Okay. Also du darfst nicht ein Spiel machen, wo du einen Hund zubereitest. So. Okay. IP and copyright review. Copy unauthorized IP. Art Pikachu, One Piece and Story. My personal feeling. The guy who gave this talk, not me, the translator. Hä? Okay, das ist ein bisschen verwirrend. So, my personal feeling? Ist das... Heißt es im Kontext, dass das, was er sagt? Kommt jetzt. glaube ich, dass viele... Nee, das ist das Fazit des Vortragenden, aber nicht das Fazit desjenigen, der hier die Übersetzung gemacht hat. Ah ja, okay, ja, so dachte ich, ja. We became more restrictive as we did this job. Game developers must be self-regulated. Okay, einige Teile davon sind halt Müll, aber andere sind halt gut und okay. Ich weiß nicht, wie gut ihr das machen könnt in einem Staat, der halt einfach alles wegzensiert und so, aber okay. Also, ja, und der Kunstfreiheit alles erlaubt. Ja, ne, die Xi Jinping-Freiheit, wie es da heißt. Das ist keine Kunst. Ja, das war eine sehr schöne Liste. Ich hatte gehört, dass sie noch ein paar weitere Regeln erlassen hatten, aber ich wusste nicht, dass es jetzt doch so umfangreich war. Herr Chris, ich würde gerne die Liste erweitern für Trigger Warnings. Nicht nur hier Brianna Wu draufpacken, sondern auch Margarete Stokowski. Also so kommen. Ja, ich will euch auch gar nicht sagen. Personen, die sich gegen die Partei oder gegen das Land zu Schulden haben kommen lassen. Stand doch da. Also da gibt es wohl auch eine schwarze Liste von Leuten, die nicht erwähnt werden dürfen in Videospielen. Schwarze Liste, Alter. Immer diese Kolonialen. Ja, ich will es kurz machen für euch. Einen Absatz aus diesem wunderbaren Aufsatz von Margarete Stokowski für die 8. Klasse Deutsch über die MeToo-Bewegung in Deutschland. Es geht um Luke Mockridge in dem Artikel und man sieht ja daran, dass der nicht hart genug bestraft wird, dass MeToo in Deutschland nicht so funktioniert hat. Und da sieht Frau Stokowski drei große Aspekte, aus denen ich mir jetzt einen rausgreife und den Absatz vorlese. Darf ich nur kurz fragen, was sie sagt, was er getan haben soll? Sagt sie überhaupt irgendwas? Ja, es gibt doch ganz viele Leute, denen nicht geglaubt wird, also sie die sagt gesagt gar haben, dass er böse ist. Ach so. Ja, warum wird den Frauen nicht geglaubt halt? Und die haben halt Geld für Anwälte und deswegen fordert sie im Endeffekt dann nach diesem Artikel auch eine Stiftung, die immer dann einspringt, wenn eine Frau einen bekannten Mann der Vergewaltigung bezichtigt und ihre Prozesskosten und Umzüge und sowas zahlt. Aber wird auch garantiert Macht. Nicht missbraucht. Generell mehr. Keine Macht auch, ne? Haben wir ja gehört. Nee. Also, der zweite Grund. Zweitens, die Idee, dass Frauen Männern Übergriffe vorwerfen, um damit groß rauszukommen, hält sich beharrlich. Nennen Sie mir 5 Frauen, die damit reich und oder berühmt geworden sind, dass sie einem Mann sexuelle Übergriffe vorgeworfen haben. Oh, 5 fallen ihnen gerade nicht ein, dann nur 3. Auch nicht, na sowas. Weil du halt hier einen Strohmann aufmachst und einen sehr durchsichtigen Strohmann, weil die Frage ist ja nicht, ob Frauen das tun, um reich oder berühmt zu werden und ob ich dir hinterher die Namen nennen kann, sondern Frauen tun das, um Männern Schaden zuzufügen. Und dafür habe ich genug Beispiele. Rolling Stone, Mattress Girl, Gina Lisa. Na, man kann den Kreis ja noch erweitern um Leute, die darüber berichten, so wie die Margarete Stokowski. Da kommen dann ganz viele mehr Namen noch in den Hinterkopf. Mattress Girl ist ja auch eine, die damit berühmt geworden ist. Ne? Gina also Lisa, könnte man auch sagen, dass die versucht hat, ihren Wert zu pushen. Also, wie hieß das Mädel, was bei... Monika Lewinsky. Zoe Quinn. Ja, Zoe Quinn. Na sowas. Journalistinnen, die über solche Fälle berichten, haben oft das Problem, dass Betroffene vor Veröffentlichung ihre Aussagen oder Namen doch zurückziehen. Warum? Wenn doch angeblich so angenehme Aufmerksamkeit winkt. Du, wenn jemand das zurückzieht, Margarete, ist das seine eigene Entscheidung im normalen Fall. Und vielleicht auch ein Grund zu sagen, oh, wenn sie das zurückzieht, steht das vielleicht doch auf tönernen Füßen, was sie behauptet. Und vielleicht... Aber dann wird von dir wieder kommen, dass das Patriarchat halt Beweise will und das so ist das Patriarchat halt. Und ja. Ja, ich wollte nur mal zeigen, wie Margarete Stokowski gerne Strohmänner baut, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben, um in ihrem Ding irgendwie ein bisschen mehr Gewicht zu haben. Keine Ahnung. Juhu! Endlich. Juhu, die EU kann der Istanbul-Konvention beitreten, ohne dass alle Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Ja, die Istanbul-Konvention oder auch genannt Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Ja, nur damit ihr auch wisst, worum es an sich geht. Ja, einerseits geht es darum, das ist ein sogenanntes hybrides Abkommen. Das heißt, dass die Europäische Union das jetzt ratifiziert hat, zwingt nicht alle Mitgliedstaaten, das auch zu ratifizieren. Aber da das so hybrid ist, müssen aber auch nicht alle Mitgliedstaaten zustimmen. Das ist jetzt gesetzlich so festgelegt worden vom Rechtshof, vom Europäischen Gerichtshof, weil das eine Sache war, die so tatsächlich noch nicht vorgekommen ist in der Vergangenheit. Und ja, deswegen gibt es da jetzt etwas mehr Rechtssicherheit. Weil die alle keine Macht haben, ja. Ja, und das ist eine Dringlichkeit wahrscheinlich auch. Ja, und ja gut, ich meine, die Istanbul-Konvention ist ja auch eins deiner Steckenpferde. Deswegen hast du jetzt nochmal Gelegenheit, kurz ein bisschen abzurenten, warum das so schlecht ist, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten und bekämpfen. Ja, im Endeffekt ist es halt wie bei diesen ganzen Sachen. Ne? Es ist das Leid der Leute, was gemeldet werden soll, und es macht sich dann niemand Gedanken über die Arten und Weisen oder die Sachen, die da überhaupt drin behauptet werden. Und es wird halt behauptet, dass ja die ganze Gesellschaft schuld ist natürlich an diesen Sachen mit diesen furchtbaren Geschlechterrollen, die Leute haben. Und das ist halt auch dieser Punkt, wo sie dann alle ankommen und meinen, dass der Staat jetzt dabei gehen soll, diese Geschlechterrollen irgendwie aufzubrechen und zu verändern, damit halt die Leute nicht mehr leiden. Und das ist halt eine Schlussfolgerung, die da irgendwie ziehen, die sich nicht aufdrängt, die nicht gegeben ist. Und nur weil sie sagen, dass das irgendwie dagegen hilft dann und Gewalt vorbeugt ist, das heißt so lange nicht, dass das auch so ist. Und dann wurde das ja von vielen, von den Mitgliedstaaten, oder was heißt viele, also von einigen auf jeden Fall abgelehnt. Und das häufig unter halt eben auch dieser Begründung, dass da drin ja quasi behauptet wird, dass ja die Männer da im Endeffekt dran schuld sind, auch wenn es jetzt erstmal neutral formuliert ist, also nicht direkt auf Frauen, Männer und so weiter, aber darauf läuft es dann halt im Endeffekt wieder hinaus. Ne? Und da ist irgendwie von Vergewaltigung im Krieg und solchen Sachen die Rede. Man muss sich auch wieder fragen, warum brauchen wir das in Deutschland? Solche Geschichten, oder warum brauchen wir das in der EU? Das ist ja generell nicht schlecht, aber diese Einseitigkeit, diese Prämisse, die dort halt zugrunde gelegt wird, wie du gesagt hast, dass es halt ein strukturelles Problem ist von Männern, die, wenn die einmal da in die Legislatur einfließt, da wird ja gesagt, alle Gesetze sollen sich daran orientieren, genau, dass dies immer im Hinterkopf behalten wird bei der Gesetzgebung, und so schleicht sich das halt dann ein. Ja, diese Prämisse, die ja an sich nicht korrekt ist, das ist ja eine ideologische Prämisse, ist ja keine wissenschaftliche Prämisse. Genau, und damit kriegt man halt diese ganzen staatlichen Stellen dazu, das halt als gegeben anzunehmen und halt alles dann von da ab dann rückwärts zu betreiben. Und das ist halt das Heftige an dieser Istanbul-Konvention. Aber irgendwie schnallt das niemand. Also ich habe da, abgesehen halt von irgendwie Leuten wie uns, und der Birgit Kelle, ich glaube, die hat das in ihrem Buch auch mal kritisiert, diese Geschichte halt mit den Geschlechterbildern, und dass das ja dann halt, so wie ich gerade schon gesagt habe, dann dazu führt, dass man dagegen vorgehen muss, dann von staatlicher Seite aus. Und die implementieren Kontrollsystem und so weiter, wo sie dann wieder Leute mit alimentieren. Darum geht es ja wahrscheinlich im Endeffekt so ein bisschen. Ja, ich weiß aber nicht, wie weit das dann irgendwie geht. Im Endeffekt haben sie halt diese Berichterstattung dann da, aber ob da jetzt viele Leute mit alimentiert werden, weiß ich nicht, aber im Endeffekt, ja, es ist auf jeden Fall, du hast dann halt irgendwelche Leute auch, die dann über die Staaten dann quasi Bericht erstatten sollen, wie gut die das denn jetzt überhaupt umgesetzt haben, diese ganzen Sachen. Und so ein paar Dinge, die da, also wir haben das ja hier schon eine Weile dann irgendwie drin, und also wird immer gemeint, es wäre noch nicht ratifiziert, weil wir noch nicht Nein heißt Nein gesetzt haben, aber im Endeffekt steht da ja zum Beispiel auch sowas drin wie verbale Gewalt. Man muss was gegen verbale Gewalt machen, oder verbale Herabsetzung ist, glaube ich, die Formulierung. Und das kann ja halt auch schon wieder diese Catcalling-Geschichte und sowas sein, dass man dann irgendwelche Gesetze machen muss, um Catcalling zu verbieten. Und das geht einfach nicht so. Wir können das nicht so tief setzen, die Bedingungen, dass wir irgendwie sagen, jemand hat irgendwie mal ein Wort an irgendeinen Fremden gerichtet, was dem nicht gefallen hat. Und deswegen ist es jetzt hier direkt irgendwie für einen Staatsanwalt oder so. Also, ja, immer wieder neue Sachen irgendwie finden. Das ist einfach übergriffig. Das geht einfach zu weit. Und schon unseren ganzen Staat dafür. Ich musste gerade an diese U-Bahn-Aktion denken. Ja, da gab es auch mal so eine Aktion, dass man in der U-Bahn an den Sitzen links und rechts so Barrieren hingepackt hat, dass man sich nicht breitbeinig hinsetzen konnte, um Manspreading quasi vorzubeugen. Gut, das ist jetzt natürlich nur so eine Aktion gewesen, aber wenn man es mal wirklich zu Ende denkt, in Anführungszeichen, was solche Prämissen für Auswirkungen in anderen Bereichen haben könnten, wie man Männer aus Wohnungen wo man sich nicht mehr breitbeinig hinsetzen kann, weil Manspreading so schlimm ist für die Gesellschaft. Ja, nee, das ist aber, das, damit haben die nichts zu tun. Die, da, bei denen geht es um häusliche Gewalt und so weiter. Und da ist es ja dann auch gerne mal, Frauen und ihre Kinder werden von ihren Männern halt geschlagen oder wie auch immer und müssen da leiden und so weiter. Und dieses Leid muss eben stark bekämpft werden. Und da geben die alles für. Ja, indem man Geschlechterstereotype bekämpft vom Staat her. Ja, unter anderem ist diese Definition von Geschlecht in diesem Gesetz schon ganz schön lustig, ja, in dieser Konvention. Ja, also ja, halt eben, wenn die Giffey dann da wieder steht mit ihrem rosa Kleidchen, dann kannst du im Endeffekt sagen, dass deswegen Leute, Frauen geschlagen werden. Weil das ist die Logik von der Istanbul-Konvention auf jeden Fall. Ja, ich muss einmal an diesen Spruch denken davon, dass wenn Frauen, wie gesagt, wie war das denn nochmal, wenn das nicht weitergegeben wird an ein Gericht oder so, dann wird sowas als Folter gewertet oder so. Und dann kommt sofort der Folterbeauftragte von der EU. Vielleicht hatte das auch was mit dem in Berlin zu tun, als er wegen der Demo da war, dass das eine Frau geschädigt war. Aber was zu tun hat. Wow. Ja, nee, das gehört ja gar nicht zur Istanbul-Konvention, aber es sind teilweise solche Regeln, die schon existieren. Trotzdem müssen sie noch Gesetze und Konventionen und so weiter draufsetzen. Also kann man sich dann vielleicht vorstellen, was das ungefähr ist. Ja. Ja, hier mal zum Digital Services Act. Und zwar ist das im Prinzip Artikel 13, wer mag sich erinnern, diese Upload-Sperren-Geschichten, ne? Ja, steht jetzt zwar im Titel, leider so ein illegales Streams binnen 30 Minuten sperren, aber das wird im Artikel noch ein bisschen detaillierter aufgedröselt, je nach Schwere der Straftat ungefähr, die damit verbunden ist. Und ja, ich fand besonders krass eigentlich, dass die Parlamentarier, die sich jetzt damit beschäftigen müssen, mit der Ausarbeitung, ja, dass sie auch nicht so genau wissen, beziehungsweise auch so sagen, so, ja, eigentlich können die Algorithmen ja gar nicht so richtig auseinanderhalten, was wir Menschen immer so meinen und so, ne? Und andererseits fordern sie jetzt, oder beziehungsweise dazu passend fordern sie dann aber, oder haben im Gespräch zumindest, dass so private Organisationen wie die Amadeus-Stiftung und so weiter dann entsprechende Löschkompetenzen erhalten sollen. Und das ist ja ein Horrorszenario in meinen Augen, ne? Also das ist so die Quintessenz des Artikels für mich. Sie sind dabei, das auszuarbeiten. Eine Upload-Sperre soll nicht unbedingt zur Pflicht werden, eine technische, so stellen Sie sich das vor. Ja, Moment mal, also da steht jetzt aber nicht explizit Amadeo Antonio Stiftung, sondern das sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Branchenvertreter oder sowas. Private, kannst du nochmal reinscrollen, was ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber private, solche Unternehmen, also ja, ich habe es schon so verstanden, Stiftungen, NGOs, tralala. Hm. Nicht irgendwelche Branchenvertreter, irgendwie Bitkom oder sowas. Artikel 14 würde es privaten vertrauenswürdigen Hinweisgebern, etwas da oben. Jetzt Absatz da vom ersten Absatz war es, glaube ich. Okay, privaten Hinweisgeber wie Denkfabriken und Lobbyvereinigungen ermöglichen Inhalte direkt entfernen oder sperren zu lassen, okay. Jo. Vertrauenswürdigen Hinweisgebern, ja gut, das könnte natürlich... Das könnte natürlich sowas sein, ja. Ja. Schön. Ja, Dark Patterns sind, weiß ich nicht genau, aber angeblich eben Jugendliche beeinflussen. Ja, das ist ja immer so eine Ausrede. Tricks wie Dark Patterns. Beziehungsweise es ist ja schon länger habe ich schon vor längerem gehört, dass das eben alles über Verbraucherschutz und so weiter dann laufen soll. Und natürlich im Endeffekt trotzdem viel mit Zensur oder ja, der Bedrohung von freier Meinungsäußerung zu tun hat. Ne? Das Dark Pattern ist ein Benutzerschnittstellen-Design, das darauf ausgelegt ist, Benutzer zu Handlungen zu verleiten, die dessen Interessen entgegenlaufen, sagt Wikipedia. Okay. Naja, wenn gerade denke ich, das war wieder so eine Lootboxen und Ingame-Credits und so Geschichte. Die mir da gleich in den Kopf kommt, dass du halt verleitet wirst, jetzt 30% billiger. Oder den ganzen Tag auf Instagram rumhängen oder so, wahrscheinlich. Vertrauenswürdige Hinweisgeber wäre ich auch gerne mal. Ja. Muss man bei der Polizei arbeiten, vielleicht aber noch an der Stelle frei. Ja, Polen auf dem Weg zum EU-Exit. Da gibt es ja einige Schlagzeilen in letzter Zeit. Polexit wird auch gerne oft genannt. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass ich das durchsetzen würde, sollte das der Fall sein. Allgemein wird ja stark gegen Polen vorgegangen, auf politischer Ebene, auf der EU-Ebene. Es wird Polen sehr viel vorgeworfen, was dort falsch laufen sollte, insbesondere die Besetzung der Richter und der Verfassungsrichter, was teilweise mit politischen Seilschaften zu tun hat, wird immer sehr stark kritisiert. Allerdings nicht auf eine Art und Weise, dass wirklich Konsequenzen jetzt folgen. Es gibt ja quasi diesen Mechanismus über die Rechtsstaatlichkeit, den ich schon mal vorgestellt hatte, der vorsieht, dass Gelder eingefroren werden können und andere Strafen verhängt werden können, sollten solche Sachen vorkommen. So, und jetzt hat es nochmal ein Gerichtsurteil gegeben, dass halt Teile des EU-Rechts mit dem polnischen Verfassungsrecht nicht im Einklang stehen. Es geht im Endeffekt darum, dass generell Polen die EU-Regeln respektiert und akzeptiert und auch weiterhin zustimmt, aber nur in von den EU-Verträgen ausdrücklich und direkt abgedeckten Bereichen. Nötig ist eine klarere Aufteilung nationaler und europäischer Kompetenzen. Das hat im Endeffekt das Verfassungsgericht von Polen gesagt. Das ist ähnlich wie das deutsche Bundesverfassungsgericht ja oftmals auch gesagt hat, okay, dass dieses EU-Recht hält einfach der verfassungsrechtlichen Prüfung in Deutschland nicht stand. Wir haben ein Letztentscheidungsrecht und das geht so einfach nicht. Wenn ihr euch jetzt denkt, wo ist das Problem, seid ihr schon mal auf dem richtigen Dampfer. Aber ich habe ja gesagt, das ist eine politische Sache, dass gegen Polen geschossen wird, europaweit. Jetzt wurde im Endeffekt gesagt, okay, da polnische Verfassungsrichter urteilten, dass grundsätzliche Teile des EU-Rechts mit der Verfassung von Polen unvereinbar sind, müssen wir jetzt Sanktionen gegen Polen wieder fahren auf EU-Ebene. Eine wahrscheinliche Option ist, dass halt nochmal dieser Rechtsstaatsmechanismus genutzt wird. Da war ja das Problem, dass die einfach es administrativ nicht hinbekommen haben, den durchzuführen in der Frist, die gesetzt war, wo Sanktionen hätten folgen können. Deswegen mussten alle Zahlungen durchgeführt werden. Aber jetzt ist wieder im Gespräch halt doch nochmal weitere Zahlungen einzufrieren, die an Polen gehen, weil das polnische Verfassungsgericht das jetzt gemacht hat. Ich meine, was soll das Gericht machen? Soll das die Entscheidung zurücknehmen? Das fehlt halt in dieser Diskussion, was denn da gemacht werden soll, um die Sache wieder zu berichtigen. Stattdessen wird halt von Polen EU-Exit geredet und solchen Sachen. Ja, es wird beispielsweise auch gesagt, die Analogie, die zwischen den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts und dem polnischen Verfassungsgericht zur Souveränität der Nationalstaaten immer wieder mal gezogen wird, wie ich es ja vorhin gemacht habe, passt nicht, wird argumentiert, da Karlsruhe bei seiner Entscheidung über die Anleihegeschäfte beispielsweise, anders als die polnischen Verfassungsrichter, nicht die grundsätzliche Priorität des Unionsrechts über nationales Recht in Frage gestellt habe. Also da wird halt wirklich, da werden Haare gespalten, sage ich jetzt einfach mal. Und aber die Polen, die sind ganz böse, die machen ganz böse Sachen. Ne, lasst euch nichts anderes erzählen. Auf dem Weg zum Polexit. Ich bezweifle das, außer den Polen wird das irgendwann wirklich so doll, dass sie sagen, wollt ihr uns denn auf den Arm nehmen hier? Ich meine, das sagen sie ja jetzt schon. Wo kriege ich denn meine polnische Wurst her und meine Pierogi und meine Pasteczyks? Da gibt es dann Embargo. Vom Schwarzmarkt. Genau. Cevapcici. Vom Pockmarkt. Nee, die dürfen noch gemacht werden. Die können wir woanders herstellen. Ja, ja. Amerikas Balanceakt am Abgrund eines Krieges mit China wird schwieriger. Hier ein Artikel vom Westfernsehen, von der Neuen Züricher Zeitung. Und hier werden einige Details genannt, wie sich die Sachen, die Situation zwischen Taiwan und China in den letzten Monaten entwickelt haben. Es hat sich generell eskaliert in der Richtung, dass viele chinesische Kriegsschiffe durch die Hoheitsgewässer von Taiwan gefahren sind. Flugzeuge über Taiwan rüberfliegen. Jetzt schon so viele Zwischenfälle wie in den letzten 10 Jahren zusammen. In den letzten Monaten seit Anfang Oktober, also in den letzten Tagen. Verzeihung, da habe ich selber etwas falsch gelesen. Also es ist doch ein bisschen krasser gerade im Moment. Ein Säbelrasseln kann man das wirklich tatsächlich nennen. Das ist ein Artikel, der das Verhältnis von Amerika zu Taiwan ein bisschen beleuchtet und sagt zum Beispiel, in Wirklichkeit sind die USA Taiwan gegenüber zu keinerlei Bündnishilfe verpflichtet. Ja, weiterhin ist es ja auch so, dass Amerika Taiwan nicht als souveränen Staat benennt, sondern auch über diese dieses Taipei-Regionalinstitut, wie viele andere Länder, unter anderem Deutschland, das auch machen, ja, alles abwickelt, den diplomatischen Verkehr. Und die Situation ist jetzt halt so, dass die ganze Zeit eine amerikanische Abschreckung bestanden hat, allerdings die jetzt von China nicht mehr so stark eingeschätzt wird. Die amerikanische Regierung, die bemüht zwar starke Rhetorik, meint der Herr hier, aber im Endeffekt würde er empfehlen, dass man China jetzt doch eher mit Samthandschuhen anfasst und versucht, den Status quo zu erhalten, weil er meint, dass der Autor meint, dass die ganze Situation eher von Amerika und von Taiwan beschworen wird und die Chinesen gar nicht ein Interesse daran hätten, die nationale Einheit mit militärischen Mitteln durchzusetzen, obwohl sie das ja die ganze Zeit sagen. Eine etwas seltsame Meinung. Generell wird die Situation da immer schlimmer und Taiwan versucht ja, ich hatte ja über Litauen gesprochen, die jetzt verstärkt mit Taiwan diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen aufbauen wollen. Taiwan versucht einfach international jetzt sich stärker zu etablieren, damit noch mehr Leute ein Interesse daran haben, es im Zweifelsfall gegen China zu verteidigen, weil sie ja auf die Amerikaner nicht so ganz vertrauen. Das ist quasi der unterm Strich der Tenor und das sieht dann halt wirklich nicht gut aus für die Taiwanesen. Ja, also ich meine, wenn ihr euch einfach mal vor Augen führen würde, was würde denn passieren, wenn China morgen mit militärischer Macht Taiwan einnimmt? Klar, es gäbe erstmal Verwerfungen auf dem wirtschaftlichen Sektor. Es würde alles schlimmer werden, als wir jetzt schon hätten mit den ganzen Chips, weil ja sehr viele Chips in Taiwan hergestellt werden. Da gäbe es ja Lieferschwierigkeiten und andere Verwerfungen. Aber was würde denn de facto passieren? Was könnte man denn machen, dass China wieder aus Taiwan sich zurückziehen würde? Das könnte man ja de facto nicht forcieren. Ja, denk mal an Nordzypern und die Türkei. Ich meine, die Türkei ist nicht sowas wie China und die Sache mit Nordzypern ist ziemlich eindeutig und auch da passiert nichts. Also ich sehe leider ehrlich gesagt schwarz für Taiwan, so wie das im Moment aussieht. Sehr, sehr schade. Ja, das ist ja mal ein Artikel, der uns zugeschickt wurde, eigentlich für Price. Ich weiß noch nicht, ob du noch Zeit hattest, dir den anzuschauen. Ach so, Verzeihung. Putin is holding back 15% of gas supply that could solve energy crisis. Die internationale Energiebehörde says Russia can increase supplies amid fury at strongman for holding UK and EU to ransom over gas prices by promising more supplies if pipeline is approved. Ja, gut, ich meine, generell ist das Narrativ ja so. Es gibt generell Probleme auf dem Gasmarkt in Europa es gibt einen Versorgungsengpass, einen Lieferengpass. Der drückt sich derzeit eher darin aus, dass Großabnehmer ihre Produktion runterfahren müssen und dass perspektivische Reserven nicht ausreichend da sind. Also es wird nicht morgen direkt kein Gas mehr da sein, aber man kann ja rechnen, okay, wie viel Gas und wie viel Gasreserven brauchen wir in den nächsten Monaten, um die Nachfrage zu decken und vielleicht noch einen Puffer zu haben und vielleicht sogar noch eine strategische Gasreserve. Und übers Letzte braucht man gar nicht reden. Die werden ja gerade schon aufgebraucht, um die normalen Sachen zu überbrücken. Die fehlen, die Kapazitäten. Und es wird eben Russland vorgeworfen, dass die sehr wenig Gas exportieren würden. Russland sagt, es gibt europaweit Wartungsarbeiten, was so ist, dass nicht nur Russland weniger Gaskapazitäten liefert, wie auch sonst. Norwegen liefert weniger als sonst, derzeit beispielsweise auch. Signifikant weniger. Russland sagt, okay, ihr hattet die Möglichkeit, langfristige Verträge abzuschließen, aber aus politischen Gründen habt ihr gesagt, wir schließen die Verträge mit Russland nicht ab. Mittelfristige Verträge können wir abschließen, aber jetzt kurzfristige Verträge, die nur 1-2 Jahre laufen, wollen wir einfach generell nicht abschließen. Gut, da kann man sagen, Russland ist stur und beharrt da auf seine Vertragsfreiheit und stellt sich stur und das Problem könnte sich da lösen lassen, aber es ist halt auch so, Russland möchte seine Verhandlungsstrategie dahingehend auch nicht ändern, dass die, wenn die einmal kurzfristige Verträge anbieten, dass sie dann halt in der Zukunft auch dazu einfacher genötigt werden können, diese Verträge auch wieder kurzfristig anzubieten, was sie einfach nicht wollen. Ja, das ist der Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht, was da noch in dem Artikel steht, aber Russland wird halt generell vorgeworfen, dass sie absichtlich das Gas zurückhalten. Ich habe jetzt einfach nur ein paar Gründe gesagt, warum Russland vielleicht auch das nicht absichtlich tut, weil sie nicht liefern können oder dass sie tatsächlich auch gute Gründe haben, jetzt nicht einfach das Gas zu liefern und zu gucken, wann sie irgendwann bezahlt werden und was das halt für Auswirkungen hat auf zukünftige Vertragsverhandlungen. So. Ein Moment. Ja, dann mache ich das eben so. New environmentally friendly method to extract and separate rare earth elements. Ja, die seltenen Erden sind ja Rohstoffe, die sehr begehrt sind, die in der technischen Industrieherstellung sehr benötigt werden für ganz viele verschiedene elektronische Anwendungen. Und ja, die heißen seltene Erden, nicht weil sie selten sind, sie kommen tatsächlich relativ viel vor, ja, an sehr vielen verschiedenen Orten, auch in Deutschland und in anderen Ländern. Sie sind nur sehr schwer zu fördern. Es gibt bestimmte Formationen, bestimmte Vorkommen, wo sie leichter zu separieren sind von den ganzen anderen Materialien, die sie halt im Stein umgeben. Und jetzt wurde eine neue Methode gefunden, die seltenen Erden quasi auch aus anderen normalerweise schwer zugänglichen Förderstätten rauszufiltern. Und zwar auf eine Art und Weise, die sehr wenig umweltbelastend ist und sehr leicht industriell hochskalierbar ist, was sehr wichtig ist. Das heißt, von der Entdeckung, der Entwicklung bis zur Umsetzung auf industriellem Maßstab können nur ein paar Jahre vergehen, rein theoretisch. Und ja, diese Entdeckung, diese Filtrationsmethode könnte dazu führen, dass man bald nicht mehr seltene Erden dazu sagt, weil es einfach Blödsinn ist, weil sie sind einfach nicht mehr selten. Also, sowieso nie selten, sind einfach nur schwer förderbar. Bryce, du hast es sehr schön erklärt. Ich habe gar nicht zugehört. Ich war darauf fixiert, wie die Abkürzung ist für diese so seltenen Elemente da, weil die Abkürzung ist Rare Earth Elements. Total re-extracted. Und dann so, dann wird das Re nochmal so aufbearbeitet und dann kriegst du mehr Re raus. Ja, die seltenen Memes, die Rare Memes sind dann vielleicht bald die Common Memes. Der Common People, für den Common Man. Ja, ja. Hier, eine Meldung der OECD, Gesellschaft für ökonomische Zusammenarbeit. Internationale Staatengemeinschaft erzielt bahnbrechende Steuervereinbarung für das digitale Zeitalter. Das ist die internationale Mindeststeuer für Großunternehmen, die ja auch durch die Presse gegangen ist. Ich hatte ja schon mal kurz drüber gesprochen, aber jetzt ist es im Endeffekt so, dass 136 der 140 Mitglieder der G20 und OECD diesem Plan zugestimmt haben. Das ist das sogenannte Framework on Base Erosion and Profit Shifting. Das heißt im Endeffekt, dass ein Unternehmen so konstruiert wird, dass Gewinne zwar reell anfallen, aber so verstrickt überwiesen werden, hin und her überwiesen werden über Ländergrenzen, dass keine Steuern anfallen. Ein ganz kurzes Beispiel dazu, wenn wir ein Unternehmen, das ist, habe ich öfters schon mal gesagt, das ist ein Beispiel, man hat ein Unternehmen und dieses Unternehmen ist ein Tochterunternehmen einer ausländischen Gesellschaft oder auch nicht, aber es ist Lizenznehmer, zum Beispiel ein Franchise-Nehmer. Und dann hat man am Ende vor Steuern und Abschreibungen einen Überschuss und dann kann man quasi die Lizenzgebühren für die Marke, die man benutzt, bezahlen ins Ausland und die entspricht seltsamerweise genau dem Überschuss, dann hat man keinen Ertrag, den man versteuern muss, sondern hat man sogar einen Verlust durch Abschreibung oder solche Sachen. Also da kann man sogar noch mit Verlust rausgehen aus der ganzen Sache steuerlich gesehen. Und die Lizenzgewinne werden ins Ausland überwiesen und im Ausland ist das Steuerrecht so, dass Gewinne aus Lizenzrecht nur zu 0,5% versteuert werden oder so. Und so lässt sich sehr, sehr viel Steuer sparen. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht dargestellt. das neue Modell sieht vor, dass jetzt international dargestellt wird, um Modelle wie dieses quasi unmöglich zu machen, dass einerseits mindestens 15% Unternehmenssteuersatz international gelten soll, dass man halt keinen ruinösen Wettbewerb hat. Ein Mindeststeuersatz auf Unternehmensgewinne von 15% wird eingeführt. Dieser Mindeststeuersatz gilt für Unternehmen mit Umsätzen über 750 Millionen Euro. Also große Mittelständler und internationale Konzerne. So, und das ist ein Punkt, wo man halt wirklich sagen muss, okay, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie man tricksen kann buchhalterisch, wie man seine Gewinne kleinrechnen kann. Ja, das ist der Punkt. Also die 15% auf was wird das berechnet, ist halt hier die Frage. Da bietet es, gibt es halt sehr großen nationalen Steuerraum und rein dadurch werden solche Konstruktionen, wie ich sie gerade beschrieben habe, nicht unbedingt verhindert. Sie werden nur ein bisschen erschwert, weil man auf dem Papier einen höheren Unternehmenssteuersatz halt haben muss. Aber es gibt halt nur andere Methoden, das dann zu umgehen. Der andere Teil ist ganz interessant, weil hier geht es darum, dass Unternehmen, dass zum Beispiel dieses Beziehen von den Lizenzgebühren, ja, das deutsche Unternehmen zahlt die Lizenzgebühren an das holländische Unternehmen. So, ja, das holländische Unternehmen hat in Deutschland so gesehen keine Geschäftstätigkeit. Es kriegt nur die Lizenzgebühren. Aber dass das quasi auch als Geschäftstätigkeit in Deutschland zählen könnte und Deutschland dann auf 25% von diesen Lizenzgebühren quasi eine Steuer erheben könnte. So, um das zu vermeiden, dass solche Konstruktionen profitabel sind. Die Frage ist nur, machen das die Nationalstaaten? Weil da ist halt wieder der Punkt, okay, wenn ein Land das nicht macht, ne, wenn sie sagt, okay, wir erheben eine Steuer, die Steuer ist 0%, wunderbar, dann ist die Lücke nicht wirklich geschlossen, aber es muss halt gegenüber den anderen Ländern zumindest gerechtfertigt werden. So, ich glaube, detaillierter wird es nirgendwo erklärt, aber das war jetzt, ich hoffe, ihr konntet folgen. Im Endeffekt gesehen, ja, 15% Mindeststeuer für Unternehmen, 15% auf was? Und das Ganze ist ein ziemliches Feigenblatt, lässt sich auch wieder umgehen. Aber es ist eine leichte Verbesserung, weil es ist zumindest eine zusätzliche Hürde. Also diese 15% sind so gesehen dann, so kann ich mir das leicht merken, oder auf alles außer Tiernahrung, oder? Genau. Ja, alles außer Tiernahrung. Und wenn die Tiernahrung ins Ausland geht, dann kannst du darauf nochmal 25% Steuer nehmen. Yeah. Und wenn die Tiere, die dann genährt werden, im Ausland sind? Hm? Ja, dann gelten das als inländische Tiere. Die das. Möglicherweise SMS von Milliarden Menschen gehackt. Ja, Cineverse. Ja, SMS benutzen wir ja alle irgendwie mehr oder weniger. 7-Bit-Technik oder sowas, glaube ich. Da hat es halt durch technische Innovationen und Unternehmenseffizienzdrücke dazu geführt, dass die Telekommunikationsunternehmen die Infrastruktur für diese SMS-Abwicklung nicht mehr selber haben, sondern halt an mehrere Firmen ausgelagert haben. Und über diese Jahre sind diese ganzen Firmen halt fusioniert zur Firma Cineverse. Ja, und die wickeln 80 bis 90% des gesamten SMS-Verkehrs weltweit ab. Wenn ihr euch jetzt fragt, ist das irgendwie ein Monopol? Oder so? Nein, kein Grund, dass sich Kartellbehörden mit sowas beschäftigen müssen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Und natürlich ist das Ganze super sicher. Deswegen ist es jetzt zum ersten Mal passiert, dass man gefunden hat, oh, es gab eine Sicherheitslücke seit 5 Jahren in unserem gesamten Datenbanksystem. Ja, in dem sogenannten Roaming-System. Ja. Eine 5-jährige Lücke im Hauptsystem von Cineverse, die Zugriff darauf gegeben hat, dauernd Kosten von Anrufen und SMS, Anrufe und Empfängernummern, Standort der Gesprächspartner, Inhalt von SMS-Textnachrichten, Aufzeichnung von Telefongesprächen in gewissen Kontexten, Aufzeichnung von Textnachrichten und ja, SMS nutzt ihr mehr oder weniger. Ja, gerade bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung sind SMS ja relativ wichtig geworden, gerade in den letzten Jahren. Ja, also es ist ein ziemlich großes Datenleck. Telefonica sagt in Deutschland keine Zwischenfälle, Vodafone in Deutschland keine Zwischenfälle, Telekom in Deutschland weltweit keine Zwischenfälle. Also Deutschland ist so gesehen davon nicht betroffen, aber eine kleine Geschichte über ein riesiges Unternehmen, was über das wir alle unsere SMS abwickeln. Und wie kann das bitte zustande kommen? Ne, es wäre schön, wenn jetzt irgendwer mal sagen würde, okay, könnten wir das bitte mal zerschlagen? Könnten wir das mal irgendwie sicherer machen oder sowas? Aber ja, nein. So viel zu der Meldung. Transportbranche ruft um Hilfe. Drohender Lieferkollaps. Ja, das habe ich ja schon seit einigen Monaten gesagt, dass die Sache immer schlimmer wird. Es ist keine Besserung in Sicht, es wird immer schlimmer. Lieferketten sind bis zum Äußersten gedehnt. Industrie und Handel warten auf Ware. Weihnachten wird manches auf dem Gabentisch fehlen, schreibt jetzt schon die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Also ja. Im Endeffekt warnen die drei größten internationalen Transportkammern, die internationale Schiffshandelskammer, die internationale Straßentransportkammer und die internationale Flugtransportkammer davor, dass dass der ganz normale Geschäftsbetrieb bald nicht mehr aufrecht gehalten werden kann, weil diese Kombination zwischen Corona-Verzögerungen, zusätzlichem Verwaltungs- und Sicherheitsaufwand und den Verzögerungen durch die betriebswirtschaftliche Planung der Unternehmen, da sie wenn man beispielsweise jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, was ich interessant fand, Tintenpatronen zu bestellen in großen Mengen ist derzeit einfach schwierig. Ja, weil sie können zwar produziert werden, allerdings sind die meisten lizenzierten Werke für Tintenpatronen in Asien und es ist ein so geringwertiges Gut, ja, dass es sich nicht lohnt, priorisierte Transportkosten zu zahlen. Und es gibt ja eine Container- und eine Frachtschiff, einen Frachtschiff-Engpass und einen Container-Engpass, so dass man einfach gar keine Möglichkeit hat, Tintenpatronen derzeit von Asien nach Europa zu verschiffen. Es sei denn, man zahlt wirklich lächerliche Preise und das tut keiner aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Und da kommt es halt zu Verzögerungen von Lieferketten, die normalerweise standardisiert ablaufen. Jeden Mittwoch kommt eine Lieferung, aber die fällt jetzt einfach aus verschiedenen Gründen. Und dann gibt es da wieder einen Dominoeffekt, dass andere Firmen, weil es keinen Gewinn macht, halt sagen, okay, dann arbeiten wir an dem Tag gar nicht. Wenn wir eh nur zwei Lieferungen bekommen, dann werden zwei Lieferungen wieder abgesagt. Und so gibt es halt riesige Kaskadeneffekte. Und diese drei größten Unternehmen waren gerade davor, dass da halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bitte drauf gelenkt werden soll, weil der normale Geschäftsbetrieb derzeit kaum noch aufrechtzuhalten ist. Und jetzt kommt die schlimmste Jahreszeit, beziehungsweise wir sind gerade seit Ende Oktober in der schlimmsten Jahreszeit in der Transportbranche, weil das Weihnachtsgeschäft ist. Ne? Und die Waren müssen ja natürlich vorher transportiert werden, bevor sie im Laden sind. Kauft eure Weihnachtsgeschenke jetzt schon. Nur, das ist mittlerweile kein Witz mehr. Da kaufst du bei eBay gebraucht. Ja, aber du musst das richtig erklären. Kauft sie vor Ort jetzt schon und bestellt sie halt nicht und glaubt den Leuten, dass das dann... Ja, also kauft sie nicht mit Lieferungen im Dezember. Weißt du, wenn du von Deutschen was kaufst und da steht Lieferzeit 3 Wochen, weißt du ja eh Bescheid. Ja, dann, ne, dann vielleicht ne, alles, was jetzt lieferbar ist, jetzt kaufen, weil das... Alles, was jetzt sofort lieferbar ist, ist vielleicht in 2-3 Monaten halt nur noch in 2-3 Wochen lieferbar. Ich möchte an der Stelle nochmal einen persönlichen Appell an die deutschen Transportunternehmen richten. Mein japanisches Bier, das ich im April zum Geburtstag kriegen sollte, war jetzt 4 Monate in Leipzig auf dem Zoll. Dann war es an 3 verschiedenen Zustellungsorten in Hessen. Und das letzte Ding hat es dann wieder an den Zoll übergeben. Und jedes Mal ist es leichter geworden, das Paket? Ich habe langsam echt genug von der Nummer. Und das ist also nicht mehr lustig. So Probleme habe ich gar nicht, weil ich so als Atomlinguistiker, ja, ich schenke einfach meinen Liebsten korrekt gegenderte Sprache. Oh. Aber von wegen kaufen, man muss ja eben auch kaufen können. Und in der Laden zum Beispiel, wie der Konrad bei uns anfängt, irgendwie verkündet zuzumachen, ja, dann ist nicht mehr viel mit schönen Sachen kaufen. Wie weiß ich bei Konrad. Dann unser Mediamarkt ist geschlossen, weil er einsturzgefährdet ist. Auch schön, ja. Also, aber die ganzen Linken, so stelle ich mir das vor, freuen sich doch, weißt du, die haben sowieso niemanden in ihrem Freundeskreis, dem sie Sachen schenken könnten, so. Dann können die Ladenlokale in der Innenstadt besetzen, oder was? Ja, ja. Die haben auch Soli-Zentrum draus. Soli-Zentrum Karstadt, Leute, kommt alle zum großen Konzert Volksküche. Volksküche, genau. Ja, die Freiheit ist auch vom Einstürzen gefährdet, deswegen fördert, was ihr dient. Und, fördert, was der strukturellen Freiheit dient. Zerschmettert, was Stahlbalken zum Schmelzen bringt. Und ganz wichtig, denkt immer daran, wir haben euch zu einem sehr seltsamen Zeitpunkt in eurem Leben kennengelernt. Ja, auf jeden Fall. Das war kurz, bevor ihr in den Wald geht. Ich habe da auch so eine Webseite, die könnt ihr im Wald versuchen aufzumachen, wenn da keine Funklöcher sind. Ja. Die könnt ihr im Wald ganz laut vorlesen, da stört es niemanden. Ja, genau. Wir haben gar nicht über James Bond gesprochen. Das ist auch übrigens keine gegenderte Sprache, ja. Hast du den gesehen, oder wie? Nee. Ich auch mir ist aufgefallen, dass der jetzt mehrfach reviewed wurde. Ja, ist mir auch aufgefallen, aber ja. Die Filmraumaffen müssen wir auch noch irgendwann machen. So, besser, es ist nur toxisch männlich, dann das, was dann rauskommt wieder. Vielleicht eventuell irgendwann so dieses oder nächstes Jahr. Könntet ihr in euren Städten da also Sticker sehen, so QR-Codes, ja, von der Safe Space, ja, die lasse ich gerade drucken und die verteile ich dann an Leute, die hier das Projekt gern haben und ja, dann werden die rumlaufen und es aufkleben, ja. So. Und die Webseite sonst nicht finden, ne? Ja, genau, ja. Ja, das waren die Weltraumaffen für den Sozialdadaismus. Geht in den Wald und lasst euch nicht gendern. Und streichelt euren Hund, weil heute Tag des Hundes ist. Und genau, und streichelt einen Obdachlosen vielleicht. Könnte, das ist optional. Wenn er nicht und so streichelt einen Hunde gehen vor. In eurer Nähe, weil die wollen auch nur Liebe, okay? Also. Grüß die Katze, oder das? Nee. Und wenn ihr einen Obdachlosen mit Hund seht, Jackpot. Sag ich nur, ne? Tja. Beide streicheln. Du müsst ihr aber den Hund erst noch fragen, welches Geschlecht der hat, ja. So. Damit ihr ihn richtig gendert. Genau, muss fragen, bist du ein Hund auf Collar? Ja, wo kommst du wirklich her? Ich sage, guten Tag, guter Mann, ich bin Sozialdadaist und möchte gerne wissen, welches Geschlecht der Hund hat. Bevor ich ihn streichle.